1770 in Stuttgart geboren, dann in Tübingen studiert, ganz bekannte Geschichten, mit Schelling und Hölderlin auf einem Zimmer zusammen gewesen während der Studienzeit in Tübingen, die dann auch eine Zeit lang zumindest noch befreundet waren und also wichtige Beziehung und die sich auch gegenseitig befruchtet und beeinflusst haben. Dann war er Hauslehrer eine Zeit lang in Bern, Frankfurt, dann in Jena, Privatdozent, später sogar eigentlich auch, hat er wohl eine richtige Anstellung durch Goethe vermittelt, können wir später auch nochmal ganz kurz ansprechen, das Thema. Dann war er Zeitungsredakteur, dann Schulrektor in Nürnberg, da hat er auch seine Frau kennengelernt, das ist die Tochter des Tucher Bierbrauers, die Marke gibt es ja immer noch unbekannt, die Tucher Biermarke, und davon hat er die Tochter geheiratet, hat zwei Söhne mit ihr, und er hatte noch ein uneheliches Kind vorher aus einer anderen Liebschaft, die er aber mit in die Ehe dann eingebracht hat, diese dritte uneheliche Frucht. Und also drei Söhne hatte er, zwei mit seiner Frau. Seine Frau war 22 Jahre, meine ich, jünger, 20 oder 22 Jahre jünger. Und war dann auch glücklich bis an ihr Ende. Ja, dann spät, aber dennoch Universitätslehrer in Heidelberg. Und zum Schluss ging er dann nach Berlin. Und in Berlin hat er eigentlich auch erst seinen richtigen Durchbruch erhalten. Also da fing erst die Zeit an, wo er richtig berühmt bekannt war. Und eigentlich muss man sagen, war der Star der Zeit. Also während seiner Berliner Jahre war er die philosophische Gestalt überhaupt in Deutschland, mindestens eigentlich vielleicht in Europa. Sprach man über keinen so viel wie über Hegel zu der Zeit. Relativ schnell nach seinem Tod ist sein Ruhm verblasst. Die Hegel-Schule, die ihm gefolgt ist, hat das nicht vermocht, sein Andenken weiterzuführen, so recht. Und die heutige Geltung, könnte man lange drüber sprechen, aber auf jeden Fall in seinen Berliner Jahren, das waren sozusagen die goldenen Abschlussjahre. Und eigentlich kann man sagen, sein ganzes Leben war von Fleiß und viel Arbeit auch bestimmt. Und zum Schluss die goldenen Jahre der Erfüllung, der Anerkennung, des Ruhms, der allgemeinen Geltung, also auch so vom Lebensweg her, kann man sagen, hat spät eine Frau gefunden, hat spät seinen Universitätsjob gekriegt, aber zum Schluss war alles wunderbar, glückliche Ehe, Anerkennung im Beruf und also es ging sozusagen immer weiter bergauf und der goldene Abschluss, und dann ist er ziemlich früh mit 61 Jahren gestorben. Manche sagen an der Cholera, manche sagen an einem alten Bauchleiden und manche sagen an was ganz anderem, aber weiß man nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ziemlich früh, dann ziemlich plötzlich gestorben, drei Tage krank, war kerngesund, auf einmal krank und schwupp, in drei Tagen dann gestorben, und das war's dann. Ja, so viel, nur so ein Kurzdurchgang. Dann zum einen sortieren in seine Zeit, eine kleine Übersicht, wer da noch so zu der Zeit gelebt hat, natürlich nur eine kleine Mini-Auswahl, aber die Zeit war schon auch eine ganz besondere Zeit, in der er gelebt hat. Man nennt es manchmal auch die Geniezeit. Und also die großen, berühmten Köpfe haben sich zu der Zeit gehäuft. Und nicht nur, dass es ganz viele gleichzeitig gab, sondern die meisten oder sehr viele davon kannten sich nun wieder auch untereinander, haben korrespondiert, haben teilweise gleichzeitig in gleichen Städten gelebt und also die sich auch gegenseitig eben sehr befruchtet und angeregt haben. Vielleicht nur mal ein paar, ich weiß nicht, ob wir das alles lesen können hier, aber Kant geht da los. Dann die Roten sind die philosophischen, Jacobi, Fichte, Schleiermacher, Hegel, darunter noch Schelling zum Beispiel, oder Schelling, also Schlegel, sind alle zur gleichen Zeit, und jetzt gerade die erstgenannten, genau. Kant, Fichte, Hegel und Schelling sind auch die Hauptvertreter des deutschen Idealismus, in die man Hegel jetzt einordnet als philosophische Großrichtung. Aber eben auch Leute wie Beethoven, Humboldt in Berlin gleichzeitig, mit Beethoven quasi gleichzeitig geboren, einer früher Napoleon geboren, also die großen Köpfe, alle zu der Zeit, weiß nicht, wenn ich da jetzt noch rausheben soll, aber... Kleist, soll ich noch rausheben, gut, Hegel. Bei Kleist ist auch ganz witzig, an diesem Bild ist zu sehen, wie unglaublich unterschiedliche Lebensphasen, wie jung Kleist gestorben ist und wie lange er auslebt, also was das für Unterschiede sind von den Lebenserwartungen, also oder von der Lebenszeit, was das schon so für Unterschiede da gibt. Schopenhauer ist auch alt geworden. Schopenhauer. Moment, das kann man ja sehen. Genau. Auf jeden Fall mit der älteren Ziegel. Also den Strich sind wir 10 Jahre. Schopenhauer ist 1788 geboren. Fast 7. Fast 7. Ja, kommt ja auch. Es steht, ist ja auch hier sozusagen angedeutet, dass es knapp an 1790 ran und dann bis 1860. 59 würde ich Geballte, ja, und das ist natürlich auch nur eine Auswahl. Und diese Auswahl beschränkt sich ja auch wesentlich jetzt erstmal auf deutsche Köpfe. Außer Napoleon, sodass eigentlich nur deutsche Vertreter, aber im Ausland haben wir zur gleichen Zeit natürlich auch eine ganze Menge Köpfe, die bemerkenswert sind, gerade zu der Zeit. Nochmal so kulturhistorische Worte, die ja auch da reinfallen. Tick früher sozusagen der Klassizismus, dann Sturm und Drang. Literarisch wesentlich und die Romantik dann so ab 1800 sind so die großen kulturhistorischen Einbettungen. Deutschen Idealismus habe ich schon genannt. Ja, muss reichen für einen kleinen Eindruck, wann und mit wem er so zusammen am Wirken war. Lieber auf sein Wirken selber kommen, auf sein Werk. Ich habe hier schon hier das Zitat zum Eingang. Die Frage, die ihn in seinem Tun beschäftigte, hier mal anzudeuten. Wir machen das immer so, wenn wir so eine Zitate zeigen, liest Herr Hansen die vor, damit der sie da stehen hat und ich hier nicht. Okay, die erste Frage ist, fragt Hegel, was ist der Gegenstand unserer Wissenschaft? Die einfachste und verständlichste Antwort auf diese Frage ist die, dass die Wahrheit dieser Gegenstand ist. Wahrheit ist ein hohes Wort und die noch höhere Sache. Wenn der Geist und das Gemüt des Menschen noch gesund sind, du musst diesem dabei sogleich die Brust höher schlagen. Vielleicht das nächste am besten noch hinterher. Das ist ja quasi das Gleiche noch ein bisschen. Ein noch gesundes Herz hat noch den Mut, Wahrheit zu verlangen. Und das Reich der Wahrheit ist es, in welchem die Philosophie zu Hause ist, welches sie erbaut und dessen wir durch ihr Studium teilhaftig werden. Der Mut der Wahrheit, Glauben an die Macht des Geistes, ist die erste Bedingung des philosophischen Studiums. Der Mensch soll sich selbst ehren und sich des Höchsten würdig achten. Von der Größe und Macht des Geistes kann er nicht groß genug denken. Das verschlossene Wesen des Universums hat keine Kraft in sich, welche dem Mute des Erkennens Widerstand leisten könnte. Es muss sich vor ihm auftun und seinen Reichtum und seine Tiefen ihm vor Augen legen und zum Genuss bringen. Ja, also Wahrheit. Und diese ersten zwei Sätze oder zwei Stellen geben schon eine Auskunft darüber, warum sich bei Hegel auch die Geister so scheiden. Also gleichzeitig erregt diese Behauptung und der Anspruch nach Wahrheitserkenntnis eine unheimliche Faszination und Begeisterung. Und es gibt auch zu seinen Zeiten sowieso, aber auch danach immer noch Schulen und fanatische Anhänger und Jünger sozusagen von Hegel, die voller Begeisterung versuchen, das nachzuvollziehen, was Hegel da an Wahrheitserkenntnis vollbracht hat. Und eben gleichzeitig gibt es eine große Abschreckung für alle Leute, die jetzt der Wahrheit etwas skeptischer gegenüberstehen und die diesen Hochmut, die sich in solchen Aussagen kundtun, dann noch eher als Grund finden, von vornherein sehr skeptisch und sehr vorsichtig mit Hegel umzugehen und ihn gleich als großen wahnsinnig oder zumindest etwas zu weitgehend zu betrachten. Ja, aber eben Wahrheit ist das Thema seiner ganzen Arbeit. Und sein Werk Näher besteht eigentlich hauptsächlich oder fast ausschließlich aus seinen Frühschriften, die er so in den jugendlichen und jungen Jahren geschrieben hat. Aber später in seinem richtigen Wirken hat er eigentlich nur ein einziges Werk in mehreren Büchern vollbracht, nämlich das System der Wissenschaft oder das System der philosophischen Wissenschaft. Und wir könnten natürlich auch nochmal, aber ist egal, diese Folie von vorhin nochmal nicht aufgetragen, die Bücher nennen. Also es gibt ein Hauptwerk, das heißt die Enzyklopädie, was jetzt auch ja erstmal nicht sehr sprechend ist, was aber eben dieses ganze philosophische System in Kurzform abhandelt und den gesamten Umfang des Systems beschreibt. Dann hat er als extra Buch oder zweibändiges Buch noch die Logik verfasst. Das ist wiederum nur der erste Teil dieses Systems nochmal näher ausgeführt. Also nichts anderes, sondern genau das gleiche nochmal, nur tiefer differenziert da eben in zwei ganzen Büchern nochmal den ersten Teil des Systems für sich abgehandelt. Dann gibt es später noch die Philosophie des Rechts, was diesen zweiten Teil des Geistteils behandelt und auch wiederum eine Wiederholung von dieser allgemeinen Kurzfassung ist und da dann näher und differenzierter wird und das genau ausführt, was er unter der Philosophie des Rechts dann versteht. Und dann gibt es noch ein Buch, zu dem sage ich gleich noch ein bisschen mehr, das ist die Phänomenologie, sein erstes und berühmtestes Buch, kann man wohl sagen. Die Logik ist manchmal gleich berühmt, manche meinen vielleicht, die Logik sei wichtiger und berühmter, aber die Phänomenologie, kann man sagen, ist so das berühmteste Buch, kann man, und eben sein erstes Buch, was, sage ich gleich sozusagen, da kann ich auch jetzt schon sagen, ist, was die Einleitung in dieses System darstellen soll. Also was auch zu diesem System gehört, aber nicht sozusagen ein spezieller Teil daraus in dem Sinne so ist, sondern als Hinführung in dieses System gemeint ist. Und dann gibt es, also zum Beispiel die Werkausgabe von Suhrkamp umfasst 20 Bände, also es gibt noch einiges mehr, aber die weiteren Schriften sind eigentlich alles Vorlesungsmitschriften, wo seine Schüler Wort für Wort alles mitgeschrieben haben, was er in seinen Vorlesungen gesagt hat. Und das hat man später als Bücher zusammengefasst und rausgegeben. Man merkt allerdings kaum, dass es Vorlesungsmitschriften sind, sondern würde man es nicht wissen, würde man denken, das sind von ihm geschriebene Bücher. Also es ist eigentlich unglaublich, wie druckreif der gesprochen haben muss, dass er das so mitgeschrieben dann einfach als Buch veröffentlicht werden kann. Und man merkt es den Büchern wirklich nicht an. Aber und diese Bücher, also die ganzen Vorlesungen, die dann als Bücher später rausgegeben worden sind, haben immer wieder zum Inhalt Teile dieses Systems. Also hat er zum Beispiel 3 Bücher über die Philosophie, den letzten Teil geschrieben, 2 Bücher über die Religion, hat er nicht geschrieben, sondern wurden dann herausgegeben, und 3 Bücher über die Kunst und 1 über die Geschichte und so weiter. Also alle weiteren Werke sind Vorlesungen, die aber immer wieder nur dieses eine System der Wissenschaft näher beschreiben, was er als Buch nur einen groben Durchgang herausgegeben hat. Also sein Werk ist dieses zusammenhängende System der Wissenschaft. Und das ist sein ganzes Tun und ist sozusagen das, was man bei Hegel kennen sollte und sich angucken muss. Hat er den Kontakt mit Humboldt gehabt? Der hat ja auch diesen universalen Anspruch gehabt. Ja, die waren zusammen in der Berliner Akademie der Wissenschaften, oder wie das Ding hieß, ja. Da wurde irgendwie zu der Zeit auch gegründet und da saßen die beide auch zusammen drin und irgendwie gab es da wohl auch Kontakte, sowieso in der Berliner Gesellschaft des Hochgeistes haben sich alle die Leute, die da in Berlin waren, glaube ich, mal getroffen, aber waren jetzt keine näheren Freunde und es gab irgendwie, ich glaube, ich habe mal von Humboldt irgendwie ein paar Zeilen über Hegel gelesen und ich glaube, die waren nicht so besonders positiv, also Humboldt und Hegel waren zumindest keine Freunde, so wie ich das mitbekommen habe, aber haben sich wohl mal gesehen und auch ein bisschen. Und übrigens, also wer in Berlin zu der Zeit lebte, hat auf jeden Fall vom Wirken von Hegel was mitbekommen. Und vom Wirken von Humboldt hat Hegel bestimmt auch was mitbekommen. Also, denke ich mal, unvermeidlich gewesen. Aber es ist jetzt keine nähere Beziehung wie zu manch anderen Leuten. So weiß ich auch nicht viel drüber. Und vermute ich mal, dass das auch bedeutet, dass es da nicht so viel zu wissen gibt und keine näheren Kontakte zu haben. Ja, so, das als kurze Übersicht zu seinem Werk, also das System. Und dann, wie ich eben schon gesagt hatte, das erste und berühmteste Buch, die Phänomenologie, die Erscheinungslehre des Geistes. Und ist, wie gesagt, die Einleitung, die Hinführung zum System. Na gut, das Zitat mal gleich dazu. Ja, das ist so reingesprungen, also sondern sie, also die Phänomenologie kann als der Weg des natürlichen Bewusstseins, das zum wahren Wissen dringt, genommen werden. Oder als der Weg der Seele, welche die Reihe ihrer Gestaltungen als durch ihre Natur ihr vorgestreckter Stationen durchwandert, dass sie sich zum Geiste läutere, indem sie durch die vollständige Erfahrung ihrer selbst zur Kenntnis desjenigen gelangt, was sie an sich selbst ist. Wie bitte? Verstehe ich nicht. Wenn man das noch einmal riecht, dann... Naja, also allein mal auf das Rote beschränken. Also die Kernaussage, rot herausgehoben, der Weg des natürlichen Bewusstseins, des gewöhnlichen Wissens, das zum wahren Wissen dringt. Und genau das wird in der Phänomenologie Schritt für Schritt vollzogen. Das fängt an mit dem sinnlichen Wissen, mit der sinnlichen Gewissheit. Ich weiß, was ich sehe. Ich weiß, jetzt ist das zu sehen, jetzt ist das zu hören, das ist sozusagen die erste Wahrheit, die der Mensch kennt, oder was das Erste, was er für wahr hält, ist das, dessen er sich sinnlich gewiss ist. Und geht dann stufenweise über Verstand, Vernunft, Geist und viele andere Stufen noch bis am Schluss zum absoluten Wissen, also zur Wahrheit. Und dieses absolute Wissen ist in der Phänomenologie jetzt sozusagen nur ein Wort, und das System soll nun ausgeführt sozusagen dieses absolute Wissen im Detail vorstellen und ausführen. Also von dem ersten gewöhnlichen, natürlichen Bewusstsein bis hin zum philosophischen Wissen der Wahrheit ist der Anspruch der Phänomenologie, also auch Erleuchtungsweg, da kann man sagen, wie komme ich vom Nichtwissen oder eben vom normalen, natürlichen Wissen zum philosophischen Wissen, wie es dann Hegel meint, gehabt zu haben. Ist der Anspruch des Buches ein höchst faszinierendes und sehr bemerkenswertes Werk, deswegen ja auch so berühmt, aber letztlich auch so unglaublich schwierig, dass eigentlich niemand es wohl verstanden hat. Also kann man eigentlich von der ganzen Philosophie Hegels sagen, dass da wirklich durchdrungen und wirklich bis ins Letzte verstanden hat es wohl niemand. Also und die Phänomenologie ist vielleicht das Schwierigste von allen Werken. Die Logik könnte man bestreiten, aber die Phänomenologie ist wirklich so unglaublich schwierig, dass man auch sozusagen, keiner hat den Anspruch zu sagen, ich habe es verstanden und kann beweisen, dass es nicht stimmt, weil keiner hat es wirklich verstanden. Keiner bei Hegel war es so, dass bei ihm das Bewusstsein war das Wichtigste. Er meinte, dass dieses, wenn ein Mensch ein bestimmtes Bewusstsein gelange, durch Erfahrung oder durch was auch immer, dass er eben dadurch, durch dieses Bewusstsein zu einem Punkt komme, dass er dann auch irgendetwas verändern könnte. Bei ihm war diese Erkenntnis, dieses Bewusstsein war für ihn ein wichtiger Punkt. Ja, wobei, das ist schon wieder der ähnliche Punkt, den wir eben mit dem Marx-Zitat oder dem Feuerbach-Zitat schon entwickelt hatten, kommen wir später, ob dieses verändern wollen oder nicht, werden wir später nochmal kurz zum Thema machen. Und also als Philosoph hat er erstmal den Anspruch, die Wahrheit zu erkennen. Also ob und wie damit sich die Welt auch verändert, ist eine zweite Frage, aber die primäre Frage ist erstmal Wissenschaft als Selbstzweck, Erkenntnis um der Erkenntnis willen. Und was dann sicherlich auch Folgen hat, aber ihm ging es erstmal ganz primär darum, zur Wahrheit zu dringen und sie einfach erstmal zu erkennen. Und vielleicht dachte ich noch, dass der Unterschied zwischen Marx und Hegel war dieser, dass Hegel dieses Bewusstsein, dieses Selbe, zu denken oder verstehen meinte, damit könnte man etwas verändern. Und Marx und auf Marx-Basis ist es eines Revolutionäres, das ist nur auf revolutionäre Basis. Die greifen vorweg, da kommt es später. Ja, aber das kommt so, wie also das Thema kommt. Das Bewusstsein und Wahrheit sind subjektive Begriffe. Und deswegen ist es schwierig, sich zu einigen. Genau. Auf eine Basis zu kommen. Ja, also das natürlich. Absolut, für mich absolut subjektive Begriffe. Und genauso, Wahrheit hat so viele Gesichter. Es gibt nicht die einzige Wahrheit und nicht das einzige Bewusstsein. Ich würde Ihren Behauptungen nicht zustimmen, aber wir können das natürlich jetzt nicht ausdiskutieren. Also diese Frage wird noch ein bisschen Thema sein auch heute. Also es wird gleich auch noch weiter darüber gehen. Später auch nochmal wird es um das Thema gehen. Aber natürlich ist heute sozusagen der Anspruch, oder was wir hier leisten wollen, ist Ihnen zu sagen, was Hegel gesagt hat. Ob man das am Ende für richtig hält oder für nicht richtig hält oder für den Anspruch erfüllt oder nicht erfüllt sieht von Hegel, ist natürlich, da kann man ganz lebendig drüber streiten. Und jetzt geht es natürlich erstmal darum zu wissen, was hat Hegel behauptet. Wie wir die Behauptung dann selber beurteilen, ist eine weitere Frage. Das können wir natürlich auch nur ganz leicht hier anreißen. Wenn, müsste es Nachfolgeveranstaltungen geben, wo man da näher sowas mal ausdiskutieren könnte, wobei man da auch nicht zum Ende kommen wird. Aber sozusagen, das ist natürlich die Kernfrage am Ende, über die wir jetzt stundenlang bestreiten könnten, und wir müssen uns erstmal darauf beschränken, zu hören, was hat Hegel dann behauptet und was hat Hegel dann für einen Anspruch gehabt. Und können das jetzt nicht klären. Also, aber es geht um dieses Thema, wird es auch noch ein bisschen und auch gleich noch weitergehen. Und übrigens, das Wissen was Subjektives ist. Da würde ich Ihnen auch zustimmen. Aber das Wahrheit, was Subjektives ist, würde ich Ihnen nicht zustimmen. Aber Entschuldigung, also jetzt packe ich das Fass hier auf, was ich gar nicht sagen wollte. Also, Sichtbarkeit und Bewusstsein ist so unterschiedlich, dass es sich um verschiedene Arten, jeder hat sich selbst einzigartiger des Bewusstseins unterhalten. Aber nicht nur Hegel, sondern viele Philosophen in der Weltgeschichte behaupten, es gibt nur eine Wahrheit. Und die ist objektiv. Und wie gesagt, das jetzt zu klären, sprengt den Rahmen. Aber auf jeden Fall hat Hegel das behauptet und darum geht es ja zu wissen, was Hegel nun überhaupt gemacht hat. Und wie gesagt, heute werden wir das sowieso nicht klären, aber das ist eine Frage fürs Leben. Nee, aber. Und also die Frage führt natürlich auch gleich im Vergleich zu anderen Philosophen, zum Beispiel auf Kant. Und man kann auch nochmal sagen, dass die Phänomenologie eigentlich auch eine ganz spezielle Antwort auf Kants Philosophie auch darstellt. Näher auf Kants Kritik der reinen Vernunft, in der er sich ja sozusagen den Gegenstand der Wahrheit dann auch das Vermögen des Unbedingten nähert. Und Kant hat ja nun sozusagen, bevor man sich die Frage stellen kann, gibt es Wahrheit und wie sieht sie aus, müssen wir uns erstmal das Erkenntnisvermögen angucken, ob unser Erkenntnisvermögen überhaupt fähig ist, das zu leisten oder nicht, zum Thema gemacht in seiner Kritiken des Verstandes und dann der Vernunft. Und diese Weise von Kant, die Erkenntniskritik vor der Behandlung sozusagen dann der Gegenstände mit den Vermögen zu untersuchen, die hat Hegel auch sehr sprechend und berühmt kritisiert und legt die Phänomenologie auch als Gegenentwurf zu Kants Kritik der reinen Vernunft vor. Aber jetzt erstmal diese bekannten Stellen, die dieses Erkenntniskritik vor dem eigentlichen Erkennen in Kants Philosophie zum Thema haben. Ja, also Hegel schreibt, die kritische Philosophie, also die kantische Philosophie, machte es sich zur Aufgabe zu untersuchen, inwieweit überhaupt die Formen des Denkens fähig seien, zur Erkenntnis der Wahrheit zu verhelfen. Näher sollte nun das Erkenntnisvermögen vor dem Erkennen untersucht werden. Hierin liegt nun allerdings das Richtige, dass die Formen des Denkens selbst zum Gegenstand des Erkennens gemacht werden müssen. Allein es schleicht sich bald das Missverständnis ein, vor dem Erkennen schon erkennen zu wollen oder nicht eher ins Wasser gehen zu wollen, bevor man schwimmen gelernt hat. Erkennen wollen aber, ehe man erkenne, ist ebenso ungereimt, als schwimmen zu lernen, ehe man sich ins Wasser wage. Also hat nicht schwimmen gelernt, glaube ich. Nein, er lernt im Wasser schwimmen. Also Hegels Gegenentwurf ist natürlich, im Wasser schwimmen zu lernen und gleichzeitig die Frage nach dem Erkenntnisvermögen mit der Erkenntnis abzuhandeln, mit den Inhalten der Erkenntnis abzuhandeln. Und das versucht er eben in der Phänomenologie, in der auf der einen Seite sozusagen immer die bestimmten Wissensformen, wie zum Beispiel das sinnliche Wissen, was ich eben schon angedeutet hatte, und auf der anderen Seite der Gegenstand, also damit die sinnlichen Gegenstände der Welt, das, was man sieht und hört, sozusagen gleichzeitig in Beziehung abzuhandeln. Ist, wie gesagt, natürlich eine höchst komplexe Sache, die in so einer Einführung und Darstellung dessen, was im Ganzen und Groben passiert ist, jetzt erstmal nicht näher zu betrachten ist. Aber nur sozusagen diesen Streit zwischen Kant und Hegel, also platt gesagt, sagt Kant, man kann die Wahrheit nicht erkennen. Die Vernunft läuft bei ihrem Versuch, die Wahrheit zu erkennen, in Antinomien, in Widersprüchen, die nicht mehr aufgelöst werden können, und das Ding an sich bleibt unerkennbar und die Wahrheit ist sozusagen für uns nicht zu erkennen. Hegel sagt genau das Gegenteil. Hegel sagt, man kann die Wahrheit erkennen, ich habe sie erkannt, hier ist sie. Also das ist sozusagen, um ganz klar zu sagen, Kant und Hegel haben da völlig andere Resultate und einen ganz dramatischen Unterschied. Wir hatten eben schon bei den ersten Eingangszitaten angesprochen, dass das auch für viele Menschen als eine hochmütige Stellung anzusehen ist, wenn einer kommt und sagt, ich habe die Wahrheit erkannt, hier ist sie. Und das ist so ein allgemeines eine allgemeine Reaktion, dass wir auf die noch kurz ein bisschen eingehen wollen. Wobei ich als erste Bemerkung sagen möchte, wenn man wie Kant, man kann vieles jetzt auch nicht so, Kant so genau in die Schuhe schieben, sondern mehr so wie Kant dann auch verstanden wird, aber möchte ich jetzt auch nicht näher unterscheiden. Wenn man wie Kant sagt, man kann die Wahrheit nicht erkennen, ist das schon ein Selbstwiderspruch. Weil er sagt, die Wahrheit ist, man kann die Wahrheit nicht erkennen. Also wenn es denn stimmt, dass man die Wahrheit nicht erkennen kann, soll es ja die Wahrheit sein. Also ist es schon eine selbstwidersprüchliche Position zu behaupten, man kann die Wahrheit nicht erkennen. Nein, also das geht nicht. Das geht gar nicht, weil der Begriff der Wahrheit niemals alleine stehen kann. Sondern der Begriff der Wahrheit muss immer benutzt werden. Wahrheit wovon? Wahrheit alleine weiß man gar nicht was. Das ist auch Hegel offenbar nicht. Und die soll dann auch noch alleine stehen? Wofür? Was soll sie bedeuten? Niemand weiß es. Und doch, sowas macht Kant nicht. Grundsätzlich nicht. Naja. Sondern er baut ein relationales System auf. Und das heißt, Wahrheit muss immer in Bezug auf etwas eine Wahrheit sein. Das auf jeden Fall. Es gibt nicht Wahrheit. An sich geht nicht. Ja. Man weiß nicht, was das bedeutet. Wozu? Auch das wäre jetzt in der Diskussion, also, das ist sozusagen ein isolierter Begriff, mit dem man nichts anfangen kann. Ja, so Wahrheit ist ein isolierter Begriff, das stimmt nicht so. Also Wahrheit muss irgendwo auf etwas bezogen sein. Muss auf was bezogen sein? Hegel behauptet aber, das absolute Wissen, die eine Wahrheit, die alles und jedes ist und sich im System seiner Wissenschaft explizit ausdrückt, müssen wir zur Kenntnis nehmen, wenn wir wissen wollen, was Hegel gemacht hat, müssen wir wissen, Hegel macht es anders als Kant. Hegel sagt, es gibt die Wahrheit, es gibt nur eine Wahrheit, hier ist sie. Das macht er. Das auszudiskutieren, wie gesagt, dauert Jahrhunderte auch. Aber Hegel hat das nun mal behauptet, da beißt die Maus kein Faden. Also man kann nicht verstehen, man weiß nicht, was man kann nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, was überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Ja, nun, ich weiß jetzt nicht, was Ihre Vorkenntnis oder wie weit die sich jetzt mit Hegel beschäftigt haben, aber wenn die Einführung von Hegel das Thema ist, muss man natürlich erstmal sich anhören, was hat Hegel gesagt. Und danach kann man versuchen, es zu kritisieren oder nicht. Und sozusagen, wenn wir gleich die Antwort am Anfang schon haben, ist das natürlich auch nur ein Vorurteil. Also, wollten wir auch noch eine kleine Bemerkung sagen? Bitte? Sie wollten nichts mehr sagen? Ja. Nein, okay, ja, stimmt. Zustimmung. Dann müssen Sie erst mal wissen, was Hegel wirklich behauptet hat und was geschrieben ist und wie das in der damaligen Zeit aufgenommen ist. Genau, aber zu dieser Frage, ob das nun Hochmut sei oder nicht, hat Hegel auch einen netten Satz gesagt oder viele den einmal hier zu dieser Frage. Ja, nur kurz ausgeschnitten. Dieser Standpunkt, also der kantische, der sagt, dass man die Wahrheit nicht erkennen kann. Dieser Standpunkt gibt sich nun zunächst an als den der Demut. Und seine Demut besteht darin, dass das Ich, das Unendliche, das Wissen und Erkennen Gottes von sich ausschließt, Verzicht darauf leistet, sich als Endliches dagegen bestimmt. Aber diese Demut widerlegt sich damit selbst, ist vielmehr Hochmut. Denn ich schließe eben das Wahre von mir aus, sodass ich als dieser im Diesseits allein das Affirmative, Positive und das An- und für sich Seiende bin, wogegen alles andere verschwindet. Die wahre Demut tut vielmehr auf sich, auf diesen als das Affirmative Verzicht und anerkennt nur das Wahre und An- und für sich Seiende als das Affirmative. Also das Affirmative heißt ja das Positive. Also es ist natürlich schon eine ähnliche Aussage wie dieses, es ist ein Selbstwiderspruch zu sagen, die Wahrheit ist, es gibt keine Wahrheit. Aber auf jeden Fall bleibt festzuhalten, also eben Kant und Hegel unterscheiden sich da ganz deutlich, dass eben Kant in der Tat sozusagen die Subjektivität als absolut behauptet und dass man aus der nicht herauskommen könne und über die nicht hinweggehen könne. Hegel aber behauptet das Gegenteil und meint, Wahrheitserkenntnis ist möglich und man kann das absolute Wissen erreichen und kann eben auch das Ding an sich oder überhaupt den Anstoß, wie es vielleicht besser bei Fichte heißt, erkennen und kann damit die ganze Wahrheit als absolute und zusammenhängende erkennen. Und eben schrittweise stellt er in dieser Phänomenologie den Gang, wie man da hinkommt, da, um das nachvollziehbar zu machen, was mehr oder weniger gelungen ist. Zumindest ist es näher als schwierig, das nachzuvollziehen. Und damit eben überwindet er seiner Meinung nach auch die Kluft zwischen Subjektivität und Objektivität oder zwischen Denken und Sein und eben dieses absolute Wissen am Ende behauptet die Einheit von Denken und Sein und eben das absolute Wissen. Wobei eben in diesem Gang, deswegen auch heißt es die Bewusstseinslehre oder die Phänomenologie, also der erscheinende Geist, immer in der Kluft zwischen einerseits dem Bewusstsein und andererseits dem Gewussten steht. Aber Stufe für Stufe nähern sich die beiden Seiten an und eben am Ende der Phänomenologie sind sie deckungsgleich und das ist das Wissen, das subjektive Wissen der objektiven, dem objektiven Gewussten gleich und damit ist der Standpunkt der Wahrheit erreicht. Und das wird dann im System sozusagen ganz ausführlich alles ausgeführt. Das also zur Stellung der Phänomenologie, die sozusagen auch ein ganz besonderes Buch ist, weil sie eben nicht direkt Teil des Systems ist, sondern so als einzelnes Werk, als Einleitung steht, hat das später ja Hegel auch nie wieder aufgegriffen, hat er nicht gelehrt in meinen Vorlesungen und so, hat dann in irgendeinem Brief nochmal gesagt, ja, soll so bleiben, ist aber ein eigentümliches Werk, also auch die Schwierigkeiten, die das Publikum damit hatten, hat er gesehen und wusste auch, dass er da hätte vieles vielleicht ändern müssen, um das besser darzustellen, aber stand sozusagen auch zum Lebensende noch zum Inhalt, hat aber auch anerkannt, dass die Form durchaus sehr überarbeitungswert wäre. Nun gut, das soll reichen für die Phänomenologie, weil es ja um das System wesentlich gehen soll, was ja die eigentliche Haltung, das eigentliche Werk der englischen Philosophie darstellt. Und eben, wie eben auch schon angedeutet, das System der Wissenschaft ist nichts anderes als die differenzierte Antwort auf die Frage, was ist die Wahrheit? Also die Wahrheit stellt sich im System der Wissenschaft dar und ist die Wahrheit. Berühmteste Antwort auf die Frage, was ist Wahrheit von Hegel ist, das Wahre ist das Ganze. Kennt eigentlich fast jeder das Zitat, der mal aus dem Hegel gehört hat. Also und daher auch schon die Stellung, es gibt nur eine Wahrheit. Wenn das denn das Ganze ist, kann es nichts anderes mehr geben. Also so, wenn die Wahrheit das Ganze ist, kann es nicht noch etwas anderes dazu geben. Weil etwas, was eine andere und außerhalb wäre, würde dann ja, dann wäre das Ganze eben nicht das Ganze. Wenn das Ganze wirklich das Ganze ist, kann es nichts außerhalb geben. Und kann es also nur eine Wahrheit geben, da sie eben das Ganze ist. Und was schon mal auf die interessante Betrachtung führt, zum Beispiel das Richtige ist falsch. Das Richtige ist genauso falsch, wie das Falsche falsch ist. Denn das Richtige steht im Gegensatz zum Falschen. Ist also nicht das Ganze. Das Richtige ist also, weil es nicht das Ganze ist, weil es das Falsche als seinen Gegensatz hat, auch falsch. Und ist nicht das Wahre, weil nicht das Ganze. Wobei das Falsche wiederum auch genauso richtig ist, wie das Richtige falsch ist. Denn wenn das Wahre das Ganze ist, muss es auch das Richtige und Falsche enthalten. Muss es der Prozess sein, wie man vom Falschen übers Richtige zum Ganzen kommt. Und also Falsches und Richtiges gehören beides zum Wahren dazu, sind aber beide, wenn sie für sich genommen sind, nicht das Wahre. Also das Richtige ist ebenso falsch, wie das Falsche richtig ist und das Wahre ist beides zusammen. Und es ist noch mehr, ist der Prozess, wie, also das Wahre ist sozusagen nicht nur das Resultat, am Ende wissen wir, was die Wahrheit ist, sondern der ganze Weg muss immer dazugehören. Und alle Stufen und alle Entwicklungsgedanken, die Hegel hervorführt, sind immer der Prozess, wie alle Stufen auseinander hervorgehen und zum Schluss zusammengenommen das Ganze ergeben. Nicht das Letzte ist die Wahrheit, sondern immer der ganze Prozess ist zu betrachten und stellt erst die Wahrheit dar. Da ist noch eine Meldung. Mani? Was denn? Schon wieder, na gut. Naja, wenn das Wahre das Ganze ist, dann kann ich ja immer das Ganze sagen und kann das Wort Wahrheit streichen. Ja. Oder? Gibt es sie vielleicht doch die Wahrheit über das Ganze? Nach Hegel erstmal nicht. Also, ja, also ist es dasselbe. Aber dann ist es dasselbe. Wozu brauche ich dann zwei Worte, verschiedene Worte, für dasselbe? Oh, es gibt noch hier Menge andere Worte dafür. Und überhaupt können wir alles mit vielen Worten ausdrücken. Und wenn wir nur ein Wort sagen könnten, aber nicht erklären können, was es bedeutet, dann würden wir gar nichts verstehen können. Also natürlich muss man den Inhalt auch erklären können. Und wenn man, und das ist natürlich nur die erste, kürzeste, schnellste Antwort darauf zu fragen, was ist das Wahre, zu sagen, ist das Ganze. Aber wie gesagt, sein ganzes philosophisches System ist die nähere Antwort darauf. Also er gibt die Antwort in ganz hoher Komplexität und nicht nur in diesem einen Satz. Aber natürlich gibt es tausende Weisen, darauf richtig zu antworten oder in seinem Sinne zumindest zu antworten, ohne jetzt die Diskussion zu führen, ob es von uns anerkannt werden sollte oder nicht. Aber natürlich reicht ein Wort nicht, wenn man es nicht erklären kann, hätten wir von Worten gar nichts. Also, aber wo wir jetzt nicht sprachphilosophisch werden, sondern da werde ich heute viel vorhaben, auch ein bisschen schneller weiter vorankommen. Und die ganzen Teile, sagt er auch eben, sind nur aus dem Ganzen zu erkennen. Also das Ganze muss das Thema sein, so ungefähr, auch gerade bei einer Einführung muss man sich des gesamten Systems bewusst werden, weil alle Teile sind als Teile des Systems nur im System erkennbar und verstehbar. Und wenn man also keine Ahnung, gar keine Idee vom Ganzen hat, sind die Teile sowieso sinnlos. Also die einzige Möglichkeit, sinnvoll sozusagen mit Hegel einzusteigen, ist erstmal den Gedanken aufzufassen, dass es um das Ganze geht und dass es eben um das System, in dem alles gegenseitig sich erklärt und trägt und begründet, geht eben. Also müssen wir das System ein bisschen angucken. Nun ist es übrigens auch so, dass viele Hegel-Forscher oder Leute, die sich mit Hegel beschäftigen und teilweise auch Koryphäen, die bekannt und berühmt sind als Kenner der hegelischen Philosophie, diesen Standpunkt aber nicht teilen. Also wir beide sind da auch eine gewisse Ausnahme, nicht die einzigen, aber sozusagen dieser Standpunkt wird jetzt nicht allgemein in der Hegel-Gesellschaften geteilt, sondern es gibt ganz viele Hegel-interessierte Fachleute, die meinen, also die Logik, die ist wirklich gut und die ist wichtig und die müssen wir weiter uns drum kümmern. Aber der Rest, das hat nichts getan, das müssen wir verwerfen. Oder andere sagen, die Rechtsphilosophie, die hatte wirklich Hand und Fuß und die ist wichtig und die müssen wir weiter betrachten. Aber der Rest war jetzt eigentlich nicht so gut. Und also so gibt es ganz viele Ansichten, die so eine Stellung haben. Aber wir meinen, damit kann man Hegel nicht gerecht werden. Also das Wahre ist, das Ganze ist der Zentralsatz. Und nur, wenn man es in Bezug auf das Ganze betrachtet, kann man überhaupt den Gedanken Hegels gerecht werden. Sonst nimmt man ihn als Steinbruch, aber nimmt nicht den Gedanken, den er nun vorführen wollte, überhaupt ernst. Also wie gesagt, ob man es am Ende glaubt oder nicht, ist eine andere Frage, aber wenn man erstmal zur Kenntnis nehmen will, was er denn wirklich behauptet hat, muss man zur Kenntnis nehmen. Er sagt, nur der Gesamtzusammenhang ermöglicht es, Wahrheit darzustellen und so aufzufassen. So, und jetzt das Ganze etwas näher betrachten. Es fällt da gleich auf, dass es drei Teile sind. Und die erste Trennung, was auch relativ bekannt ist, hört man immer von Realphilosophie und der Logik. Und also die beiden Teile Geist hat das menschliche zum Thema, nur der Mensch hat Geist und also das Feld des Geistes ist sozusagen das Feld des Menschlichen und die Natur ist das Feld des Materiellen des, und die beiden zusammen sind eben das Reale, das Inhaltsvolle und die Logik ist das Formale gegen dieses Reale. Das ist behandelt die Methode, die Form, die sich in den realen Teilen dann immer weiter angewendet vorfindet, wieder, also wiederholt sozusagen, aber dann in den realen Gegebenheiten unserer Welt sich darstellt. Also der Geist und die Natur als Realphilosophie und die Logik als der formale Teil, der die Methode Hegels zum Inhalt und zum Thema hat. Ja, die Methode Hegels ist überhaupt das zentrale Thema, um das es auch in der Forschung meistens erstmal geht. Und was auch das sehr bekannt ist und was eben Voraussetzung ist, wenn man die realen Teile überhaupt irgendwie verstehen will oder wissen will, wie die zu beurteilen sind, muss man die Methode, muss man die Form seiner Logik erstmal kennen, sonst hat man überhaupt gar keine Beurteilungsgrundlage für die weiteren Teile des Systems. Also, nächstes Thema erstmal die Logik und mehr die Methode ganz grob erstmal aufgefasst. Vielleicht mal das Zitat dazu. Ja, das ist, das System der Wissenschaft ist eine neue Bearbeitung der Philosophie nach einer Methode aufgestellt, welche noch, wie ich hoffe, als die einzig wahrhafte, mit dem Inhalt identische anerkannt werden wird. Also seine Methode ist neu, kannte die Welt bis dahin nicht. Und er meint, das ist die Methode der Methoden, die noch als die einzig wahrhafte anerkannt werden wird. Bis heute ist sie nicht anerkannt worden als die einzig wahrhafte, kann man sagen, zumindest hat sich nicht durchgesetzt, also in manchen Köpfen wohl schon, aber in sehr wenigen und allgemein ist es bis heute auf jeden Fall nicht anerkannt. Ob es in Zukunft dazu kommen wird, ist offen. weil die Methode ist so schwer auch, dass, wie vorhin schon gesagt, eigentlich niemand die wirklich richtig auffassen konnte bisher. Aber das ist ein Punkt für sich. Aber schlecht. Also ich kenne mehrere, die Philosophie studiert haben, abgeschlossen haben und die sagen, die haben Hegel nicht verstanden. Das gibt jetzt zu denken. Ja, also ich kenne nur Leute, oder wie gesagt, ich würde sagen, alle Hegel-Experten haben Hegel nicht verstanden. Also es gibt ein paar, die behaupten, die haben ihn verstanden, aber da sieht man gleich, dass sie ihn wirklich nicht kennen und dass es nicht ernst zu nehmen ist, was sie da behaupten. Also die Leute, die ich getroffen habe, die meinten, die haben ihn verstanden, habe ich sozusagen schnell auch feststellen können, dass sie ihn gar nicht richtig kannten eigentlich. Also ich habe noch niemand gelesen oder gehört, der ernsthaft behaupten konnte, er hat es verstanden und das nun wirklich plausibel erläutern kann oder so. Aber trotzdem, was hilft, wir müssen uns der Sache stellen. Meinen Sie, dass er sich selbst verstanden hat? Also es gibt das berühmte Zitat zu seinem, das ist so eine Anekdote, weiß man nicht genau, was wirklich stimmt, aber irgendwo wird berichtet, dass sein Sterbenssatz, also sein letzter Satz vor dem Ableben, soll gewesen sein, keiner hat mich verstanden. Nee, nur einer hat mich verstanden, aber der hat mich auch nicht verstanden, soll er gesagt haben. Nur einer hat mich verstanden und der hat mich auch nicht verstanden. Das soll angeblich sein letzter Satz gewesen sein, bevor er den Abend des Lebens aushauchte. Wer weiß, ob das stimmt oder nicht, aber auf jeden Fall war er sich bewusst, dass der Grad der Verständnis, den er erreicht hat, bei seinen Hörern nicht sehr hoch gewesen ist. Und nicht nur heutzutage wird auch häufig gesagt, ja, die Sprache von Hegel kann man nicht mehr verstehen, das ist vor 200 Jahren und das ist heute unverständlich. Das war zu seinen Zeiten genauso unverständlich und zu seinen Zeiten haben die genauso geklagt, dass es unverständlich ist. Also das ist nicht ein Phänomen der heutigen Zeit, sondern war schon immer so. Ja. Ich verstehe aber nicht, wie kann ein Philosoph einen so großen Bekanntheitsgrad erreichen, der im Leben nicht verstanden wird. Das ist der Trick. Naja, und dann noch etwas anderes, wenn Sie da nochmal drauf eingehen, was bedeutet es, dass eine Methode mit dem Inhalt identisch ist? Das geht gar nicht. Ja, zwei gute Bemerkungen. Erstens, war auch schon gedeutet, das Versprechen der Wahrheit ist einfach auch schon mal eine Faszination und eine zu kräftige Sache, die viele Leute nun auch in ihren Bann zieht, weil es gibt viel zu gewinnen. Man könnte sagen, so was soll ich Kant lesen, um am Ende zu wissen, dass ich doch nichts wissen kann. Aber bei Hegel, wenn der sagt, hier ist die Wahrheit, dann hat man doch einen Ansporn, sich mit dem zu beschäftigen. Und dann ist es so, es ist ja nicht so, dass nichts zu verstehen ist, es ist ganz viel zu verstehen. Und je länger man sich beschäftigt, desto mehr versteht man. Und es ist bloß so schwierig, dass man es nicht ganz versteht und nicht vollständig versteht und nicht bis ins Letzte es versteht, aber man versteht immer mehr, kommt dann natürlich auch immer wieder zu neuen Problemen, aber es ist jetzt kein stetiges Anwachsen, sondern natürlich auch in Wellen. Aber dennoch sozusagen, also wie bei der Beschäftigung zum Beispiel 20 Jahre mit Hegel und haben nicht aufgehört damit, weil wir immer mehr das Gefühl haben zu verstehen, aber noch lange, lange nicht alles verstanden haben. Also und so kann man sozusagen auch mit der Enttäuschung, es nicht wirklich verstanden zu haben, doch die Hoffnung aufrechterhalten, zumindest sich dem weiter zu nähern, weil man merkt, dass man nach und nach doch mehr versteht davon. Und Dinge, Sätze, die am Anfang vollkommen abstrus und unverständlich wirken, wenn man sich dann einige Zeit damit beschäftigt hat, werden auf einmal doch verständlich. Also den Effekt gibt es schon. Und wie es ja auch schon gesagt wurde, Hegel ist ein ergiebiger Steinbruch für es sind einfach reichhaltige Gedanken und interessante Gedanken, die man sich da herausklauen kann, die auch für sich schon Sinn machen. Der andere Teil der Frage war die Methode, die mit dem Inhalt identisch ist. Das ist wirklich schwer. Ja, auch nicht zu verstehen. Doch, kann sozusagen erstmal unverständlich wirken, aber hatten wir sogar schon zum Thema. Ja. Behauptet auch die Überwindung der Kluft zwischen Subjektivität und Objektivität. Die Methode ist das Subjektive, ist die Wissensseite. Aber mit dem Inhalt identisch heißt, mit der Welt, mit der Realität, mit der Objektivität, alles grob gesprochen, identisch. Also genau das, was ich in der Phänomenologie versuchte anzudeuten, dass sich die Wissensseite und die Seite des Gewussten zunächst in Differenz befinden, aber dann sozusagen bei der Findung der Wahrheit, die sich als identisch kundtun. Das wird damit auch gesagt werden. Und wir werden auch nachher, wenn wir so ein paar Beispiele uns angucken, sehen, was jetzt die Inhalte sind. Also es wird, hoffe ich, noch ein bisschen deutlicher, wenn wir ein paar Beispiele nachher sehen. Dann können wir nochmal darauf zurückkommen, auf diese Aussage und möchte ein bisschen auf Geduld hoffen. dass wir sozusagen in den Beispielen ein bisschen sehen werden, inwiefern das mit dem Inhalt gemeint ist, was Hegel jetzt mit dem Inhalt meint. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass sie nur deswegen wahr ist, weil sie mit dem Inhalt identisch ist und daher Wahrheit produzieren kann. Oder wenn sie nicht mit dem Inhalt identisch wäre, wäre es keine Wahrheit. Also das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, diese Behauptung, dass die Methode mit dem Inhalt identisch sein muss. Aber wie gesagt, in der Einführung klären sich natürlich nicht alle Sachen, sondern erstmal werden wir tausende Fragen hier aufwerfen. Also wie sollte es anders sein? Damit übrigens auch nochmal mit dieser Methode, die er neu entwickelt und erfindet, wenn man so will, behauptet er auch, die Philosophie zur Wissenschaft zu machen. Also aus dem gewöhnlichen Denken, Resonieren, Urteilen, wie es sozusagen sonst üblich ist, vielleicht sogar in allen Geisteswissenschaften, aber in der Philosophie meint er sozusagen die Philosophie damit auf einen neuen Standpunkt zu erheben, nämlich den der Wissenschaftlichkeit und eigentlich sogar die höchste Wissenschaft damit zu sein und die Methoden der Mathematik und damit auch der Physik und den anderen Naturwissenschaften und auch der sonstigen Methoden, die wir in Wissenschaften bis dato entwickelt fanden, die werden alle dadurch überhöht und sind alle darin enthalten, sonst wäre es nicht das Wahre. Also zum Beispiel die mathematischen Denkweisen und so sind alle in der Logik für sich näher aufgeführt und alle in dieser Methode enthalten. Und also mit dieser Methode meint er wirklich sozusagen den Meilenstein der Wissenschaft auch geschafft zu haben. Aber Wissenschaft ist ja nichts, was überhöht ist. Wissenschaft heißt ja nur systematisches Arbeiten. Ist ja nichts systematisch-methodisches Arbeiten, ist wissenschaftliches Arbeiten. Ja, aber die Methoden, die zum Beispiel die Wissenschaft verändern sich ja auch. Es gibt so eine ständige Evolution. Das, was heute Erkenntnis ist in der Physik und Chemie, war vor 100 Jahren eben noch nicht. Und es steht ja ständig weiter. Ja. Aber eben systematisch, methodisch zu arbeiten, ist wissenschaftliches Arbeiten. Und zugleich das höchstes Wissen zu haben. Ich habe 2 Studien absolviert, so ein bisschen habe ich, denke ich, gelernt. Der Punkt, um den es ihm geht, ist, jede Methode in der Mathematik hat Voraussetzungen, als Axiome zum Beispiel. Und das ist immer eine unbewiesene Setzung, die nicht eingeholt wird in der Methodik. Aber in seiner Methodik ist es ein Kreis, also es ist nicht nur ein Dreischritt, sondern es ist auch ein Kreis, der sich gegenseitig trägt und hält. Und eben in der Gesamtbegründung werden auch die Voraussetzungen als erwiesen dargestellt. Und insofern ist es eine höhere Methodik als die bisherigen Methodiken. Aber auf das ist ja auch so, ich weiß ja nicht, das ist ja hier auch irgendwie ein philosophischer Kreis, angenommen ist, würden sich Themen auftun, die wert sind, nochmal näher zu betrachten, dann würden wir auch gerne nochmal wiederkommen. Also wir müssen einmal sozusagen, da das Ganze das Thema ist, ein bisschen das grob durchlaufen und danach kann man sich fragen, was muss man denn jetzt mal näher bedenken. Aber wir können sozusagen nichts jetzt wirklich durchdenken. Ja, wenn so Kernsätze sind, die möchte man natürlich auch möglichst irgendwie verstehen. Klar, aber wie gesagt, man muss sich auch damit begnügen. Also als Verstehenshilfe, es gibt ja durchaus diese Vorstellung, dass der Weg das Ziel ist. Ja. Und damit kann man dann ein bisschen damit anfangen. Nee, also oder wie ich vorhin schon sagte, der Weg, also Methode, der Weg ist ein Weg dazu. Methode ist ein Weg. Die Methode ist immer ein Weg. Ja. Und wenn aber er hat der Weg, einen Inhalt zu erreichen, mit diesen beiden zusammenstimmt, dann ist das genau diese Vorstellung, dass der Weg das Ziel ist. Und das kommt von Aristoteles. Ja, ich meinte nur, wenn man meint, es gibt kein Ziel, sondern der Weg ist das Ziel, dann ist es sozusagen nicht im Sinne Hegels. Sondern es gibt sehr wohl ein Ziel und das Ziel wird auch erreicht und da kommt man hin und das ist sozusagen auch das Höchste. Aber, wie ich vorher schon sagte, da das Wahre das Ganze ist, gehört der Weg dazu. Also der Weg ist das Ganze, wenn man den ganzen Weg betrachtet. Aber am Ende des Weges steht trotzdem ein Ziel. Und also es gibt ein Ziel, wollte ich nur sozusagen gegen diese... Wahrheit, nicht der Tod, die Wahrheit. Welche? Also ich hatte gedacht, ich kann Ihnen eine Hilfe, ein bisschen argumentative Hilfe geben damit, aber Sie lehnen sie ab, ja. Nein, naja, was heißt, lehnen sie ab? Also ich sage ja, der Weg gehört dazu, aber es gibt dennoch ein Ziel. Also ja, aber das Ziel scheint doch mit der Methode identisch zu sein. Behauptet doch, wird doch behauptet. Ja, wobei auch diese Methode ist natürlich eine Methode, die sich immer und immer wieder wiederholt und sozusagen, wir haben immer wieder Zwischenziele, Zwischenziele, Zwischenziele, haben auch ein Endziel. Aber sozusagen Aber identisch hat keine Schrittfolge. Entweder es ist identisch oder nicht. Da gibt es keine Schritte. Es hat doch Schritte. Und zu den Schritten kommen wir jetzt auch. Dann stimmt der Satz nicht. Lass uns hören, lass uns hören. Und dann vielleicht verstehen wir. Ich wette, würde ich Sie fragen, was ist Hegels Methode? Würden Sie entweder nichts wissen, so Sie sich nicht näher beschäftigt haben, oder Sie würden sagen, seine Methode ist die Dialektik. Und die Frage, was ist Dialektik? These, Antithese, Synthese. Wechselwirkung von Gegensätzen. Sind so die beiden gängigen Wissensinhalte, die so verbreitet sind in der Gesellschaft und wo man selbst auch manche Leute, die sich schon mit Hegel beschäftigt haben, hört man immer diese Antworten. Hegels Methode sei die Dialektik, die ominöse, von der man nicht so ganz genau weiß, was sie nun eigentlich soll. Und näher, wie sieht sie aus, die Dialektik, hat es irgendwas mit These, Antithese, Synthese zu tun? Die beiden Antworten sind nicht ganz falsch, aber sind eigentlich überhaupt nicht gut. Und gehen am Wesen dessen auch vorbei. Übrigens das Wort zum Beispiel These, Antithese, Synthese kommt bei Hegel, soweit wir kennen, nur ein einziges Mal vor und da sagt er, es kommt von Kant. Von Fichte? Ja, Hegel schreibt, das kommt von Kant. Stimmt aber auch nicht. Kommt von Fichte. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob Sie jedes Wort von Kant gelesen haben und genau wissen, dass es bei Kant nicht vorkommt, aber... Bei Kant ist es die Dreiteilung der Kategorie, die er offenbar abgeguckt hat. Gut, müssen wir jetzt auch nicht... Also übrigens, die Stellung von Fichte und Kant ist ja nun auch sehr eng. Also Hegel kennzeichnet Fichte jetzt auch als sozusagen Ausführung des kantischen Gedankens. Also das ist jetzt ein sehr kleiner Unterschied, ob Fichte oder Kant. Aber auf jeden Fall wollte ich damit ja nur sagen, dieses Wort oder diese Beschreibung, These, Antithese, Synthese stammt nicht von Hegel. Also er benutzt das nicht. Und er benutzt auch ganz selten das Wort dialektische Methode. Manchmal kommt es mal ein paar Mal vor, aber eigentlich ist es nicht, er nennt sie nicht die dialektische Methode. In der Logik schon kommt das Wort. Ich sage ja gerade, es gibt Stellen, da benutzt er es so, aber es gibt viel, viel, viel, viel mehr Stellen, wo er das nicht so sagt. Ja, weil das Dialektische ist nur ein Teil dieser Methode. Das ist nicht das Ganze der Methode, sondern es ist nur näher, wenn wir gleich sehen, das zweite Moment der Methode. Und die Methode heißt eigentlich, in Hegels eigenen Worten, die spekulative Methode. Was jetzt auch ein Wort ist, mit dem man erstmal nicht viel anfangen kann und gerade der heutige Sprachgebrauch meint mit Spekulation was völlig anderes, als Hegel damit meint. Aber dennoch sozusagen, wenn man zeigen will, dass man ein bisschen was von Hegel weiß, sollte man schon mal, wenn man von der Methode redet, von der spekulativen Methode reden und nicht von der dialektischen Methode, die also sozusagen nur ein Teil davon ist. Werden wir jetzt gleich sehen, was das ist. Und, vielleicht nochmal das Bild. Wir haben hier mal so ein Schema, um sich der Nache irgendwie zu nähern. Wie alle Schemas ist das natürlich eine Vergröberung und eine Vereinfachung, die auch ihre Falschheiten damit mit sich führt, aber dennoch so ungefähr, man kann nicht anders, als sich dem Ganzen erstmal grob und einfach zu nähern und denken, dass das ganz sinnvoll ist. Und in der Tat sehen wir also Dreischritt und der Dreischritt führt von der ersten einfachen Einheit, um die zweite Kennzeichnung da mal aufzuführen, von einer unterschiedslosen Einheit zur Produktion des Unterschieds oder der Differenz. Und diese Differenz wird dann in der höheren, in der konkreten Einheit aufgehoben, zusammengeführt, indem die Teile, die Unterschiede also zwar noch erhalten sind, anders als in einer einfachen Einheit, wo es sie noch gar nicht gibt, aber verändert sind und anders sind, als sie in ihrer Teilung und Trennung für sich sind. Also sozusagen ein Knetprozess von der einfachen Einheit in die Differenz, in den Unterschied, zusammenführen zur höheren Einheit, die den Unterschied, der sich zwischendurch ergeben hat, aufbewahrt und erhöht. Die erste Sphäre und der erste Schritt entspricht dem verständigen Denken, dem normalen Denken, könnte man auch sagen, wie es in Mathematik, Naturwissenschaften und auch sonstigen Geistestätigkeiten des Menschen zunächst mal angetroffen wird. Kriterium des Verstandes ist, es darf sich nicht widersprechen. Haben wir einen Widerspruch, sehen wir, dass es irgendwie falsch ist. Das ist so der Standpunkt des Verstandes. Dann dem Dialektischen zu kommen. Also die zweite Sphäre ist die Sphäre der Dialektik. Das, was also nicht die ganze Methode ist, sondern wesentlich das zweite Moment in der Methode ist. Und die Dialektik ist auch nicht, wie man häufig im Sprachgebrauch es hören kann, eine rhetorische Methode, wie man die Worte im Munde verdrehen kann und sozusagen Leute verwirren kann, sondern ist das Umschlagen ins Gegenteil. Eine Position, eine Behauptung, ein Standpunkt, ein Gedanke schlägt in sein Gegenteil um. Denn noch viele Beispiele davon. Ich kenne das nur, die Interpretation als Wechselwirkung von Widersprüchen. Das ist Dialektik, die Wechselwirkung, nicht nur das Umschlagen, sondern die Wechselwirkung zwischen den Gegensätzen oder Widersprüchen. Nee, das ist schon eher das dritte Moment. Das ist schon die Einheit von beiden. Das stammt nicht von mir, also ich zitiere. Ja, nun, deswegen kann es trotzdem unpassend sein. Also, das ist das Herstellen der Widersprüche, wäre richtiger. Wie überhaupt der Widerspruch aufkommt. Der Widerspruch kommt auf, weil eins umschlägt in sein Gegenteil. Und nun haben wir beide. Nun haben wir den Widerspruch. Wenn wir dann beide zusammendenken, haben wir den Widerspruch. Der Widerspruch ist, die beiden getrennten zusammenzudenken. Aber wie kommen wir zum Widerspruch? Kommen wir, indem eins umschlägt und sein Gegenteil erzeugt. Oder auch indem sich eins trennt in zwei entgegengesetzte, weil, was jetzt nicht kompliziert ist, aber ich muss es trotzdem mal sagen, die beiden, eins, das erste sozusagen, hat immer eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ersten. Eigentlich ist das erste das, was sein anderes von sich ausscheidet und sich selbst dagegenüber setzt. Aber das erste ist ein anderes als ohne Gegensatz und im zweiten Schritt als mit seinem Gegenteil auf der anderen Seite gegenüber. Aber also die Herstellung des Widerspruchs, wie kommt es zum Widerspruch, ist eigentlich das dialektische Moment. Das Umschlagen ins Gegenteil ist bei Hegel das Umschlagen, das dialektische. Das geht automatisch oder wie geht das? Ja, in gewisser Weise schon. Also erstens, auch kleiner Vorgriff, aber trotzdem, diese Methode, und das hängt auch mit dem Inhalt identisch zusammen, diese Methode ist nicht nur eine Denkmethode von uns, ist keine theoretische Methode, sondern die ganze Welt bewegt sich nach dieser Methode. Das ist sozusagen Gottes Methode. Ja, und diese Methodik, auch ohne unser Zutun, läuft diese Methode ab. Und wir werden nachher Beispiele sehen, wie er das meint und was da daraus folgt. Das ist also nicht eine subjektive Methode, sondern eben die Methode der Welt, die wahre Methode, die in der Welt sich ohne unser Zutun auch schon abspielt. Sagt Hegel. Das weiß ich. Ja, also ich weiß sozusagen wildes Lächeln, aber mein Anspruch ist erstmal, Ihnen mitzuteilen, was Hegel sagt. Das ist jetzt, wie ich dazu stehe, ist eine ganz andere Frage, will ich jetzt nicht gleich erörtern. Um jetzt nicht mal auflockern, sozusagen unwissenschaftlich nochmal einen kleinen Beitrag zu den dialektischen Gedanken zu bringen, bringen wir jetzt mal ein Bild, was ich auch als gut empfinde, sich sozusagen den dialektischen Gedanken vor Augen zu führen, der jetzt nicht methodisch-wissenschaftlich passend ist, aber ich finde es trotzdem passend, das mal sozusagen hiermit zu vergleichen. Welches Bild? Das Escherbild. Ach so, ja, das Escherbild, stimmt. Kennen Sie vielleicht auch? Tag und Nacht heißt das Bild. Mach mal bitte noch ein bisschen weiter runter. Nee, andersrum. Ich möchte die obere Kante vorhin sehen. Wir sehen hier das Umschlagen ins Gegenteil. Auf der einen Seite haben wir die Materie, ich meine Luft ist auch Materie, aber jetzt will ich mal den Unterschied zwischen Luft als relativ unmateriell und dem fleischlichen Körper, zum Beispiel der Enten, als das Materielle betrachten. Hier auf dieser Seite ist das Weiße, das erfüllt Materielle. Hier aber unmerklich sozusagen fließt es und ist das Weiße das Nicht-Materielle oder das Nicht-Vogelhafte. Hier ist es Luft, also das Vogel. Auf der anderen Seite genau umgekehrt. Also wir sehen sozusagen, wie zwei Seiten ineinander rumschlagen und sich die eine aus der anderen erzeugt. Wie hier, was hier noch Luft ist, wird auf einmal Vogel. Und man merkt gar nicht so recht den Punkt, wo es jetzt umschlägt. Oder auch die Frage, wodurch geschieht es eigentlich, ist nicht so leicht zu merken. Aber man sieht, wie zwei eigentlich sich widersprechende Seiten auseinander erzeugt werden. Und das ist sozusagen eine, finde ich, ganz konstruktive erste Hinführung zum Gedanken der Dialektik. Das ist Dialektik. Dass zwei entgegengesetzte Pole ineinander übergehen, auseinander erzeugt werden. Dass das eine zum anderen führt und es umgekehrt auch wieder. Dass sich Schwarz und Weiß und Weiß und Schwarz und Materie, Nicht-Materie und so weiter verwandelt. Das ist der Gedanke der Dialektik, die in der Hegelschen Methodik näher aufkommt. Und so nur auch das zweite Moment ist, was die Widersprüche erst produzieren. Das Zusammenfassen der Widersprüche, das Zusammendenken der Widersprüche ist das dritte Moment, ist das spekulative Moment. Das Dialektische ist die Bedingung. Wenn wir den Widerspruch nicht erst dialektisch erzeugt haben, können wir sie auch nicht zusammen in Wechselwirkung bedenken. Aber sie zusammen in Wechselwirkung bedenken, ist nicht das dialektische Moment, sondern das ist das spekulative Moment, das dritte Moment. Wieder zurück. Hat Escher das irgendwie in Bezug auf Hegel gemacht? Nee. Das weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Also ob der Escher Hegel kannte, weiß ich nicht. Aber eben, die entgegengesetzten Seiten zusammenführen, zusammenbedenken, in eins setzen, in einen Gedanken zusammenführen, das ist das spekulative Moment. Spekulation kommt von, leider kein Lateiner, habe ich mir vorige Tage nochmal aufgeschrieben. Von Spekulatius. Ja, so ähnlich, ich habe immer Spekulare bisher gesagt, aber jetzt, wo ich nachgeguckt habe, heißt es Speckere, heißt Schauen, und Spekulari heißt Beobachten. Und Spekulari heißt Beobachten und Speckere heißt Sehen. Und es ist im Sinne gemeint von Übersehen, das Ganze sehen, eben über die Trennung hinwegsehen, sie zusammenführen, sie zusammenbedenken, die Wechselwirkung im höheren Sinne dann auch noch bedenken. Also zu übersehen und zusammenzuführen. Und in gewöhnlichen, zum Beispiel Heiratsspekulation oder besser noch Marktspekulation, Wirtschaftsspekulation, Börsenspekulation oder so, in dem Sinne heißt es auch schließen. Das heißt eben zusammenführen. Das heißt eben zwei zunächst getrennte zusammenschließen. Also die Kluft überwinden. Und dieser Beiklang, dass es jetzt nur subjektiv gemeint ist und dass es eben nur eine Ahnung ist, nur so ein, dieses Schließen eben nichts Ernstzunehmendes sei, sondern nur eine Vermutung des Menschen sei, das spielt eben in Hegels Bedeutung keine Rolle, sondern hier ist es natürlich einfach als wirkliche gedankliche Leistung zu sehen, den richtigen Schluss zu vollführen, der die Getrennten zusammenbringt und eben das Getrennte korrekt in eins zu denken. Also bei ihm ist das sozusagen ganz positiv ernst gemeint, diese Spekulation, kommt aber von Übersehen und Zusammenführen. Übernimmt es von Kant. Wie bitte? Er übernimmt es von Kant, diese Stelle der spekulativen Vernunft. Ja, also wie fast, also grundsätzlich kann man sagen, dass Hegel sich selbst als Vollender von Kant versteht. Dass eigentlich alles, was er anfängt, lobt er immer an Kant, dass Kant immer das unendliche Verdienst hat, diesen Gedanken in die Welt gebracht zu haben. Bloß hat er ihn selbst nicht konkret durchgeführt, hat er ihn selbst sich dann widersprochen, ist stecken geblieben auf halbem Weg. Und er macht sozusagen das wahr, was Kant ist so eine übliche, häufig zu findende Stellung, wie sich Hegel da selbst versteht. Und ich denke auch, häufig hat er es wirklich gemacht. Wie gesagt, wäre natürlich Einzeldiskussionen, die dann auch sehr kompliziert werden würde. Aber, also, hätte Hegel auch gesagt, dass er Kant auch schon gemacht hat. Also, aber dennoch, sozusagen, so als Methode hat es Kant eben nicht ausgeführt. Und so ist es nur von Hegel erstmal zu kriegen. Für die Beispiele, die wir gleich haben, ist auch noch besonders wichtig die Bedeutung mit der Beziehung, diese vorletzte Zeile jeweils. Das erste Moment ist nur die Beziehung auf sich. Unterschiedslosigkeit heißt keine Beziehung auf anderes. Der Unterschied ist aufeinander bezogen. Ist also der Punkt der Beziehung auf anderes. Und die Zusammenführung ist dann die Rückführung der Beziehung auf sich, aber mit der Beziehung auf anderes. Also die Beziehung auf sich durch anderes. Die Einheit von den beiden Stellungen. Wie überhaupt eben das Dritte immer die Einheit von dem Gegensatz vorher ist. Sozusagen ganz leicht zu nehmen. Und hier schon in diesem Dreieck kann man ganz häufig schon ohne überhaupt einen Satz zu lesen verstehen, was er meint. Wenn man sagt, das Dritte muss jetzt also die Einheit von den beiden darunter sein. Und schon häufig durch Intuition kann man ein bisschen den Sinn da drin finden, was also Hegel auch ein bisschen leichter macht, sozusagen, wenn man weiß, dass alles von dieser Methode durchdrungen ist, ermöglicht einem das, viele Dinge auch ein bisschen leichter aufzufassen und auch ein bisschen durch Intuition und Ahnung aufzufassen, was also diesen schwierigen Text etwas leichter macht. Auf jeden Fall sage ich das mal in diesem Beispiel, das sage ich jetzt nicht. Achso, aber übrigens noch weiter in Ihren Gedanken da auch. Hegel lobt Kant auch insofern, als Kant eben diese Notwendigkeit des dialektischen Moments, dieses Aufkommen der Widersprüche hervorgebracht hat. Also wenn die Vernunft notwendig in Antinomien führt, Das ist sozusagen ganz Hegels Gedanke, dass wir notwendig dialektisch auf diesen Widerspruch kommen. Bloß Kant kommt quasi nur zu vier Antinomien und die werden nicht gelöst. Doch. Natürlich werden alle Antinomien dann gelöst. Streiten bei Hegel sagt. Welche nicht? Es sind vier Stück. Ja, und es. Eine wahre Lösung gibt es aber nicht. Wie will ich aber natürlich? Wenn wir nachher fertig sind und wir haben noch Zeit, können wir zum Beispiel darüber reden. Aber wie gesagt, jetzt geht es darum zu berichten, was Hegel sagt. Und Hegel sagt, Kant ist unheimlich zu loben dafür, dass er die Notwendigkeit, dass wir in diese Widersprüchlichkeit kommen, aufgeführt hat. Aber leider hat er sie nicht gelöst, die Widersprüche. Und leider hat er nicht gesehen, dass die ganze Welt alles in diese Widersprüche führt. Dass jeder Gedanke und jeder Weltinhalt diese Widersprüchlichkeit aufweist. Dass wir also nicht vier Antinomien haben, sondern unendlich viele Antinomien haben. Und jede dieser Stufen ist eine Antinomie und es gibt ja noch viel mehr Stufen darunter. Und das könnten wir unendlich auch in manchen Gebieten weitertreiben. Also die Welt besteht nur aus Antinomien. Und überhaupt der Widerspruch, der sich auftut, ist so die treibende Kraft, der Motor bei uns auch. Eine gewisse Berechtigung hat von Dialektik als Methode zu sprechen, weil diese Widersprüchlichkeit die bewegende Kraft darstellt, aber das höchste Moment ist erst die Zusammenführung dieses Widerspruchs in die konkrete Einheit, in dem die Seiten zu Momenten geworden sind, in dem die Seiten nicht mehr für sich sind, sondern als aufgehobenes Moment aufheben. Das ist auch so ein Wort, was man immer wieder hört und ein ganz wichtiges Wort ist, dass ein Moment ist, wenn eine für sich seine Seite in die höhere Einheit integriert ist und so nicht mehr Ganzes ist, sondern nur noch Moment ist. Und was dann auch immer gerne, deswegen möchte ich es auch kurz sagen, wie man an dieser Stelle erzählt wird, ist, aufheben kann man in verschiedenen Sinnen betrachten, und zwar wesentlich dann auch in drei Sinnen, und die entsprechen auch wiederum den Schritten der Methode. Aufheben kann erstens im verständigen Sinne bleiben, wie es ist, man bewahrt es auf, kannst du das für mich aufheben? Heißt, ich möchte es von dir genauso wiederkriegen, wie ich es dir gegeben habe, es bleibt so, wie es ist, es ist verständlich betrachtet. Dann kann Aufheben das negative Moment bedeuten. Das heißt, dies und jenes wurde aufgehoben, wurde abgeschafft, wurde negiert, gibt es nicht mehr. Was aufgehoben wurde, ist es weg, ist es negiert worden. Und dann kann es eben in dem höheren spekulativen Sinne meinen, zum Moment herabgesetzt werden. Das heißt, es gibt es noch, aber es ist nicht mehr so, wie es vorher war, sondern es ist nun zum Teil eines Ganzen geworden und ist nicht mehr ein Ganzes für sich, ist aufgehoben in die höhere Einheit. So. Kann das so weitergehen? Ja. Können Sie noch lesen, oder soll ich mir nicht? Nee, geht gut. Ich habe ziemlich groß für meine schlechten Augen. Und so viele Zettel. Übrigens auch nochmal, dass die Einheit das Entscheidende ist, das Ziel ist auch und das, worauf es ankommt, ist, der Satz, wer auch bei der Beurteilung zum Beispiel, wie radikal Hegel war oder so, eine Rolle spielt, daraus sagt Hegel auch, alle Extreme, also alles Getrennte, alles im Gegensatz ist falsch. Die Wahrheit kann immer nur, das Ganze kann nur die Zusammenführung der Extreme sein. Ja, das ist das asiatische Symbol für Yin und Yang, die Einheit der Gegensätze. Genau, das soll es auch sein. In manchen Anwendungen kann man auch noch sehen, dass auch die Punkte erklärt werden da drin und es hat noch höhere Beziehungen, aber will ich jetzt nicht auf einen Hegel zu weit. Naja, aber auf jeden Fall, mit dieser Ahnung der Methode wird eben dieses wahnsinnige System, was uns überfällt, und wir wollen auch gleich tatsächlich einige Beispiele durchlaufen und vielleicht wird sie das auch ein bisschen erschlagen, aber ich möchte auch gar nicht, dass Sie die Beispiele für sich nehmen und versuchen jetzt genau die Beispiele zu verstehen, sondern es geht nur darum, einen Eindruck davon zu kriegen, wie diese Methode sich bei Hegel zeigt. Das ist unser Ziel mit den jetzt gleich folgenden Beispielen, die wir also nicht für sich durchdiskutieren wollen, die wir nicht sozusagen meinen, dass sie verstanden haben sollen hinterher. Aber wenn man ein paar dieser Beispiele kennengelernt hat, kriegt man vielleicht eine Ahnung davon, wie sich diese Methode in Hegels System darstellt. Also möchte ich Sie einerseits gleich überfordern und zuschütten mit einem Schnelldurchlauf durch einige Teile des Systems, aber andererseits Sie auch ermuntern zu sehen, dass es gar nicht so schwierig ist, weil es geht wesentlich darum, erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie wir immer wieder diese drei Schritte erfinden werden und immer wieder feststellen werden, wie alles das Gleiche doch letztlich ist. Und also es gar nicht so viel ist, sondern auch letztlich immer nur wieder das eine ist. Ja, als erstes Beispiel nehmen wir den ersten Gedanken der Logik, den Anfang der Logik der Form. Und das erste muss das Einfachste sein, muss das Abstrakteste sein, was also von allen Unterschieden, die wir in der Welt oder auch in den Gedanken feststellen, abstrahiert. Wir heben also die einfache Einheit der Abstraktion für sich hervor und das Einfachste vom Einfachsten, das Abstrakteste des Abstraktesten und damit den allerersten Punkt des Systems, womit der die ganze Logik losgeht, ist das reine Sein. Ich kann das ja hier mal demonstrieren, also das ist ja hier erstens Logik, zweitens Natur, drittens Geist. Wenn ich also auf das Erste klicke, dann bin ich beim Ersten bei der Logik. Wenn ich hier wieder auf das Erste klicke, bin ich bei der Unmittelbarkeit. Wenn ich nochmal wieder auf das Erste klicke, bin ich bei der Bestimmtheit. Und wenn ich nochmal drauf klicke, bin ich hier. Und hier bin ich erst bei dem allerersten Anfang. Und das ist das, was... Das erste, das heißt, ich gehe da tiefer. Genau. Das ist diese Ecke hier. Genau. Wenn ich in die Mitte klicke, komme ich wieder eine Ebene höher. Wenn ich immer wieder in die Mitte klicke, komme ich wieder zum Anfang zurück, also zum System zurück. Wenn ich hier so in eine Seite klicke, gehe ich immer tiefer in das System hinein. Und wenn ich immer wieder auf die linke Seite klicke, komme ich zum Anfang. Die linke entspricht immer dem ersten Moment der Methode, das zweite immer der Differenz und das dritte wieder der konkreten Einheit. Also die Logik entspricht dem Moment der einfachen Einheit, die Natur dem Moment der Differenz und der Geist die konkrete Einheit. Allerdings haben wir jetzt in der Logik auch wiederum die gleiche Stellung. In jeder Unterstufe haben wir wieder die gleiche Stellung. Aber wenn wir jetzt immer links sozusagen gucken, kommt, gehen wir also ins Erste, vom Ersten, vom Ersten, vom Ersten. Und fangen also ganz unten links in der Ecke mit dem allerersten Gedanken, wo die Logik beginnt, an mit dem reinen Sein. Und das reine Sein, was ist das reine Sein? Wenn es die Abstraktion von allem ist, wenn alle Unterschiede weggelassen wurden, wenn es das Einfachste vom Einfachen ist, dann hat es welchen Inhalt? Kein. Und ist in der Tat nichts. Das heißt, es ist genau das, was wir für sein Gegenteil halten. Machen wir das Bild mit der Methode. Wir sehen also, das ist das sozusagen berühmte Dialektische. Das reine Sein ist genau das Gleiche wie das Nichts. Das Nichts, Sein und Nichts ist genau der Gegensatz. Einen größeren Gegensatz kann man sich gar nicht vorstellen zunächst. Sein oder Nichtsein, das ist doch der perfekte Gegensatz. Aber wir sehen gleichzeitig, dass sie auch das Gleiche sind. Die sind nicht nur das Gleiche, sondern sie sind, oder in jedem Falle sollen sie nur unterschieden sein, aber egal. Sie sind sozusagen entgegengesetzt und das Gleiche. Sie sind entgegengesetzt und schlagen ineinander um. Denn das Nichts zeigt sich genauso wieder ein Gesetztes zu sein. Ein inhaltsleeres, aber doch Gesetztes und damit das Gleiche, ihm sein, das reine Sein zu sein. Also reines Sein und Nichts, die beiden Gedanken, sind bedeutungsgleich. Sind beide eine reine Setzung ohne Inhalt. Wenn es einen Inhalt hätte, wäre es nicht rein. Rein heißt das leere Sein, das ohne Inhalt Sein. Und ohne Inhalt zu sein, ist nicht zu sein. Und also sehen wir und denken notwendig, zumindest nach Hegel, dass Sein und Nichts dasselbe sind vom Inhalt her. Und die Bedeutung des Gedankens ist genau die gleiche, obwohl es auch zugleich der größte Gegensatz ist. Und das, was total entgegengesetzt sein soll, bedeutet in Wahrheit doch das Gleiche. Das reine Sein ist in der Tat dasselbe als das Nichts. Und dann, zusammengeführt, Sein und Nichts zusammen, das Sein, was zu Nichts wird und das Nichts, was zu Sein wird, sind Entstehen und Vergehen, ist Werden. Ist beide Gedanken in einen Gedanken zusammengefasst, ist der Gedanken des Werdens, in zwei Formen, deswegen jetzt auch die beiden Seiten sozusagen dann hier zu bestimmen, das Sein, was in Nichts übergeht, ist Vergehen. Das Nichts, was in Sein übergeht, ist Entstehen. Entstehen und Vergehen, die beiden Formen, die beiden Weisen des Werdens. Und der Gedanke, der eine Gedanke des Werdens, enthält sowohl den Gedanken des Nichts wie den Gedanken des Seins und das Gegenseitige ineinander übergehen. Deswegen dreht übrigens auch. Also diese Yin-Yang-Darstellung ist ja drehend gemeint, ist ja so als Bewegung gemeint. Dass sozusagen das Sein zum Nichts übergeht, das Nichts zum Sein übergeht. Dass sie gegenseitig ihre Seiten austauschen und ineinander übergehen und beide zusammen sind sie der eine Gedanke des Werdens. Werden heißt aber doch die Entwicklung einer Person oder die Entwicklung einer Geschichte. Que sera, das berühmte Lied, was soll sein? Also was wird sein in der Zukunft? Wie werde ich oder wie wird sich meine, wie werden wir uns entwickeln? Wie werden anders sein? Ist doch Werden. Ein Entwicklungsprozess. Des ja, aber entwickeln heißt, auch anders werden heißt, dass wie es war, so wird es nicht mehr sein. Also ja. Das, dass wenn man das natürlich, das ist ja ganz abstrakt jetzt, das meint ja das Reinsein und nichts. Also wenn wir über solche Inhalte sprechen, sind wir in ganz anderen Sphären, aber trotzdem, so ungefähr haben wir doch immer dieses, wie es ist, wie es war, ist dann nicht mehr, sonst hat es sich nicht entwickelt. Also du hast doch trotzdem der gleiche Gedanke mit enthalten. Das Übergehen, das Anderswerden, das Umschlagen und beides zusammen gedacht enthalten sind. Und in der Tat gibt es jetzt sozusagen ganz verschiedene Formen des Werdens, die man dann näher differenzieren könnte. Aber das ist jetzt sozusagen nur erstmal die reine, pure Form als Beispiel. Und wie gesagt, alle dieser Beispiele könnte man lange drüber reden. Es geht darum, mehrere solche Beispiele jetzt zu hören und aus dem Vergleich sozusagen zu sehen, was kann das alles bedeuten, wie ist das bei jedem alles gemeint. Und jedes Beispiel für sich könnte man sehr lange durchdenken und aber dann kommt man nicht dazu, mal einen Gesamtüberblick zu kriegen. Und deswegen möchten wir die Sachen jetzt nicht zu weit treiben, sondern wenn sozusagen aufgefasst wurde, wo so ungefähr der Gedanke sitzt, dann muss das fürs Erste reichen. Ja, so sieht es dann im System aus. Sein, nichts werden. Ja, kannst du mal eine höher gehen. Wenn das ich denn, mal, ich gehe jetzt noch mal ein. Wenn es denn geworden ist. Hier ist das unbestimmte Sein. Wenn es denn geworden ist, dann ist es ein bestimmtes. Ein gewordenes ist ein bestimmtes. Und also da lasse ich jetzt eine Stufe raus, die wir noch unterstecken, die jetzt nicht zeigen, aber von dem Werden kommen wir dann auch sozusagen denknotwendig zum Dasein, vom unbestimmten Sein zum bestimmten Sein. Das Gewordene ist doch das Nichts. Nee, das Gewordene ist das Nichts. Nee. Ja, natürlich. Aus dem Das nee, beide zusammen rein, sind das aus Werden. Dem reinen, das ist das dialektische Moment, dass ein Nichts wird. Aber beide aus zusammen dem reinen ist das Werden. Sein wird das Nichts und daran erkennen wir das Werden. Nein, das so Werden ist das Zusammensehen beider Seiten. So steht es bei Ihnen. Das dialektische. Du stehst bei ihm. Das dialektische. Nee, du stehst nicht bei ihm. Aber ja, den kenne ich ganz gut. Ja, ich auch. Also, ja. Die Logik habe ich sehr gründlich gemacht. Lass uns auch konstruktiv. Ja, okay, deswegen. Ich hatte Text sein, dass er bei dir dabei war. Ja. Aber ich habe mich dann verabschiedet von der Stelle. Naja, also können wir meinetwegen, wenn wir nachher noch Zeit haben, können wir auch den Text dazu lesen und können wir das ausstreiten. Aber dennoch sozusagen sagt Hegel, das Gewordene Sein ist bestimmtes Sein, hat die Unbestimmtheit verlassen und ist jetzt das Dasein. Und da gucken wir uns gleich mal an, wie das weitergeht, wobei es auch eine Grobfassung ist, die da in Genauem etwas anders läuft. Aber das ist so ein Grundgedanke, der sich auch immer wieder vollzieht und der ein schönes Beispiel ist, um diese Gedankendenkweise etwas aufzufassen. Und zwar ein Daseinendes ist denn immer zunächst ein Endliches. Ein bestimmtes Sein ist etwas Endliches. Und der Gedanke der Endlichkeit hat sein Gegenteil an den Gedanken der Unendlichkeit. Einem Endlichen steht dann das Unendliche im Gedanken gegenüber. Der Gegensatz von der Endlichkeit ist die Unendlichkeit. Aber, was ist sozusagen Definition des Endlichen, ist ein Ende zu haben. Das heißt, irgendwo hört das Endliche auf, und hat anderes außer sich. Und dieses Endliche hat sein anderes im Unendlichen. Also das Ende erweist sich endlich zu sein, weil es anderes außerhalb seiner gibt, nämlich das Unendliche. Allerdings gilt das fürs Unendliche auch. Das Unendliche hat auch ein Ende, nämlich das Endliche. Das Unendliche hört da auf, wo das Endliche anfängt. Und das Ende des Unendlichen ist das Endliche. Das heißt, dieses Unendliche ist nicht unendlich, sondern ist auch endlich. So wie Sein und Nichts sich auch als das Gleiche erwiesen, erweisen sich auch der Gedanke der Endlichkeit und der Unendlichkeit in den Gegensatz genommen als beide gleich endlich. Das heißt, das ist Dialektik, ja. Und damit ist diese Unendlichkeit, der Gedanke der Unendlichkeit als Gegensatz des Endlichen, ist nach Hegel die schlechte Unendlichkeit. Ist die Unendlichkeit, die unendlich sein will, aber nicht ist, weil sie auch unendlich ist, weil sie eben ein Ende hat, nämlich das Endliche. Und insofern zeigt sich ja wieder, wie sie sowohl der Gegensatz sind, wie auch das Gleiche sind. Und die, nehmen wir es mal als Symbole, gefasst könnte man das Endliche als Punkt, als bestimmte Sein nehmen, das Unendliche als Linie, die ewig nach vorne und nach hinten weiterläuft. Dann ist die wahre Unendlichkeit als die Zusammenführung und Rückführung beider Seiten der Kreis, die sowohl Linie ist, wie auch Punkt ist. Die ewige Verendlichung des Unendlichen ist der wahre Gedanke der Unendlichkeit nach Hegel, der nicht eine Unendlichkeit ist, die kein Ende hat, sondern die sowohl unendlich wie unendlich, endlich und unendlich, was ich gerade gesagt habe, ist. Und also im Gedankenkonstrukt des Kreises sozusagen als Bild vorstellbar, Punkt, Linie, Kreis, sind die drei Gedanken der Endlichkeit, der schlechten Unendlichkeit und der wahren Unendlichkeit. Eigentlich ein, und also, das kommt sehr häufig ähnlich wieder, dieses Konstrukt, dass zum Beispiel die Freiheit, die nur meint, sozusagen tun lassen können, was ich will und außerhalb der Bestimmung dessen, was man tun soll, steht, dass frei von etwas sein ist keine Freiheit, das ist nur die schlechte Freiheit, weil sie außerhalb ist. Aber nun kommen wir noch drauf. Und also nur, das ist so ein Grundmuster, was einfach schön aufzufassen ist und den hegelischen Gedanken da einigermaßen auffassbar, glaube ich, darstellt. Aber wie gesagt, wir haben ja noch einiges vor, deswegen können wir jetzt nicht so... Da habe ich große Schwierigkeiten, dass Endliche hat nicht die Qualität des Unendlichen. Es liegt ganz auf andere Ebene und ist nicht zu verstehen als das Unendliche als Fortsetzung des Endlichen. Das sind Sachen, die man gerade so nicht miteinander bringen sollte. Tut Hegel aber, kein nichts für. Und ich will Ihnen ja jetzt erzählen, was Hegel erzählt. Also, aber sozusagen, ich finde doch plausibel zu sagen, das Unendliche, was im Gegensatz zum Endlichen gemeint ist, hat ein Ende, hat eine Grenze, nämlich das Endliche. Das ist schon ganz gut erklärt, aber da kann man nun stundenlang darüber diskutieren, das schaffen wir nicht. Ja. Ich habe ein Beispiel, was wir schon als Schüler hatten. Wenn Sie eine Kugel nehmen, dann ist nicht definiert, was das Volumen der Kugel ist. Wir nehmen immer gemein an, das Innere der Kugel sei das Volumen, aber das Draußen kann auch das Volumen sein. Das löst sich auf in der Definition der Kugel. Erinnert mich daran. Tatsächlich. Das Draußen ist ja unendlich und der Kugelinhalt, den wir so herkömmlich so bezeichnen, ist endlich. Aber das gebildete Kugel definiert sowohl einen unendlichen Raum, den man als Volumen bezeichnen könnte, als auch einen geschlossenen, berechenbaren Raum. Stimmt. Löst sich in der Kugel auf. Ja, insofern würde man, also Kreis oder Kugel könnte man auch wieder als schlechte Unendlichkeit insofern fassen. War jetzt aber natürlich nur als Hilfe sozusagen, das plakativ zu fassen gemeint. Also Hegel sagt nicht, der Kreis ist die wahre Unendlichkeit, sondern es war jetzt nur ein symbolischer Ausdruck, der sozusagen im Punkt, Linie, Kreisverhältnis den Gedanken darstellen will, des Dreischrittes. Aber ich verstehe, wie das meint. Nur als Bild. Ja, hätte ich auch nichts gegen. Ja, weiter, wieder ins Dreieck zurück. Und zwar soll das auch für die Logik, die ja natürlich auch das komplizierteste, schwerverstehendste im System ist, erstmal reichen. Jetzt können wir meinetwegen schon ein bisschen mehr Licht machen. Dann gehen wir hoch. Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch, ob das. Achso, nee. Achso, soll ich auch nicht? Ja, wollte ich gerade fragen, ob ich dazu in den Zwischenschritten was sagen soll. Wollen wir die einfach weglassen oder was? Wie du meinst. Also, jetzt, wie gesagt, es wird bestimmt auch eine gewisse Überforderung oder eine gewisse Überfrachtung werden, aber dennoch sozusagen, sage ich es an den meisten Stellen, mal ganz, ganz kurze, leichte Ahnung dazu, dass man nur das Gefühl kriegt, aha, da ist tatsächlich jetzt immer so eine Methode immer und immer wieder am Wirken. Also, aber viele Dinge werden wir nur so ganz kurz rüberhuschen und auf keinen Fall näher darauf eingehen, aber ich sage sie dennoch. Zum Beispiel das Wesen als Differenz. Einfache Einheit, dann Wesen als Differenz ist sozusagen das Innere des äußeren Seins, der Erscheinung, der Grund und das Begründete. Das innere Wesen des Schöpfers mit seiner erscheinenden Schöpfung ist das Differenzverhältnis, worum es im Wesen geht. Im Begriff wiederum ist das geeinigt und das sage ich eigentlich nur hauptsächlich deswegen, komme ich auf den Begriff, zu dem ich jetzt gar nichts Näheres sagen will, nur weil das so ein wichtiges Wort bei Hegel ist. Und das Wort Begriff kommt bei Hegel immer und immer und immer wieder und ist sozusagen das Zentrum dieser ganzen Methodik. Also Hegels eigene Beschreibung der Methodik, kannst du noch mal Methodenbild zeigen, die sozusagen formal richtigste Beschreibung der Methodik ist dieses A, B, E, was für Allgemeinheit, Besonderheit, Einzelheit steht. Und das sind die drei Momente des Begriffs. Und etwas ist nur begriffen, als vollständiger Gedanke aufgefasst, wenn man die drei Momente des Begriffs in eins hat. Und sozusagen, das meint bei Hegel Begriff, also meint die Vollständigkeit des Gedankens. Oder als noch einfacher erstmal Begriff meint den Gedanken der Sache und meint nicht das Wort, nicht das bestimmte Wort, nicht einen bestimmten Ausdruck, wie wir das jetzt heute Begriffe raten. Da haben wir verschiedene bestimmte Worte und das eine ist der richtige Begriff, die anderen sind die falschen Begriffe. Das ist aber ganz entgegengesetzt gemeint, wie Hegel das meint. Ein Begriff kann man in vielerlei, tausenderlei Worten ausdrücken, aber es ist immer der gleiche Begriff, es ist immer der gleiche Gedanke. Der Begriff meint also den dahinterstehenden Gedanken, meint die Bedeutung der Sache und nicht das Wort und gerade das bestimmte Wort, was man so im Alltäglichen gerade den Begriff nennt. Und insofern übrigens kann man immer verschiedene Worte für den gleichen Begriff benutzen. Und das macht auch eine Schwierigkeit des Hegel-Textes aus, dass er die gleichen Sachen immer mit ganz anderen Worten sagt. Gerade in der Phänomenologie verliert man total den Zusammenhang, weil das, was er eben gesagt hat, kommt gar nicht wieder, weil er jetzt ein anderes Wort für das Gleiche benutzt. Und das ist natürlich wirklich schwierig. Ja, aber es macht es auch denkleichter, dass es auch nicht so ein Formalismus ist, dass es immer darum geht, bestimmte Worte zu wissen und wie ist das definiert. Das ist sozusagen, sondern man muss immer nur den Gedanken der Sache aufpassen und ihn in den verschiedenen Worten wiederfinden. Ist sowohl eine Schwierigkeit wie eine Leichtigkeit, aber auf jeden Fall ist wichtig zu wissen, dass Hegel mit Begriff nicht Wort meint oder bestimmten Ausdruck meint, sondern Gedanke meint, und zwar den ganzen Gedanken meint. Wobei als Begriff zunächst in subjektiver Weise, wenn aber der Begriff auch in objektiver Weise, aber immer noch formal gedacht ist, sozusagen der Begriff als wiederum konkrete Einheit, ist es die Idee. Also nochmal hier Begriff, ich klicke da jetzt mal drauf, dann bin ich bei Begriff. Und da habe ich dann hier die Subjektivität, die Objektivität und hier die Idee. Und die Idee ist die Spitze, die Krönung der Logik. Damit endet die Logik. Also es geht zwar in der Idee noch ein bisschen weiter, aber trotzdem, die Idee ist das Ende der Logik. Und die Idee ist also der konkreteste des konkreten Gedankens, solange er nur Gedanke ist und noch nicht die Realität betrifft. Und also die Sammlung der ganzen logischen Betrachtung mündet in der Idee. Und die Idee ist eben auch nicht, wie der normale Sprachgebrauch meint, ein Einfall. Ich hatte immer so eine Idee, wie wir das vielleicht machen könnten. So ist das nicht gemeint, sondern es ist gemeint als der vollständige Gedanke, als das formale, zugrunde liegende aller Realität, zugrunde liegende Gesamtkonstrukt, als vereinigt gedacht, als sozusagen Träger alles dessen, was sich daraus entwickelt. Also Idee ist... Für Hegel bedeutet Idee der höchste Gedanke in formaler Weise. Solange es noch nicht real gedacht ist, sondern eben rein als logisches Konstrukt gedacht ist, aber das ist der höchste, konkreteste Gedanke. Die Idee ist das Höchste, was es gibt. Und es ist sozusagen die Idee Gottes, wie vorhin auch schon gesagt, das ist nicht eine Idee, die ein Mensch hat oder nicht hat, sondern das ist der Gedanke der Welt, der schon vor der Welt da war und in der Welt überall drin steckt. Und nicht jetzt ein menschlicher Einfall ist, sondern er meint die Struktur, die allem zugrunde liegt. Wenn man das als ein Wort aussprechen will, ist es Idee. Oder auch die Wahrheit bedeutet es eben. Die Wahrheit als logisch betrachtet, ist die Idee. Also Idee ist sozusagen der höchste Ausdruck für Hegel im logischen Sinne. Und nicht, wie wir es meist meinen, ich habe da mal eine Idee, also... So ist es nicht gemeint. Genau, das ist genau, das ähnlich. Nicht, wenn ich die Idee erstmal gegeben. Gut, wobei da gibt es Ideen auch ja. Und so. Aber trotzdem ist das schon im gleichen Sinne. Also das ist ja sozusagen im ähnlichen Sinne wie auch bei Platon und auch bei Aristoteles. Also es hat sozusagen schon diesen erhöhten Bedeutungssinn. So, also die Idee ist das Höchste der Logik, aber ist sozusagen ohne Realität. Und im nächsten Schritt kommen wir nun in die Realität. Das heißt, die in sich seiende Idee äußert sich, geht aus ihrer Einfachheit, aus ihrer Indifferenz über, in Materialität. Materie ist ausgedehnt, ist Differenz. Raum und Zeit sind ausgedehnt. Die Idee als reine Logik hat keinen Raum, keine Zeit, sondern ist in sich sein. Das ist das erste Moment. Dann aber kommt es in Differenz. Wird zum Materiellen, zum Ausgehen Raum und Zeit sein. Also die Idee entäußert sich, trennt sich und erzeugt damit die Natur. Die Idee ist der Grund der Natur und wenn die Idee sich getrennt hat, wenn die sich gespaltet hat, in Differenz übergegangen ist, dann ist damit die Natur erzeugt worden. Das ist sozusagen der Grundgedanke. Die Natur als entäußerte Idee. Die Logik ist das In-sich-Sein der Idee, dann im zweiten Moment, die Natur ist das Außer-sich-Sein, das in Differenz gegangen sein der Idee. Die Naturphilosophie ist der Teil, der am schlechtesten angesehen wird bei Hegel. Also ganz wenige Forscher und Leute kümmern sich jetzt wirklich intensiv um die Naturphilosophie, sondern die Naturphilosophie wird von ganz vielen, von den meisten, kann man fast sagen, ein bisschen sogar verlacht teilweise. Und wenn sozusagen wird gesagt, naja gut, er konnte nicht anders als auf das Wissen seiner Zeit zurückgreifen und das war eben in vielen Dingen noch relativ mangelhaft und allen, so musste auch seine Naturphilosophie relativ mangelhaft sein und trägt aber nicht viel. Wir hingegen meinen, dass die sehr interessant und sehr befruchtend ist und auch in vielen Teilen vielleicht noch verkannt ist und ihre höhere Wahrheit sich auch später vielleicht erst zeigen wird. Aber natürlich stimmt es trotzdem, dass er natürlich die Naturwissenschaft seiner Zeit zur Grundlage hatte und da viele Dinge sich eben geändert haben und jetzt nicht mehr so behauptet werden können, wie sie damals behauptet wurden und worauf er aufgebaut hat. Und natürlich hatte er wohl auch Fehler gemacht. Also er sagt ja, seine Methode ist sozusagen das Wahre, was jetzt ewig bleiben wird oder so. Aber in der Naturphilosophie sagt er auch selber, da wird sich vieles auch als falsch erweisen und so. Also das ist schon ein bisschen relativistischer zu sehen, was er in der Naturphilosophie behauptet. Und da ist manches jetzt schon überholt, manches wird sich noch als überholt erweisen. Manches wird aber auch seine höhere Rechtfertigung vielleicht später noch erhalten. Und manches ist auch einfach nur dem, wie es heute glauben, wissen, identisch heute noch. Und überhaupt sind alle Aussagen, die er in der Naturphilosophie macht, müssen natürlich sozusagen mit der Naturwissenschaft übereinstimmen, wenn sie dann sozusagen ihre Wahrheit behaupten sollen. Das ist jetzt kein anderer Gedanke, sondern auch die Zusammenführung alles naturwissenschaftlichen Denkens. Alles falsch. So, wir machen ganz kurz drei Beispiele, machen wir eine Tour an, aus den Mechanik, Physik, Organik, die drei Hauptteile der Natur, machen wir ganz kurz jeweils ein Beispiel und zunächst mal eine ganz mini kleine Andeutung eben auch nur, wie jetzt die Methode in diesen drei Schritten sich verhält. Das mechanische Verhältnis, wie bei Zahnrädern, ist äußerliches Verhältnis. Es wird nicht die Materie, die Art, ob Zahnräder nun aus Kupfer oder aus Eisen oder aus sonst Kaugummi sind, spielt keine Rolle, da sie sich nur äußerlich berühren. In der Mechanik geht es nur um das äußerliche Verhältnis von Materie. Und das heißt, die Materie wird als gleich betrachtet. Noch nicht als unterschieden in sich, sondern als gleich betrachtet. Und das sind nur äußere Verhältnisse in der Mechanik. Die Physik geht dann auf die inneren Unterschiede, auf die Differenz in der Materie ein und betrachtet die in der Materie befindlichen Unterschiede wie Wärme, Dichte und so weiter, solche Dinge. Und in der Organik ist sozusagen das Zweckverhältnis, ist die sich wiederherstellende Materie, die sich fortpflanzende Materie, die in ihrem Außenvertrieb in sich bestimmt ist, gegen etwas anderes bestimmt ist, in Verhältnis tritt, im Lebensprozess und am Ende wieder in sich zurückführt, das heißt sich fortpflanzt und wieder reproduziert, also sozusagen der Kreis sich wieder schließt und es selbst reproduzieren wird. Aber das muss reichen, wir gehen jetzt eben in die Mechanik und gucken ein Beispiel ganz kurz an. Abstraktes Auseinander, sagt erstmal gar nichts, meint aber Raum, Zeit, Bewegung, solche Dinge sind darin Thema. In der endlichen Mechanik. Ist außen gemeint oder auseinander? Was mir Essay geschrieben ist, meint das außen? Außereinander. Das Außereinander, genau. Außereinander. Raum ist auseinander und Zeit fließt auch auseinander. Also. Also es geht immer hier wesentlich um das Abstrakte auseinander. Das ist also mit Absicht mit SZ geschrieben. Das ist noch, steht bei Hegel einfach so, glaube ich. Das ist die Frage, ja. Das ist noch, ja, das ist noch irgendwie alte Schreibweise. Das ist ja, das ist alles alte Schreibweise. Das alles aus den Büchern übernommen. Ja. Das ist auch auseinander mit S geschrieben, nicht mit SZ. So, müssen wir mal gucken. Ja, weil okay, das ist ein Übernehmungsfehler, aber eigentlich haben wir das meist rauskopiert. Also kann sein, dass wir da irgendwie auch sein, dass wir es falsch geschrieben haben. Ja, ja. Kann man später mal nachgucken, völlig unwichtig erstmal. Auf jeden Fall, da geht es um Raum, Zeit, Bewegung, sozusagen um die leere Natur. Und das noch nicht um Materie, sondern um die Grundlage der Materie. Dann, in der endlichen Metaphern, geht es aber um Materie und um die endlichen Bewegungsweisen der Materie, wie Stoß, Fall, solche Dinge, aber Ruhe und so. Das ist das Thema in der endlichen Mechanik. Und die Himmelsmechanik betrachtet die nicht endliche, sondern unendliche Mechanik. Das heißt, da wo Materie mit ihrer Bewegung identisch ist. Und das ist in den Himmelskörpern, in den Himmelskörpern des Sonnensystems der Fall, die ewige Bewegungen vollführen. Die Planeten drehen sich ewig um die Sonne und das hört nicht auf. Und der Planetenkörper ist mit seiner Planetenbahn identisch. Also die Die Identität von Materie und Bewegung ist das Thema in der Himmelsmechanik, die das, die Bewegungsweisen im Sonnensystem zum Thema sein. Himmelsmechanik. So, und da haben wir jetzt vier Körper, die notwendig sind im Sonnensystem. Und insofern behauptet Hegel auch, in sozusagen jedem Sonnensystem müssen sie nicht alle vorhanden sein, aber das ist sozusagen das Grundmuster und was wir zu erwarten haben, was der Normalfall im Universum also wäre, dass es in den anderen Sonnensystemen auch so der Fall sein müsste. Dass es nämlich immer Sonne, Mond, Komet und Planeten geben müsste. Denn diese stellen die Methode dar. Nämlich, kannst du mal gleich das andere Bild machen? Ja. Hier ist es mal andersrum aufgeführt, aber man sieht es trotzdem, jetzt haben wir unten und oben vertauscht, jetzt das erste Moment, das Allgemeine, ist unten und das Einzelne, das Dritte ist oben. Das Erste, die Beziehung auf sich. Als Bewegung und Materie gedacht, welcher Körper sozusagen bewegt sich nur bezogen auf sich? Die Sonne, indem sie sich nur um sich selbst dreht. Der Gedanke der Selbstdrehung der Sonne ist der Gedanke der reinen Beziehung auf sich. Deswegen gibt es auch Sonnen ohne Planeten und so, Kometen ohne Sonne ist schon schwieriger. Also, erster Gedanke, einfache Einheit, Beziehung auf sich, die Selbstdrehung der Sonne. Dann die Sphäre der Differenz, Mond und Komet. Das ist das Gegenteil, die Beziehung auf anderes und nicht auf sich. Das heißt, Komet dreht sich um die Sonne, Mond dreht sich um Planet und beide drehen sich nicht um sich selber. Der Mond zeigt immer die gleiche Seite zur Erde. Der hat keine Selbstdrehung, sondern nur, wenn man von außen auf beide guckt, sozusagen, kann man sagen, indem sich der Mond einmal um die Erde gedreht hat, hat er sich einmal um sich gedreht, aber das ist keine wirkliche Selbstdrehung, denn er zeigt ja immer die gleiche Seite zu Planeten, was übrigens nicht nur für unseren Mond zutrifft, sondern für quasi alle Monde in unserem Sonnensystem zutrifft. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen. 95% mindestens der Monde im Sonnensystem drehen sich nicht um sich selber, sondern zeigen immer die gleiche Seite zu dem Planeten, den sie umkreisen. Kometen zeigen auch immer die gleiche Seite zur Sonne, denn der Schweif, sozusagen die Richtung des Kometen, ist immer von der Sonne weggerichtet. Ist nicht in Flugrichtung, wie es in manchen Science-Fiction und so auch immer quatschigerweise dargestellt wird, dass durch die nicht vorhandene Luft die Teilchen sozusagen ausgetragen werden, sondern durch den Sonnenwind werden die Teilchen ausgetragen und werden also immer weg von der Sonne rausgetragen. Und egal, wo der Komet steht, immer ist der Schweif des Kometen von der Sonne weggerichtet. Das heißt, Mond und Komet haben keine Selbstdrehung, sondern nur Drehung um den jeweils anderen Körper. Ist also das Moment der Beziehung auf anderes, ohne Beziehung auf sich. Und dann die Einheit sind die Planeten, die sowohl auf sich bezogen sind, also Selbstdrehung haben, und auf anderes bezogen sind, das heißt um die Sonne kreisen. Die Planeten vereinigen diese beiden Momente der Selbstdrehung und der Umkreisung von anderen und tun beides gleichzeitig. So, und zwei Bemerkungen rückgreifend. Erstens würde man nicht sagen können, die Sonne ist die These, Mond und Komet sind die Antithese, Planeten sind die Synthese. So, das würde nicht passen, sondern man sieht, es sind die Inhalte gemeint, jetzt mit dem Inhalt identisch. Hegel sagt, diese Methodik zeigt sich in unserem Himmel, zeigt sich darin, dass wir diese ewige Ordnung zum Beispiel in den Himmelskörpern finden. Dass wir finden, das allgemeine Moment sehen wir in der Sonne verwirklicht, die sich nur um sich dreht. Das besondere Moment sehen wir in Mond und Komet verwirklicht, die als Differenz, als zwei verschiedene Körper sich um zwei andere verschiedene drehen, ohne sich dabei selber zu drehen. Und die Einheit sehen wir in den Planeten verwirklicht, die sich sowohl um die Sonne drehen, wie sie sich um sich selbst drehen. Und damit diese beiden entgegengesetzten Weisen in eins vereinigen. Und also gucken wir in den Himmel, sehen wir diese ewige Methode, die mit dem Inhalt identisch ist. Sonne, Mond, Komet und Planeten sind der Inhalt, der mit der Methode identisch ist. Aber das kann ja heute kein Mensch mehr ernst nehmen. Es geht darum nicht. Es geht darum, was Hegel sagt. Es geht darum, vorzustellen, dass Hegel in seinem System in seiner Zeit behaftet oder noch an einen absoluten Raum dachte. Deswegen hat er noch geglaubt, dass das so geht. Das auszudiskutieren, ist ja, nicht. Nee, es ist doch ganz einfach. Natürlich war es so. Er war Kind seiner Zeit. Also das stimmt zumindest heute noch. Noch heute drehen sich die Sonnen um sich selbst, noch heute dreht sich der Komet nur um die Sonne, noch heute drehen sich Monde nur um die Planeten und nicht um sich selbst, und noch heute drehen sich Planeten sowohl um sich wie um die Sonne. Da sehe ich nicht, was daran heute nicht mehr stimmt. Wie können Sie feststellen, dass etwas um sich selber dreht? Das können Sie nicht feststellen. Ja, sagen Sie das mal. Wieso? Wenn wir zum Beispiel Sonne angucken, sehen wir, dass die Sonne... Kennen Sie das einmal Experiment von Newton? Aber wie gesagt, also das jetzt zu diskutieren... Entschuldigen Sie, können wir uns mal darauf beschränken, da zuzuhören? Ich würde das nämlich gerne verfolgen. Na, das ist ja gut, aber ich muss ja sagen, es ist heute nicht mehr in Ordnung. Das ist Unsinn. Das ist eine Frage für sich. Ich würde sagen, das ist heute noch in Ordnung. Aber das auszudiskutieren, müssen wir ein Thema für sich. Also, muss man sich ja von allgemeiner Relativisierung verstehen. Es geht aber darum, jetzt näher zu sehen, warum These, Antithese, Synthese nicht sehr sinnvoll ist. Und es geht näher darum zu sehen, was meint Hegel damit, diese Methode muss mit dem Inhalt identisch sein. Dass das Sein der Wirklichkeit der Welt entspricht dieser methodischen Dreischrittmethode. Dass wir einfache Einheit gleich Selbstdrehung, Differenz gleich Beziehung und Umdrehung von anderen und konkrete Einheit als beides zusammen in den Planetenbewegungen finden. Das meint das. Und muss für jetzt reichen. Dann. Nächstes Beispiel aus der Physik. Die Farbe. Moment. Ja, ich kann aber nebenbei schon mal was sagen. Das haben wir deswegen auch wesentlich zum Thema gemacht. Das ist übrigens noch sinnvoller, gleich das anzustreichen. Oder ist auf jeden Fall physikalisch noch umstrittener und auch schwieriger und kann man nicht so einfach behaupten, dass es so ist. Aber es ist eine sehr interessante Frage und ist vor allen Dingen auch deswegen interessant, weil es in Beziehung mit einem anderen Menschen noch steht und das ist auch ein wichtiges Verhältnis in Hegels Leben gewesen, nämlich mit Goethe. Das, was Hegel in seiner Naturphilosophie über Farbe behauptet, ist genau das, was Goethes Farbenlehre ist. Und da sind sie sozusagen Hand in Hand gegangen. Und das ist ein bisschen auch persönlich interessant, das ziehe ich mal kurz vorweg hier, die Sache mit Goethe, bevor wir in die Farbe selber gehen. Goethe hat seine Farbenlehre gemacht, dann wurde die aber von der Welt nicht besonders gut aufgenommen. Und so ein bisschen ist sie wieder in der Schublade verschwunden und Goethe fand die zwar selber ganz toll, aber kein anderer fand sie toll und da war Goethe traurig. Und dann irgendwann saß er mit Hegel zusammen, die beiden kannten sich gut und waren befreundet und haben sich häufiger getroffen und haben auch alle möglichen Sachen miteinander gemacht. Und irgendwann zeigt Goethe also Hegel seine Farbenlehre und sagt Hegel, genau richtig, das passt ja genau mit meiner Methode zusammen, das ist die Wahrheit, so passt das. Und begeistert Goethe wieder von seiner eigenen Farbenlehre. Und Goethe bringt daraufhin seine Farbenlehre wieder raus und ist bis zu seinem Lebensende ganz stolz auf seine Farbenlehre. Das ist mein größtes Werk, sagt er. Überhaupt fand er seine eigenen naturwissenschaftlichen Schriften eigentlich wichtiger als seine literarischen Schriften. Aber seine eigene Farbenlehre fand Goethe selbst das Größte und war Hegel unendlich dankbar. Es gibt so einen Brief, dankbar die Hand drücken oder also auf jeden Fall mehrfach drückt er wieder aus, wie dankbar Goethe Hegel war, dass er ihn wieder von seiner eigenen Farbenlehre überzeugt hat. Und er sagt sogar, war das auch hier in dem Zitat? Nee, er sagt sogar, er hat sie durch Hegel erst richtig verstanden. Seine eigene Farbenlehre hat er durch Hegel erst richtig verstanden. Also so sind die beiden sozusagen in diesem Thema zusammen. Ganz süße Sachen. Und da gibt es noch eine ganz nette Anekdote, die wir nochmal ganz kurz hier einspielen wollen. Ach so. Ja, das ist jetzt irgendwie ein Zitat aus einem Brief. Und da geht es um einen Maler. Und dieser Mann, das ist also ein Maler, dieser Mann will eine Galerie von Gemälden der berühmtesten Geister unserer Zeit anlegen und ist deshalb zu Goethe gereist, hat ihm sein Projekt eröffnet und ihn gebeten, den Anfang an sich machen zu lassen. Ehre dem Ehre gebührt, hat Goethe geantwortet. Malen Sie erst den Hegel in Berlin. Also Goethe gilt ja heutzutage allgemein ja mehr als Hegel, aber Goethe selber als angesprochen, sie möchte zuerst mal als den Größten der Zeit, hat gesagt, dann geht es mal zu Hegel. Also was so ein bisschen zeigt, wie Goethe zu Hegel stand und was Goethe von Hegel gehalten hat, was auch recht unbekannt ist und aber auch ein Thema für sich wäre, das ganz nett ist. Na gut, aber nur ganz, ganz kurz mal andeuten, die Farbenlehre. Wir verzichten mal auf die ganzen... Zwischen der Physik... Wir laufen einfach mal ganz kurz dahin, ohne zu erklären, warum es da ist, wo es ist. So, jetzt kommt das Licht, das sieht schon eher nach Farbe aus. Und ja, stopp erstmal. Wir wollen uns auf keinen Fall ausdiskutieren und ich gebe Ihnen auf jeden Fall auch recht, dass das sehr viel strittiger ist und dass man da auch mit mehr Recht behaupten kann, dass das nicht mehr unbedingt so heute gesehen werden kann. Aber es geht nur darum, den Gedanken zu kennzeichnen. Grundgedanke von Newton ist, das Licht, aufgespalten, gibt die Farbe. Goethe sagt, nein, die Farben entstehen nicht dadurch, dass wir das Licht aufspalten, sondern die Farben entstehen dadurch, dass wir Dunkelheit und Licht zusammenbringen. Sozusagen die Einheit von Dunkelheit und Helle bringt Farben hervor. Nicht das Licht für sich getrennt bringt Farben vor. Das ist sozusagen der Grundgedanke der goethischen Farbenlehre. Machen wir dieses Bild dazu. Achso, muss man einen weitergehen, muss man eine Farbe gehen. Hier, in diesem, das ist das ist zwar ein bisschen unübersichtlich, aber ist egal. Ja, ein bisschen groß. Nee, das hier erstmal. Oder nur erstmal. Also weiß und schwarz, Licht und Dunkelheit, zusammen vereinigt, dadurch entsteht Farbe, sagt Goethe und sagt auch Hegel. Weiß und schwarz in einfacher Einheit, als erstes Moment, würde dem Moment des Grauen entsprechen. Also nur so wieder zu sehen, wie die Inhalte dieser Methode sich entsprechend ordnen. Grau ist die einfache Einheit von hell und dunkel, schwarz und weiß sind sie differenziert als Gegensätze und zusammengeführt in konkreter Einheit, die Einheit von hell und dunkel erzeugt Farbe. Ist sowohl der Gedanke der goethischen Farbenlehre, wie auch dann eben in der Hegels Naturphilosophie ausgeführt. Der auch übrigens ist auch immer noch, das ist auch ein Thema, was durchaus heute noch viel behandelt wird. Und es gibt auch heute noch viele Vertreter, die meinen, dass da einiges von der goethischen Farbenlehre durchaus noch ernster genommen werden müsste, als es bisher wurde. Aber es gibt auch viele Probleme, wo man heute schon sagen kann, ganz so geht es nicht und so. Also es ist ein strittiges Thema und es ist bestimmt nicht sozusagen ausreichend für eine korrekte Welterkenntnis, aber es ist immer noch ein interessantes Thema. Und was übrigens auch gerade bei Malern und so immer noch Thema ist, das heißt, alle, die praktisch mit Farbe zu tun haben, gerade dafür wirft diese Farbenlehre eine Menge Sinnvolles ab. Wollen wir noch ganz kurz das Urphänomen, warum das Blau und Gelb ist, kennzeichnen? Weil das nämlich dem Entstehen und Vergehen so leicht entspricht. Hier dieses Bild zum Beispiel zeigt das Urphänomen der Farbenlehre. Haben wir schwarz hinten und davor kommt eine Erhellung, kriegen wir blau. Haben wir weiß hinten und davor kommt eine Trübung, kriegen wir gelb. Das erklärt, warum die Sonne gelb ist und der Himmel blau ist. Weil eigentlich ist der Nachthimmel schwarz, das Weltall ist schwarz, aber jetzt kommt die lichtdurchflutete Atmosphäre dazwischen, hält das Schwarze auf zum Blau. Und umgekehrt, die eigentlich weiße Sonne wird durch die Atmosphäre, die trüben dazwischen steht, zum Gelb verdunkelt. Das ist wie Entstehen und Vergehen. Liegt das Schwarze hinten, ist es blau. Liegt das Weiße hinten, ist es gelb. Das ist das Urphänomen, wie sozusagen Schwarz und Weiß in zwei verschiedenen Seiten, wie Sein und Nichts als Entstehen und Vergehen, die beiden Grundfarben, die Hauptfarben erzeugen. Goethe hatte ein Glas, was er immer benutzt hat, so ein trübendes Glas, und da drin war ein schwarzer und ein weißer Zettel. Und durchs Glas gesehen war der schwarze Zettel blau und der weiße Zettel gelb. Jeder Raucher kann das gleich nachher ausprobieren oder morgen, wenn die Sonne scheint. Zigarettenrauch vor etwas Dunklem wirkt er blau, vor etwas Hellem wirkt er gelb. Also es ist nicht so, dass da gar nichts dran sei, auch wenn das jetzt physikalisch durchaus viele Probleme und so gibt, aber es ist nicht so, dass das nur ein Hirngespinst ist, wo kein interessanter Gedanke drin steckt, sondern da ist auch manches dran, was sehr bedenkenswert ist und sehr interessant mindestens ist. Naja, und eben das Verhältnis von Goethe und Hegel war auch ein interessantes Bedenken, was wir ganz kurz sagen, mal berühren wollen. Aber schwuppdiwupp geht's weiter. Ich springe gleich wieder raus und gehen wir zur Organik. Also gerade diese physikalischen oder die natürlichen Sachen sind jetzt auch gegen die geistigen Betrachtungen doch unwichtiger und da müssen wir sie noch einmal durchgehen. Dieser Punkt, oder? Ja. Der Unterschied Erde, Mineralwelt, Biologie, pflanzliches Leben, tierisches Leben. Die Mineralwelt, die Erde, bildet die Grundlage fürs Leben, aus der das Leben erst entsteht, die einfache Einheit, die noch nicht zur Erzeugung von Leben gekommen ist. Pflanzliches Leben ist die Sphäre der Differenz, weil die Pflanze in ihrem Wachstum und im ganzen Verhalten überhaupt in ihrem Lebensprozess außer sich kommt, ohne in sich zurückzukommen. Wenn eine Pflanze wächst, baut sie immer weitere Teile an sich an, aber jeder Teil, den sie an sich anbaut, ist wieder eine ganze Pflanze. Deswegen können wir bei einer Pflanze den Ast abschneiden, den Ast im Boden stecken und wieder wächst der Baum. Das kann man bei einem Menschen nicht machen. Da können wir nicht einen Arm abschneiden, können ihn in Nährlösung tun, dann wächst wieder ein Mensch. Das funktioniert aber bei Pflanzen im Prinzip. Und das sozusagen zeigt, dass das pflanzliche Leben, das in der Differenz Seiende ist, was nicht den Rückbezug in die Ganzheit gefunden hat und darum auch keine Empfindung zum Beispiel hat. Also die Ganzheit, die Konkretheit des tierischen Lebens erzeugt dann auch erst Empfindungen und solche Dinge und Seele. Und also dieser Unterschied ist auch ein netter, interessanter, aber jetzt auch nur ganz kurz angedeutet, weil das eigentliche Beispiel soll das tierische Leben für sich sein. Und das tierische Leben betrachtet Hegel, kannst du mal ein gleiches Bild machen? Das Tierleben. Gut, okay. Das ist eine witzige Zeichnung, aber zeigt mal wieder die Methode. Und was also abgehandelt wird im Leben, gliedert sich erstmal in drei verschiedene Prozesse, nämlich erstmal Anatomie sozusagen oder die innere Gestaltung des Menschen, der innere Körper und die Entstehung der Organe und Teile des Menschen oder auch jedes Tieres, also gilt für alle Tiere gleichermaßen. betrachtet. Die Beziehung auf sich ist das Innenverhältnis der Lebewesen betreffend. Der erste Moment, Beziehung auf sich, heißt, was passiert im Inneren? Wie gestaltet sich der Körper und der Unterschied der Organe und so weiter, ist da Thema. Dann kommt der Lebensprozess als Auseinandersetzung mit dem Anderen, mit der Umwelt. Das Lebewesen in Auseinandersetzung mit seinem Differenten, nämlich mit der Welt. Und Ernährung, der Dialektische, er frisst die Welt auf zum Beispiel, oder er gestaltet auch die Welt um, indem er Nester, meinetwegen Vögel Nester bauen und so. Also auch dieses dialektische Moment, dass die Welt in den Menschen übergeht und der Mensch sich in der Welt auch umsetzt, und das ist auch da enthalten. Dann das dritte, Beziehung auf sich durch anderes, beides. Für den Mann ist die Frau das andere, die beiden vereinigt, bringen Babys hervor. Fortpflanzung, Sexualverhalten oder Sexualprozess, Reproduktionsprozess, das ist bei Hegel unter anderem ein Wort, ist die konkrete Einheit, in der ein Lebewesen zu sich selber zurückkommt, sich reproduziert, indem er sich mit dem anderen Nicht-Ich zusammenschließt. Wieder die drei Momente. Haben wir wieder, gucken wir die Wirklichkeit an, sozusagen sehen wir diese drei Momente, die innere Gestaltung der Lebewesen, den Außenprozess der Lebewesen in der Welt und den Reproduktionsprozess der Lebewesen, was die konkrete Einheit der beiden vorigen Prozesse bedeutet. Und damit den Kreis wieder von vorne schließt und ein neues Lebewesen fängt wieder im Mutterleib erstmal rein, damit an, seine innere Gestaltung auszuführen, bevor es dann in die Außenwelt tritt und zum Schluss sich fortpflanzt. Und bei ganz vielen Tieren ist das dann auch Schluss und ganz viele Tiere sterben dann auch, indem sie sich reproduziert haben. Aber natürlich gibt es auch Tiere wie wir, die dann auch trotzdem noch weiterleben. Und dieser Kreislauf ist quasi auch ewig und es passiert nicht wirklich ein Fortschritt. Dieser Fortschritt im Prozess der Erholung kommt eigentlich erst im Geist. In der Natur haben wir sozusagen Kreisläufe, die nicht weiterführen. Haben wir ewige Kreisläufe, aber keinen echten Fortschritt, keine echte Entwicklung. Ja, aber das soll reichen, um so angedeutet zu haben, wie die Welt sich nach Hegels Vorstellungen als vernünftig, als immer wieder in der gleichen Methodik geordnet zeigt, wenn man sie dann durchdenkt. Kommen wir zum Geist. Ja, das ist schon mal ganz sprechend hier, was hier steht, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Der erste Teil, der subjektive Geist, ist wieder in Beziehung auf sich, ist das Feld des Innermenschlichen. Genau wie eben das Tier. Der erste Moment war das Innertierische, die Anatomie, ist hier wieder das erste Moment, das Innermenschliche. Kommen wir gleich sowieso noch zu, um das näher zu zeigen, was das ist. Dann, zweites, ist das Zwischenmenschliche. Das Moment der Differenz ist das Feld des Zwischenmenschlichen, der Gesellschaft und die da Verhältnisse. Und das dritte ist das Übermenschliche, ist das Höhere im Menschen selber, ist das Göttliche. Also subjektiver, objektiver, absoluter Geist sind wieder Beziehung auf sich, Innermenschlichkeit, Beziehung zwischen den Menschen, Zwischenmenschlichkeit, Gesellschaft, Staat. Drittes, Beziehung auf Gott, auf das Höhere in sich, auf das Aufgehobene im Menschen selber. Ganz. Das Höhere Selbst, darf man öffnen. Ja, genau, das Höhere Selbst. Also insofern schon Beziehung auf sich durch anderes und nicht nur auf andere. Man kann sagen, Gott ist anderes als der Mensch, aber eben das Höhere in sich zeigt, dass es doch auch sozusagen im Menschen selbst ist. Subjektiver Geist. Seele, Bewusstsein, Phänomenologie. Seele, das Feld der Empfindung. Die Seele übrigens als erste Form des Geistes, als erste Form des Wissens des Menschen, bezieht sich zunächst auf die Natur und ist auch durch die Natur bestimmt. So ist zum Beispiel Astrologie, die Sterne den Menschen beeinflussen, aber noch besser, Astrologie ist ganz wenig und unwichtig, aber besser das Wetter, Wetterfühligkeit, wie der Mensch vom Wetter abhängt und solche Dinge, Wachen und Schlafen, Träumen und solche Dinge, das ist alles in der Seele thematisch. Und in der Seele, kannst du mal aus dem Bild anmachen, dieses Schema dazu, in der Seele ist die Weise des Bewusstseins, also noch kein Bewusstsein, das Schema, okay, ja, klar. Die Weise des Wissens, um es so zu nennen, was auch kein Wissen ist, in der Seele ist Empfindung. Und in der Empfindung ist die Empfindung und das Empfundene untrennbar. Wenn ich auf den Tisch drücke und das Gefühl, was ich dabei habe, weiß ich nicht, ist es mein Finger, den ich fühle, oder ist es der Tisch, den ich fühle? In der Empfindung, im Fühlen, kann ich Objekt und Subjekt nicht trennen. Kann ich nicht mich, das Wissen, gegen den gewussten Gegenstand trennen. In der Empfindung ist Empfundenes und Empfindung untrennbar, miteinander verbunden. Daher ist es die einfache Einheit. Und diese Trennung kommt dann erst im Bewusstsein. Das Bewusstsein trennt ihr Ich, den Wissenden, ich das Wissen gegen das Bewusste, den Gegenstand. Das ist die Sphäre des Bewusstseins, der Differenz zwischen Wissen und Gewussten, zwischen Ich und Gegenstand des Ich, von dem das Ich weiß. Das ist die Trennung, wie sie auch in der Phänomenologie, deswegen ist es auch ja der gleiche Teil, wie der Bewusstsein vorkam. Und ganz kurz andeuten möchte ich, oder sage ich ganz kurz, nochmal die Einheit, der Geist, die ja zunächst hier im subjektiven Teil die Psychologie heißt, ist das Wissen des Geistes von sich selber. Die Psychologie ist das Wissen des Selbstmenschlichen. Und dass der Geist sozusagen nicht von anderen weiß, sondern von sich selber weiß, ist Bedingung dafür, dass es Geist ist und nicht nur Bewusstsein. In dem Bewusstsein gibt es immer diese Trennung, immer die Spaltung zwischen Gewussten und Wissen. Aber zum Beispiel Ich und Gegenstand, die löst sich natürlich dialektisch wieder auf. Und der Gegenstand wird auch zum Ich. Und die Stufe des Bewusstseins, die wir dann haben, wenn also Ich gegen Ich steht, ist das Selbstbewusstsein. Ist das, wo ein Ich vom Ich weiß, ist es nicht Bewusstsein von irgendwas anderem, sondern ist es Selbstbewusstsein, wo das Ich vom Ich weiß. Nicht Selbstvertrauen, sondern Selbstbewusstsein meint bei Hegel, das Ich von Ich weiß. Das zunächst aber ein anderes Ich ist. Das sind zwei verschiedene Ichs dann. Und das berühmte Beispiel, was da quasi überall immer bekannt wird, Herr und Knecht, ist dann eine Ausprägung davon. Auf der einen Seite das Ich, das der Knecht ist, auf der anderen Seite das Ich, das der Herr ist. Und die Anerkennungsspannung zwischen den beiden als Stufe des Bewusstseins, die dadurch kommt, dass der Gegenstand dann auch wieder Ich wird. Und, aber die heben sich dann beide gegenseitig auf, werden beide das Gleiche und werden dann so wirklich Geist. Aber damals viel diskutiert worden, so viel ich gelesen habe. Ja, kommen wir auch nachher gleich nochmal zu. Nochmal im Verhältnis zu Marx wollten wir nochmal zwei, drei Worte dazu sagen. Also jetzt für sich das abzuhandeln, führt zu weit. Aber das ist auch gerade durch Marx so berühmt geworden, dieses Beispiel mit Herrn Knecht. Und da sagen wir nachher auch noch gleich ein paar Worte dazu. Das war jetzt nur sozusagen, damit man da nachher nochmal drauf verweisen kann. Können Sie, eine Frage noch. Also Marx hat Hegel kritisiert, weil er so staatstragend sei. Kommen wir auch zu. Okay. Aber das muss reichen für den subjektiven Geist, für das innermenschliche Verhältnis. Jetzt kommen wir zum Marx. Jetzt kommen wir zum Objektiven, zum Zwischenmenschlichen. Jetzt kommen wir auch gleich schon dahin damit. Aber die erste Stufe, auf der wir treffen, ist auch eine interessante und auch eine relativ intuitiv auffassbare und auch eine, die sehr viele praktische Bedeutungen schon in sich trägt, die wir natürlich nicht ausdiskutieren können. Aber die Spannung erstmal, der Widerspruch oder die Zweiseitigkeit von Recht und Moralität als Gegensatz. Was durch Recht, durch Gesetze, durch Staatsautorität vermittelt ist, ist quasi Zwang. Und wenn man es nicht tut, kommt die Polizei und gibt es Ärger. Also rechtliche Verhältnisse sind Zwang. Ich muss dem anderen sein Eigentum lassen. Das ist nicht eine Frage meiner Selbstbestimmung, sondern ist einfach Zwangsvorschrift. Also Recht ist Fremdbestimmung, Moralität ist aber meine Selbstbestimmung. Der Gegensatz dazu, nicht das, was mir das Gesetz vorgibt, sondern durch mein Denken. Was ist das Richtige, was muss ich tun? Moralisch bedachtet heißt, was sagt mir mein Denken, dass das Recht ist? Nicht, was sagen mir die Gesetze, nicht, was sagt mir das Recht, sondern eben... Zu der Zeit gab es auch noch Leibeigenschaft hier in Deutschland. Ja, spielt es aber dafür keine Rolle und ist für Hegel auch eine widerrechtliche Angelegenheit. Aber es ging mir jetzt nur darum, Fremdbestimmung im rechtlichen Sinne, Selbstbestimmung im moralischen Sinne und die Einheit, die Sittlichkeit, wie Selbst- und Fremdbestimmung beide zusammenführen. Und da sind die ganzen staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen das passende Beispiel, als Paradebeispiel die Ehe. Ich will, dass wir eine Ehe haben, dass wir ein Recht, ein gesetzlich, staatlich vorgegebenes, eine Zwangsinstitution mit den Folgen, die damit hängen, ich kann mich nicht einfach trennen, wenn ich will und so weiter und ich muss unterzahlen, wenn ich mit dem Deal gibt und so. Also die rechtlichen Verordnungen werden durch meine Selbstbestimmung, durch das Ich will, in Kraft gesetzt. Also selbstgewählter Zwang. Zwang, Selbstwählen, beides zusammen ist die Sittlichkeit als selbstgewählter Zwang. Ich, genauso bei der Berufswahl und bei anderen Sphären, der da auch noch und so. Also, aber Ehe so als das Paradebeispiel, dass das rechtliche und das moralische Moment im sittlichen zusammengeführt sind. Dass es sowohl Selbstbestimmung ist wie Fremdbestimmung. Ich will, dass jetzt diese Gesetze für mich gelten. Als Paradebeispiel in der Eheschließung. Sittlichkeit. Sittlichkeit. Näher der Sittlichkeit. Familie, Gesellschaft, Staat. Die einfache Einheit, Familie. Familie ist eine Einheit. Aber die erste, die unmittelbare, die durch Geburt kommt, die nicht durch freien Willen und durch Entscheidung oder sonst was kommt, sondern man wird reingeboren in die Familie und ist die Keimzelle des Staates, sozusagen die kleine Grundeinheit. In der Familie ist das Innenverhältnis, die Beziehung auf sich der Einheit. In der Gesellschaft ist jeder gegen jeden. Die Sphäre des Egoismus, nennt Hegel das auch. Ist, dass jeder sorgt für sich, jeder versucht, so viel Geld zu kriegen wie möglich. Und da sozusagen jeder gegen jeden. Die Familie ist eine sittliche Einheit und alle lieben sich und alle sind füreinander da. In der Gesellschaft sind nicht alle gegeneinander, aber jeder sorgt für sich. Und jeden geht es um sich selber. Und insofern sind die Mitglieder der Familie vereinigt, einfach Einheit, in der Gesellschaft getrennt, differenz. Egoismus, Sphäre des Egoismus, jeder sorgt für sich. Staat, die höhere Einheit, die Gemeinschaft, bewusste Gemeinschaft der allgemeinen Interessen und Zwecken, zum Beispiel als Wort, und überhaupt natürlich die große, die übergreifende Einheit, also wo aber Millionen Familien in den Staat oder manchmal auch Tausende, aber egal, versammelt sind. Aber eben der Staat als leitende Institution der Gesellschaft, als Zusammenführung, als Einheit, als höhere Einheit über die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Ziel ist ja nur, aha, ist doch wieder einfache Einheit, wieder Differenz, wieder konkrete Einheit. Ist doch irgendwie auch intuitiv auffassbar. So, ohne dass man jetzt große Texte gelesen haben muss, kann man gleich sehen, aha, so ein bisschen kann man jetzt schon verstehen, wie Hegel das meint. Deswegen muss es auch reichen. Und gehen wir gleich in die Gesellschaft, in die Sphäre des Egoismus, springen wir gleich mal in die Wirtschaft, weil das ist ja die Sphäre des Egoismus, jeder sorgt für sich und seine Bedürfnisse ist. Ja, gehen wir ruhig noch rein. Das muss ja nicht unbedingt sein. Wir können dann typischerweise sagen, Wirtschaft ist Sphäre des Egoismus. Das könnte man nicht sagen. Habe ich ja eben schon gesagt, das heißt nicht, dass sie unbedingt gegeneinander sind, aber es geht darum, dass jeder erstmal für sich denkt. Also jeder will erstmal seine Bedürfnisse befriedigen. Also Bedürfnisse und Befriedigung, das ist sozusagen das Grundphänomen, und dass es geht, dass jetzt jeder seine Bedürfnisse, seinen Beruf ausführen will, jeder will Geld, muss Geld verdienen. Und das auch, kommt ja auch gleich der Gedanke, den Sie sagen, also das ist genau das, was dann in dieser Sphäre auch festgestellt wird, dass Hegel jetzt zeigt, wie dieser Egoismus, der Eigennutz, in Gemeinwohl umschlägt. Also in dieser Sphäre sehen wir das dialektische Umschlagen von Eigennutz, von Egoismus in Gemeinwohl. Denn ich kann nur Dinge verkaufen, ich kann nur Geld verdienen, wenn ich den Leuten Sachen verkaufe, die sie haben wollen. Befriedige ich nicht gleichzeitig die anderen Menschen, kann ich mich auch nicht befriedigen. Um meinen Egoismus zu befriedigen, muss ich notwendig auch die anderen befriedigen. Und so schlägt also Eigennutz in Gemeinwohl auch um. Die Befriedigung meiner eigenen Interessen können nur verwirklicht werden, wenn ich zugleich die Bedürfnisse der anderen befriedige. Und so sozusagen zeigen sich diese Entgegensetzungen von Eigenwohl und Gemeinnutz auch miteinander zusammenzuhängen und eigentlich das Gleiche zu sein und nur gleichzeitig erzeugt zu werden. Und dann, wenn dieses Gemeinwohl und der Eigennutz damit entwickelt werden, entsteht Reichtum. Aber indem der Reichtum sich entwickelt, entsteht notwendig auch wieder das Gegenteil, nämlich Armut. Der Reichtum und die Förderung der Produktion durch Arbeitsteilung macht die Leute immer abhängiger, immer ersetzbarer, immer unwerter die Arbeit. Und insofern sozusagen wird es immer leichter, sie auszutauschen, ihnen schlechte Löhne dafür zu zahlen, je mehr der Produktionsprozess sich entwickelt hat. Und diese Prozesse, die da jetzt auch bei Hegel relativ differenziert alle aufgeführt werden, sind quasi auch die Grundlage von dem, was eben Marx wesentlich geleistet hat. Und das hat Marx auch in Ausführlichkeit gelobt, und nicht nur Marx, sondern auch viele andere Leute haben das gelobt, dass sozusagen diese Analysen der Gesellschaftsprozesse, wie Eigennutz in Gemeinwohl umschlägt, wie Armut in Reichtum umschlägt und sich beide gleichzeitig erzeugen und gegenseitig wechselhaft zusammenhängen. Diese Analysen sind sozusagen bei Hegel das erste Mal in solcher Komplexität und Genauigkeit anzutreffen. Und das wurde eben sozusagen ganz allgemein gelobt, und eben auch besonders Marx hat das gelobt und hat darauf auch gefußt und hat auch eben davon vieles dann richtig übernommen von Hegel. Vieles auch so. Ich habe gelesen, dass Marx es kritisiert hat, dass er auch zitatstragend sei. Ja, er hat es auch, also das sind zwei verschiedene Themen. Also er hat es überhaupt erstmal aufkritisiert. Und das aber mit Staatstragend ist noch ein anderer Punkt. Also, aber erstmal die Grundlage ist diese interessante, richtige sozusagen Analyse des Wirtschaftsprozesses von Hegel. Das hat erstmal Hegel sagt, ja, das ist richtig, bloß sagt er, das müssen wir verlassen. Er sagt, das ist aber schlecht, dass es so ist. Also Hegel hat recht, so ist es, aber es soll nicht so bleiben. Wurde ja vorhin schon gesagt, es kommt darauf an, die Welt zu verändern. Also Hegel hat recht, so ist es, aber jetzt müssen wir zusehen, dass es anders wird, sagt Marx. Das ist sozusagen die Grundstellung erstmal. Und nehmen wir gleich das Zitat von vorhin, also Marx oder Feuerbach, das haben wir vorher schon gesagt, dass er weiß, sagt eben, wir müssen es nicht erklären, sondern wir müssen es verändern. Aber das sagt er übrigens auch in einem größeren Satz. Er sagt, die Philosophen haben versucht, die Welt zu erklären. Aber es kommt darauf an, dass wir sie verändern. Und Marx schon mal selbst sagt, er ist kein Philosoph. Also Marx wird ja quasi auch als Philosoph genommen, ist aber Ökonom, ist meinetwegen auch Idealist, Weltverbesserer oder überhaupt Weltveränderer, auch nach seinem Selbstverständnis. Er sagt, die Philosophen haben zur Aufgabe, die Welt zu erklären. Aber darum geht es mir nicht. Ich will nicht die Welt erklären, ich will sie verändern. Also damit sagt Marx auch selber, ich verstehe mich nicht als Philosoph. Aber wir und die viele Leute verstehen Marx bis heute als Philosoph. Aber Marx selber sagt, nee, ich bin kein Philosoph. Die Philosophen wollen die erklären, die Welt. Ich will sie aber verändern. Der Fehler von Marx soll ja gewesen sein, dass er davon ausgeht, dass das Bewusstsein der Menschen sich verändert und das tut es nicht. Dass Menschen sich verändern, davon ist Marx ausgegangen. Die tun es ja nicht. Naja, es ändert sich schon, aber würde ich mal sagen, aber das können wir nicht ausdiskutieren. Naja, also gut, kommen wir gleich auch in der Geschichte nochmal zu, dass wie sich Menschen auch verändern, oder wie zumindest die menschliche Welt verändert und damit auch die Weise, wie Menschen leben, verändert und so. Aber gut, aber auf jeden Fall, also dieses Marx gibt Hegel recht, ja, genau so ist es und das ist doch scheiße und das müssen wir jetzt immer ändern, ist sozusagen die Hauptaussage. Und jetzt geht es das zu verändern und Revolution zu machen. Aber das ist schon auch sozusagen von Marx ein Fehler, indem er nicht bedenkt, dass das nicht alles ist bei Hegel. Hegel sagt nicht, dass so funktioniert die Gesellschaft und damit Schluss. Sondern bei Hegel ist das ja schon wieder in einen höheren Zusammenhang eingebettet. Und wir leben eben nicht, oder auch zu Hegels Zeiten nicht, war die Gesellschaft keine rein kapitalistische. Marx Kritik ist sozusagen Kritik am Kapitalismus. Aber Kapitalismus ist nicht die Wirklichkeit. Kapitalismus ist ein Teil der Wirklichkeit, aber es ist nicht die ganze Wirklichkeit. Mach mal ein höher. Wir sehen, im höheren Zusammenhang der Gesellschaft haben wir ja auch noch Rechtspflege und öffentliche Institutionen darüber, dann auch noch den Staat, was dann auch noch zusammenhängt. Und das heißt, wir haben auch ordnende und mäßigende Kräfte am Wirken. Also, wenn es zu Konflikten kommt und beim Vertrag irgendwas schiefläuft, landet vor Gericht, also die Differenz sozusagen im Wirtschaftsprozess führt uns zur Rechtspflege, wo die staatliche Allgemeinheit schlichtend vermittelt in die dann getrennten Wirtschaftsparteien eintritt. Und dann haben wir eben noch als leitende, ordnende Institutionen, zunächst öffentliche Institutionen, das meint eher Polizei und Kooperation, das meint wiederum Verbände, Berufsgenossenschaften zum Beispiel auch, also jetzt aus der Gesellschaft, die sind nicht staatlich, sondern eben aus der Gesellschaft geborene Institutionen, die aber auch eben zum Beispiel die Folgen des Kapitalismus mildern, indem zum Beispiel die Mitglieder einer Berufsgenossenschaft Rente kriegen. Berufsrente kriegen. Und damit werden die negativen Folgen des Kapitalismus schon in dem System selber gemäßigt. Die Polizei und das überhaupt quasi die Regierung in ihren institutionellen Zusammenhalten meinen, ist mäßigende Veranstaltung. Wir haben keine Marktwirtschaft, wir haben eine soziale Marktwirtschaft, wir haben eine beschränkte, durch staatliche Institutionen beschränkte Marktwirtschaft. Und also die Kritik an dem Kapitalismus ist insofern nur richtig, wenn wir nur Kapitalismus hätten. Aber wir haben nicht nur Kapitalismus, sondern wir haben eine soziale Marktwirtschaft, haben einen Staat, der Grenzen setzt dem Reichtum, der abführt, der begrenzt, der auch denen, die das nicht so leicht haben, wie meinetwegen neue Technologien, hilft hochzukommen und so weiter. Also wir haben mäßigende und fördernde Institutionen gleichzeitig in der Gesellschaft. Und deswegen haben wir gar nicht die Zustände so schlimm, wie sie Marx als Grundlage für seine revolutionären Gedanken sieht. Und das war zu Hegels Zeiten eben genauso. Und überhaupt kann man sagen, dass die hegelische Darstellung der Staatsnotwendigkeit mit unserem heutigen Zustand relativ eng zusammenhängt. Es gibt auch einige deutliche Unterschiede. Aber trotzdem im Allgemeinen muss man sagen, ist das nicht so viel anders heute als zu Hegels Zeiten. Und auch zu Hegels Zeiten hatten wir soziale, marktwirtschaftliche Konstrukte schon am Wirken. Und natürlich ist das dann auch Phasen, wo dann der Kapitalismus schlimmer wird, wo dann wieder nachgesteuert wird, wo es dann viel zu schlimm wird und der Staat sozusagen die Übermacht ergreift und Faschismus und so, also das ist natürlich immer im Fluss auch, die Verhältnisse, aber dennoch sozusagen, die Grundkonzepte gab es schon zu Hegelzeiten, und schon zu Hegelzeiten war Kapitalismus nicht alles, sondern hatten wir mäßigende, fördernde, helfende, schlechte Folgen abmildernde Institutionen, die das Ganze schon geleitet und gemildert haben. Und insofern ist Marx' Kritik auch ein bisschen einseitig, weil sie sozusagen nur das kritisiert, wie es wäre, wenn wir reinen Kapitalismus haben. Haben wir aber nicht. Hatten wir damals nicht und haben wir heute nicht. Interessant. So, weiter. Oder soll ich das mit dem FDP-Stau noch so? Nee, keine Werbung. Lass mal auf. Staat. Wieder ganz intuitiv aufzufassen. Erstes Kapitel, Innenstaatsrecht. Wie die Organe in der Anatomie Thema waren zuerst, ist jetzt der Staat für sich mit seinen Institutionen, mit seinen Parlamenten, mit seinen Regierungsformen und so weiter Thema im inneren Staatsrecht. Kommt Regierung, Staatsführung, Beteiligung der Staatsbürger und so weiter. Also die Verfassung, die nähere Gestaltung der Verfassung ist das innere Staatsrecht, die Beziehung auf sich des Staates zunächst im ersten Moment. Dann die Differenz heißt Staaten gegeneinander. Wohin der Mensch, erst für sich, dann zwischenmenschlich. Erst der Staat für sich, jetzt zwischenstaatlich. Zwischenstaatliche Verhältnisse sind das Thema des Völkerrechts. Also ganz intuitiv zu verstehen, warum Hegel dazu kommt, diese Reihenfolge aufzumachen. Ein bisschen schwieriger, aber auch, wenn man es einmal gehört hat, gleich zu verstehen, die Weltgeschichte, inwiefern die konkrete Einheit ist. Die Weltgeschichte zeigt die Staaten in ihrem Prozess. Allerdings jetzt nicht alle Staaten, sondern eigentlich immer nur die Weltmächte, immer die Führungsstaaten. Die Kette der Weltmächte stellt die Weltgeschichte dar. Immer die, die sozusagen die Fackel tragen und die neuen Umwälzungen vorangetragen haben. Früher G8, jetzt G20, oder wie? Naja, nee. Früher die Römer, heute die USA. Also eher erst die Perser, dann die Griechen, dann die Römer, dann die Europäer und so wesentlich jetzt erstmal. Also, dass man eigentlich auch immer von einer, manchmal zwei, aber trotzdem Führungsmacht ausgeht, die immer sozusagen die Fackel voranträgt, wie jetzt die USA, die Demokratie über die Welt verbreiten. Also auf jeden Fall, die Weltgeschichte hat die Einheit der Staaten. Hier ging es um das Verhältnis, zwischenstaatliche Verhältnis, und in der Weltgeschichte geht es als Entwicklungskette der Staaten um die Einheit wiederum und den Entwicklungsprozess der Staaten. Also insofern die Einheit der Staaten. Der Staat für sich, die verschiedenen Staaten gegeneinander und dann die Einheit, nicht aller Staaten, aber der entscheidenden Staaten in der Weltgeschichte. Weltgeschichte, ganz nebenbei gesagt, falls jemand mal irgendwie vorhat, ein Buch zu lesen, ist das empfehlenswerteste Buch vielleicht. Ist das leicht verständlichste Buch und enthält ganz, ganz viel, worum es geht. Es enthält das ganze staatliche Verhältnis, wie ich ja eben schon sagte, und alles, was noch kommt mit dem absoluten Geist, Kunst, Religion, Philosophie, ist auch alles in der Weltgeschichte enthalten und in dem Buch immer alles schon aufgeführt, wie das miteinander zusammenhängt. Und also das Buch, die Weltgeschichte, ist auch nicht so lang, ist am besten zu lesen und hält ganz viel von Hegels Grundgedanken. Falls jemand, der jetzt nicht unbedingt die Logik legen will, unbedingt mal was von Hegel lesen möchte, dem sei die Weltgeschichte anempfohlen. Also ganz tolles Buch. Und auch, also ich persönlich habe früher von Geschichte nicht viel verstanden und gewusst, aber seit ich Hegels Weltgeschichte gelesen habe, kann ich mir die Dinge viel besser merken, weil da auf einmal alles im Zusammenhang auftaucht, kann man auf einmal die Dinge merkbar machen. Und seit ich Hegels Weltgeschichte gelesen habe, kann ich mir die ganzen geschichtlichen Sachen merken, weil ich jetzt so einen Zusammenhang als Grundgerüst habe. Achso, wir haben vergessen. Freiheit. Staatsfreund, genau, das hatte ich auch versprochen. Also Entschuldigung, ich habe einen Punkt, aber weil Sie den angesprochen haben, müssen wir doch mal ganz kurz zurück zum Staat überhaupt nicht. Oder war da auch egal. Hatten Sie ja eben auch gesagt, und dass Hegel jetzt auch vorgeworfen wird, so preußischer Staat, wir sind hier übrigens im Preußenzimmer, und passt ja sozusagen auch ganz gut. Also so, Hegel wird meist vorwurfsvoll auch der preußische Staatsphilosoph genannt, manchmal auch Preußenlakai. Und also zumindest wird das als Vorwurf Hegel angetragen, dass er nun so sehr staatstragend sei und vieles in seiner Philosophie nur so geschrieben hätte, um dem preußischen König das Recht zu machen und so weiter. Solche Vorwürfe kommen jede Menge. Was aber also ziemlich unhaltbar und quatschig ist, wenn man das alles näher kennt und so weiß. Also ganz kurz nur, viele Sachen von dem, was er, eigentlich alles, was er behauptet über diese Staaten, hat er alles vorher geschrieben. Hat er zum Beispiel in Bayern geschrieben. In Bamberg hat es geschrieben. Also er hat das ja beschrieben, bevor er nach Preußen kam. Also zum einen so ungefähr hat es geschrieben, um es dem preußischen König oder den preußischen Mächtigen sozusagen recht zu machen. Das ist total Unsinn, weil er das schon lange vorher alles so geschrieben hat und zwar genau so geschrieben hat im Prinzip. Und dann ist natürlich auch vieles inhaltlich ganz anders. Und er schreibt auch ganz explizit, dass es ihm überhaupt um keinen besonderen Staat geht, sondern es geht um die Idee des Staates. Es geht ihm um das, die innere Notwendigkeit von allen Staaten. Und in jedem Staat muss es mehr oder minder so sein, wie das, was er in der Staatsphilosophie behauptet. Und die Staaten sind mehr oder weniger dem entsprechend. Und Preußen war in der Tat zu der Zeit dem relativ viel entsprechend, weil Preußen auch einfach der modernste Staat zu der Zeit war. Und die freiheitlichen Institutionen, die aufkamen und so, waren zu der Zeit in Preußen wirklich am besten. Also auch wenn man heute Preußen immer so verteufelt, geschichtlich ist es unleugnbar, dass zu der Zeit Preußen auch Vorreiter war in der Entwicklung von Bürgerrechten und von Staatsbürgerlichkeit im heutigen Sinne. Und also ist der Vorwurf von der Seite her auch ziemlich unangebracht. Und dann auch gibt es ganz klar, zum Beispiel die Karlsberger Beschlüsse in der Restauration, wo dann sozusagen Preußen wieder rückschrittlicher wurde und so. Wir kamen genau in Hegels Lebenperiode und war auch schon in Berlin und so. Aber dagegen hat er sich ausgesprochen und hat das schlecht gefunden und hat ja auch in seiner Philosophie hier zum Beispiel die öffentliche Meinungsfreiheit als notwendig ausgesprochen. Das muss es geben, das muss sein, öffentliche Meinungsfreiheit und so weiter, steht in seiner Philosophie. Und also jetzt zu meinen, dass er mit diesen restaurativen Bewegungen zu der Zeit irgendwie Gedankeneinheit hätte, ist einfach Quatsch. Also weil man sehen kann, er behauptet, nein, Meinungsfreiheit ist notwendig, also kann man ihm wohl nicht unterstellen, dass er dafür war, dass die Meinungsfreiheit jetzt wieder abgeschafft wird und solche Sachen. Also inhaltlich zeigt sich einfach bei allem, was er sagt, dass diese Vorwürfe alle wirklich unhaltbar sind. Also, und es ist durchaus richtig, dass Hegel einfach ein Freund des Staates war. Also wenn man überhaupt was gegen Staat hat, wie manchmal viele linke Leute Staat überhaupt scheiße finden, dann werden sie mit Hegel nicht sehr warm, weil Hegel war wirklich ein Staatsfreund, aber jetzt nicht einer speziell des preußischen Staates, sondern überhaupt des Staates, weil eben der Staat die bewusste Einheit der Gesellschaft ist, als die höhere konkrete Einheit und alle Freiheiten, die der Mensch in der Gesellschaft verwirklichen kann, nur im Staat verwirklicht werden. Für Hegel ist der Staat die Verwirklichung der Freiheit in Institutionen und das Leben der Menschen wird nur besser, wenn die Staaten sich entwickeln. Und darum ist Staat einfach was Gutes für Hegel. Wenn man Staat scheiße findet, findet man Hegel auch blöde. Also weil Hegel findet Staat einfach gut. Also dazu haben wir nochmal ein wunderschönes Zitat, was dann auch nochmal einen kleinen Rückgriff auf Marx erlaubt. Nee, wo haben wir ein Zitat? Mit Enzweck. Bei der Das unbefriedigte Streben verschwindet, wenn wir erkennen, dass der Endzweck der Welt ebenso vollbracht ist, als er sich ewig vollbringt. Dies ist überhaupt die Stellung des Mannes. Während die Jugend meint, die Welt liege schlechthin im Argen und es müsse aus derselben erst ein ganz anderes gemacht werden. Also, sozusagen der Revoluzer, der meint, alles ist blöde und jetzt müssen wir endlich mal hier aufräumen und endlich die Welt ändern, ist für Hegel sozusagen der Jugendliche, der noch gar nicht erkannt hat, dass die Welt so wie sie ist, ist ziemlich vernünftig ist. Und dass sich das, was sich in der langen Geschichte entwickelt hat, zum Beispiel auch in den Staaten, durchaus vernünftig ist. Nicht, natürlich nicht alles und nicht jedes ist gut, aber im Grunde sehen wir erstmal sozusagen die Vernünftigkeit, sich in der Welt schon einigermaßen verwirklicht zu haben. Natürlich geht es sie weiter zu verwirklichen und zu verbessern, aber dennoch gilt es auch erstmal darum zu sehen, dass vieles schon vollbracht ist und dass es gar nicht so schlecht ist, wie man zuerst meint. Und also die Jugend sieht zuerst sozusagen die Kritik, aber der reife Erkenntnis sieht, dass eigentlich das meiste schon ziemlich gut ist, wie es ist. Und insofern ist der Endzweck auch schon vollbracht, wenn er auch dennoch weiter vollbracht werden muss. Und man jetzt nicht sagen kann, jetzt sind wir fertig, wir müssen nichts tun. Natürlich muss es weitergehen, aber dennoch sagen, eigentlich ist die Vernunft in der Welt. Und da gibt es wieder das auch noch berühmte Zitat, was wirklich ist, ist vernünftig. Das ist noch so ein anderes Zitat, was in Hegel ständig angeführt wird. Und was immer völlig missverstanden wird und deswegen zu Kritik führt, dass die Leute sagen, Hegel meinte also, was wirklich ist, ist vernünftig. Also meinte Hegel, alles ist gut, wie es ist und wir brauchen nichts ändern und man muss sich nur da reinfügen. Ist schon, wenn das denn so ist, dann wird das wohl auch richtig sein. Aber das meinte Hegel damit nicht mit dem Satz. Und das ist auch ziemlich leicht und klar aufzuweisen, das machen wir jetzt nicht, aber wenn man in die Wesenslogik schaut, werden da viele Weisen unterschieden. Unter anderem wird Wirklichkeit von Existenz unterschieden und Existenz von Realität unterschieden und solche Dinge. Und also Wirklichkeit meint nicht einfach nur, wenn es was gibt. Alles, was es gibt, ist vernünftig, hat Hegel nicht gesagt, sondern nur, wenn es wirklich ist, ist es vernünftig, hat Hegel gesagt. Und das meint was anderes, als wenn alles, was existiert, ist vernünftig. Und das hat er auch ganz explizit nochmal irgendwo geschrieben, also haben wir auch zu seinen Lebzeiten, ja. Haben sie das auch schon so kritisiert und da hat er sich dann extra mal drauf bezogen und hat gesagt, ey, Moment mal, ich habe nicht gesagt, alles, was existiert, alles, was irgendwie ist, ist vernünftig. Ich habe gesagt, was wirklich ist, ist vernünftig. Und dann muss man also wissen, was denn Wirklichkeit für Hegel bedeutet, um zu wissen, was er damit sagen wollte. Und er meinte also nicht, alles, wie es ist, ist vernünftig, sondern eben nur, was in höheren Sinn, das ist eine relativ späte Stufe, letztlich die letzte Stufe der Wesenslogik, die Wirklichkeit. Also das ist schon sozusagen auch eine mit Anspruch behaftete Form der Existenz. Also auch das Vernünftige verwirklicht sich, sozusagen auch umgekehrt. Also. Ja. Naja, also... Vielleicht ist es gut, wenn wir noch ein bisschen diskutieren und nachfragen. Ja, wir haben noch ganz, also der Rest ist jetzt sehr kurz. Warten wir nur noch einmal, die Geschichte waren wir gerade angekommen, nur noch die Bemerkung, leichtes Buch habe ich schon gesagt, Verwirklichungsstaat habe ich auch schon gesagt, aber auch so ein Vorurteil, was auch wieder in diesem Feld immer wieder kommt, ist, Hegel hat behauptet, das Ende der Geschichte ist so ein immer wieder aufzuhörendes Vorurteil, was auch ziemlich quatschig ist, weil in der Tat gibt es ein Ende der Geschichte bei Hegel, aber jede Geschichte hat ein Ende. Die Geschichte hat zum Thema, wie ist in der Vergangenheit es dazu gekommen, dass es so ist, wie es heute ist. Wenn man also bei der Gegenwart angekommen ist, ist die Geschichte zu Ende. Also das Thema der Weltgeschichte ist die Vergangenheit und wie es zur Gegenwart führte. Also ist die Gegenwart das natürliche Ende der Weltgeschichte. Heißt aber nicht, dass die Weltgeschichte nicht weitergeschrieben werden muss und dass die Welt nicht weiterläuft. Sagt Hegel auch ganz eindeutig in vielen Stellen. Dies ist der Knoten, was in nächster Zukunft sozusagen passieren muss und so. Gibt es solche Stellen. Also völlig unhaltbar, diese Kritik, dass Hegel behauptet, die Weltgeschichte sei zu Ende. Er sagt nur, hier ist diese Geschichte zu Ende. Die Geschichte der Vergangenheit ist in der Gegenwart zu Ende, klar. Aber das kann man ihm doch nicht vorwerfen. Also, so. Aber wird ihm immer wieder vorgeworfen. Gut, weiter. Hast du wieder Geist. Das Wissen des Göttlichen, das Übermenschliche. Wie hier schon durch diese Unterzeilen auch wieder zu sehen ist, ist es dreimal irgendwie das ähnliche Thema. Nämlich es geht immer um Erkenntnis der Wahrheit. Und die Weisen, wie sozusagen die Erkenntnis der Wahrheit sich ausdrückt, sind in Kunst, Religion und Philosophie verschieden. Aber eigentlich geht es immer um das gleiche Thema. Es geht immer um das Thema, das Übermenschliche, das Göttliche, das über den Menschen Erhabene. Und die Kunst macht es in der Weise der Anschauung, stellt es als sinnliche Gegenstände vor für die Betrachtung heraus. Die Religion macht es in Geschichten, Erzählungen für die Vorstellung und die Philosophie macht es wissenschaftlich begreifend, beweisend für das Denken. Also die Kunst stellt die Wahrheit dar für die Sinne, für die Anschauung, für die Religion, fürs Zuhören, fürs Vorstellen und die Philosophie das Gleiche für das Denken und wissenschaftliche Betrachten. Das heißt, alle drei sind sie eigentlich Religion und haben nur verschiedene Weisen des Ausdrucks nach ihm. Aber das Thema ist sozusagen das Gleiche, alle haben die gleiche Frage oder das gleiche Thema zum Ausdrücken, nämlich die Erkenntnis des Übermenschlichen, aber in diesen drei verschiedenen Formen. Und bei der Kunst haben wir jetzt genau das Gleiche wieder wie bei der Geschichte eben, da kommt immer wieder, kann man das hören und lesen, Hegel hätte behauptet, das Ende der Kunst. Stimmt aber, hat er wirklich behauptet. Und hat er auch im höheren Sinne behauptet, als eben in der Geschichte. Bloß, ist das auch nicht so schlimm, weil man es in diesem eben genannten Zusammenhang verstehen muss. Er sagt nicht, Kunst ist zu Ende, es wird keine Kunst mehr geben, sondern er sagt, als Erkenntnisweise des Absoluten hat Kunst ausgedient. Das Weiterkommen in der Erkenntnis der Wahrheit werden wir durch die Kunst nicht mehr erreichen können. Das war früher, ging Religion und Kunst Hand in Hand. Ägyptische Religion ist nicht trennbar von ägyptischer Kunst. Alle religiösen Ausdrücke, wie die Ägypter sich die Wahrheit vorgestellt haben, sind im Wesentlichen Weisen der Kunst passiert. Und die Kunst ist eine Weise des Ausdrückens der Wahrheitserkenntnis, dessen, was der Mensch sich von Gott denkt. Und diese Weise hat ausgedient mit der Kunst. Die Kunst geht weiter. Ich kann sogar auch, letztlich wird sie immer abstrakter werden. Also, und dann kam die abstrakte Kunst. Also, und natürlich geht die Kunst weiter und überhaupt alle Kunstformen, die auch für sich wiederum eine hierarchische Entwicklungsstufung darstellen, sind immer alle gleichzeitig zu allen Zeiten gewesen. Es gibt immer Malerei, Musik und Poesie gleichzeitig, aber trotzdem gab es Blüten, die sich abgewechselt haben. Und jetzt ist nicht mehr zu erwarten, dass die Kunst uns noch weiterführt auf dem Erkenntnisweg der Wahrheit, sagt Hegel. Das meint er mit dem Ende der Kunst. Und er hat nicht behauptet, es wird keine Kunst mehr geben, was ihm immer wieder vorgeworfen wird. So leicht für die Kunst. Kann man nicht sagen, das Ende der Bedeutung von Kunst ist gekommen. Denn wenn die Kunst nicht abgekoppelt wird von Wahrheit, die man sieht, wenn man jetzt passt, dann sind Kunst ja praktisch bedeutungslos. Dann ist Kunst nur noch eine schöne, angenehme Feierabendsbeschäftigung. Und die brauchen sie eigentlich nicht. Sie ist eigentlich überflüssig. Das ist das auch gemeint, wenn man sagt, nein, sie führt bloß nicht weiter. Also, es bleibt auch im Fall. Also, natürlich ist es auch immer noch eine Inspiration und eine Weiterführung für jeden Mensch, der ja auch wieder groß werden muss. Es kommen immer wieder Kinder, die immer wieder den Weg auch von vorne beginnen. Und also, so bleibt es auch notwendig, aber es führt nicht mehr in höhere Stufen hinaus. Also, es wird nicht mehr die Wahrheitserkenntnis vorantreiben, wollte er sagen. Aber wie gesagt, da wir ja auch zum Ende kommen werden wollen, nur noch schnell Religion, der vorletzte. Religion auch höchst interessant, zwei Bücher, die es darüber gibt, in der erst den allen gleichen, insofern einfacher Einheit, Religionsbegriff beschreibt, der für alle Religionen gilt. Das, was in allen Religionen das Gleiche ist, ist das Thema im ersten Kapitel. Im zweiten Kapitel ist die Differenz der ganzen verschiedenen vielen Religionen, die es auf der Welt gab. Und im dritten Kapitel werden die verschiedenen Weltreligionen vereinigt ins Christentum. Und er sagt, im Christentum sind alle Gedanken der anderen Religionen enthalten. Das jetzt näher zu untersuchen, was er damit meint und wie das ist, ist eine Sache für sich, aber erstmal von der Grundstellung. Er sagt nicht, das Christentum ist richtig und die anderen sind falsch, sondern er sagt, nein, alles, was hier so richtig ist, ist im Christentum zusammengeführt. Und deswegen ist das Christentum höher, aber die anderen brauchen wir auch alle. Ja. Wollen wir das Zitat nur auch das Schöne? Oder wollen wir das? Ich finde das ein sehr schönes Zitat, also es dauert ungefähr noch 5 bis 10 Minuten. 5. Also Hegel schreibt: Die bestimmten Religionen der Völker zeigen uns allerdings oft genug die verzerrtesten und bizarrsten Ausgeburten von Vorstellungen des göttlichen Wesens und dann von Pflichten und Verhaltensweisen im Kultus. Aber wir dürfen uns die Sache nicht so leicht machen und sie so oberflächlich fassen, dass wir diese religiösen Vorstellungen und Gebräuche als Aberglauben, Irrtum und Betrug verwerfen oder nur dies darin sehen, dass sie von der Frömmigkeit herkommen und sie so als etwas Frommes gelten lassen. Sie mögen sonst beschaffen sein, wie sie wollen. Das höhere Bedürfnis ist vielmehr, den Sinn, das Wahre und den Zusammenhang mit dem Wahren, kurz das Vernünftige darin zu erkennen. Es sind Menschen, die auf solche Religionen verfallen sind. Es muss also Vernunft darin und in aller Zufälligkeit eine höhere Notwendigkeit sein. Und so sieht er also die ganzen Religionen der Welt als einen Prozess der Entwicklung. So wie die Physik oder wie irgendeine Naturwissenschaft sich Schritt für Schritt durch die Menschheitsgeschichte entwickelt hat und die Wahrheit immer besser gefasst wurde, so auch in den Religionen haben die Menschen Stufe für Stufe ihre Erkenntnis Gottes verbessert und sind am Ende sozusagen zum Christentum gekommen, was natürlich aber auch nicht das Ende ist, sondern im Christentum geht es dann weiter und dann kommen wir halt zum Katholizismus und dann zum Protestantismus und das heißt also nicht, dass die Entwicklung zu Ende ist, aber dass sie jetzt nur noch im Christentum sich vollzieht. Und Hegel selbst ist wirklich ausdrücklich Christ und sagt wirklich so, er hält die für wahr und eigentlich sozusagen ist seine Religionsphilosophie, wenn man so will, auch ein Beweis der christlichen Wahrheit, die allerdings von den Kirchen kaum beachtet wird. Lieber gehen sie unter und lassen es zu, dass alle weglaufen, statt sie mal bei Hegel reingucken und das besser rechtfertigen zu können. Na gut, aber können wir nichts machen. Auf jeden Fall ist Hegel ganz dezidierter Christ und seine ganze Philosophie, die sich dann auch, haben wir lieber das Christentum auf, die sich dann auch sozusagen im Vergleich zeigt, die Dreifaltigkeit des Christentums, Vater, Sohn, Geist, ist nichts anderes als Logik, Natur, Geist, ist nichts anderes als sein System. Sein System ist nichts anderes als die ewige Dreifaltigkeit, bloß genau ausgeführt und wissenschaftlich gemacht. Der Vater ist das Innigsein, ist vor der Schöpfung, ist die Idee, der Logos, der vor der Welt ist, sich äußert, schafft und die Welt, die Natur schafft, den Sohn schafft, das Materielle schafft, den Fleisch wird, die Fleischwerdung Gottes, sozusagen heißt, die Logik wird zur Natur. Und der Geist, ist natürlich sowieso klar, dass das zusammenhängt, wobei der Heilige Geist natürlich jetzt sozusagen die Gemeinschaft der Gläubigen, den zusammengefassten Gedanken des Christentums meint und nicht alles Menschliche. Aber sozusagen, das ist natürlich sehr offensichtlich, dass die Dreifaltigkeit und die dreigliedrige Systemstruktur ziemlich eng miteinander zusammenhängen und überhaupt kein Zufall sind. Können Sie noch mal was sagen zu diesem Schema davor mit der Naturreligion und dann aufbauen über das geistige Religion? Also, können wir das jetzt als abgeschlossen betrachten, soweit? Nee, Philosophie, letzter Punkt. Ach so. Und dann, also auch jetzt sage ich jetzt um ein Bedürfnis, jetzt wirklich zum Ende zu kommen, sage ich nein, dann machen wir noch jetzt zwei Minuten das allerletzte Kapitel, dann sind wir fertig und dann können wir, wenn wir wollen, noch zurückkommen und besondere Frage anschließen. Okay. Also jetzt gehen wir zu Philosophie. Und da würde ich auch gar nicht viel zu sagen, bloß wieder das Gleiche. Genau wie eben bei der Religion oder bei den Wissenschaften. Und die verschiedenen Philosophien, die auch auf diesem Plakat übrigens angedeutet ist, hängen alle miteinander zusammen. Hegel sagt, es gibt nicht mehrere, viele verschiedene Philosophien, es gibt nur eine Philosophie und die entwickelt sich Stufe für Stufe. Und so sind alle Weltphilosophien der Entwicklungsprozess, der sich auch übrigens von Einheit zu Differenz zu Einheit zu Differenz immer weiterentwickelt, dass wir entgegengesetzte Strömungen gleichzeitig haben, die dann wieder höher vereinigt werden und enden letztlich für ihn erstmal bei sich selber. Also natürlich ist er zu seiner Zeit auch der höchste Philosoph und er hat auch den Anspruch, dass alles, was in den Philosophien vor ihm Wahres war, alles in seiner Philosophie enthalten ist. Und also insofern Hegel die Spitze und das Ende der Philosophiegeschichte darstellt und es eben nur einen Entwicklungsprozess gibt. Das kann man sozusagen hier sehen, wenn man halt immer das Letzte anklickt. Dann kommt man zu Hegel. Und wenn man bei Hegel ist, dann kommt man zu seinem Lebenslauf und dann können wir wieder von vorne anfangen. Sozusagen, hast du noch zwei Sachen ausgelassen, aber egal, also, aber jetzt auch wenn es aber wirklich egal, also ist vielleicht besser, jetzt das auszulassen. Auch noch. Ja, und also sozusagen sind wir am Ende des hegelischen Systems wieder bei Hegel selbst angekommen und damit beim Anfang angekommen und dann ist das Ganze dann erstmal beendet. Also haben Sie herzlichen Dank für das nächste Runde alles gut. Das doch immerhin grandios erscheinende Werk des Herrn Hegel. Und nun kommen wir zu Fragen. Da war eine Frage, hier gleich, ne? Ja. Also zu diesem Schema, das konnte ich jetzt nicht so nachvollziehen mit der Naturreligion. Und dem, was war die höhere Stufe, geistige Religion? Ja. Also zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen, dass, ich habe jetzt allerdings auch keinen klaren Begriff, was unter Natur Religion zu verstehen ist, aber den Buddhismus als Naturreligion aufzufassen, dass, der Buddhismus ist noch ziemlich ausgefeilt, also es ist ja. Der war so ganz unten angeordnet. Ist ein ziemlich unter ganz unterschiedlichen Aspekten, aber unter anderem auch eine sehr ausgefeilte, wie ich sage, Philosophie oder Welterklärung, auch Psychologie enthält diese. Ja, in der Religion ist sie ja eigentlich auch gar nicht, weil sie gar keine Gottheit in sich trägt, also gar nicht hat. Also die, ich würde nur mal diese Einteilung, die kommt mir irgendwie so. Ach so. Ein bisschen blauäugig vor, oder man hat so das Gefühl, weil aus der Sicht von jemandem, der vielleicht auch wenig bereist ist und das so Exoten irgendwo so im Osten und daher gehören die zu den Naturreligionen, so wie da unten Naturvölker ist anerwähnt. Also das, wenn Sie dazu mal ein paar Worte sagen können, wie man das beschreibt, die geistigen und die Natur. Ja, sind ja auch, also erstmal die grundsätzliche Frage, was bedeutet geistige Religion und dann speziell, was ist mit dem Buddhismus, also und wenn die grundsätzliche Sache der geistigen Religion trifft eben zumindest auf den Buddhismus erstmal nicht zu. Und zwar geht es in den geistigen Religionen eben um das Menschlichwerden, also Geist als erstmal Synonym mit dem Menschlichen. Ist also die geistigen Religionen haben das Menschliche dann näher auch schon zum Thema und heben sozusagen die Ähnlichkeit des Menschlichen und Göttlichen hervor, wie bei im Christentum zum Schluss sozusagen Gott wirklich realer Mensch geworden ist. So ist er bei den Griechen eben schon viele menschengestaltige Götter geworden und sind es also auch schon menschliche Götter wesentlich. Und im Römischen und Jüdischen können wir auch sozusagen dann viel höhere Zusammenhänge mit der Verwandtschaft von dem Göttlichen und dem Menschlichen sehen. Und das ist sozusagen der Hauptpunkt jetzt der geistigen Religion, dass sie sich dem Menschlichen stark annähern oder dass sozusagen das Menschliche das Übergewicht bekommt. Und insofern sind eben alle, die das noch nicht haben, erstmal Naturreligion. Und in der Tat ist auch für Hegel eigentlich der Buddhismus gar keine richtige Religion, weil es gar keinen wirklichen Gott gibt. Und insofern fällt es auch aus der Kette raus. Es ist da bloß an der Stelle, weil es eigentlich auch eine Reformation des Hinduistischen ist. Also es kommt einfach, es ist eigentlich gar kein eigenes Kapitel bei Hegel, sondern eigentlich ist es ein Zusatz zum Hinduismus. Und da es eben sozusagen im hinduistischen Raume und auch inhaltlich als, wenn man so will, Reformation oder Glättung des Hinduistischen ist und auf dem Hinduistischen fußt, kommt es einfach als Anhang, als Nachbemerkung zum Hinduismus und ist von ihm gar nicht so sehr wirklich ins System eingeordnet. Also diese Stufenfolge, die sie jetzt hier sich so darstellt, ist quasi gar nicht so behauptet. Eigentlich fällt der Buddhismus da raus und ist sozusagen gar keine bestimmte Stufe für sich bei Hegel, aber eben wird nach dem Hinduismus abgehandelt. Von Hegel, nicht von ihm. Das ist einfach sozusagen das Inhaltsverzeichnis, mal das Bild ist von uns, aber im Inhaltsverzeichnis kommen erst die Naturreligionen, dann kommt die chinesische, dann kommt die indische und so weiter. Also die Kette ist so die, wie in der Religionsphilosophie die Religionen so vorkommen. Also so werden sie nacheinander abgehandelt, die Religion. Und der Buddhismus wird quasi gar nicht systematisch abgehandelt, sondern er wird im Anhang an den Hinduismus abgehandelt und hat keine dezidierte Stellung im System, vielleicht weil es noch gar nicht dezidiert einzuordnen ist. So. Also, und in der Tat finde ich auch, wie er den Buddhismus beschreibt, und so für meinen Geschmack ein bisschen zu negativ, aber wie unser Zitat vorhin ja auch gezeigt hat, ist doch erstmal anzuerkennen, dass Hegel sagt, wir dürfen das nicht verwerfen, sondern wir müssen die Wahrheit in den anderen Religionen suchen. Das war der Grundgedanke. Insofern ist es erstmal auch positiv und er hat auch sozusagen richtige positive Gedanken im Buddhismus, auch wenn meines Geschmacks der ein bisschen zu negativ bei ihm vorkommt. Aber so. Und man fing ja auch gerade erst an, diese Religion wirklich kennenzulernen. Ja, eben. Er schreibt immer was, was er wahrscheinlich gar nicht kennt. Genau. Ja, eigentlich ist es. Stimmt auch, aber er wusste auch schon eine ganze Menge. Also so. Wenn man das liest, ist das nicht so, dass er keine Ahnung hat, sondern er weiß auch schon einiges. Aber war sehr frisch und zum Teil gab es diese merkwürdigen persischen Übersetzungen und dann wurde es mit Lateinisch übersetzt und das auch wieder ein bisschen schräg. Das war ja auch das Material, womit Schopenhauer zunächst überhaupt arbeiten konnte. Ja. Man wusste das nicht, aber es stimmt schon, einiges musste man schon erlernen, nur nicht die Antizipierung zu urteilen konnte man sich. Ja, und also eben gerade Buddhismus könnte man auch in Klammern setzen, weil das ist kein Kapitel für sich, sondern es ist Anhang an den Hinduismus. Ja, aber es ist nicht so ein Derivat des Hinduismus, das kann man ja nicht sagen. Also ich meine, das ist die gleiche Kultur, also im gleichen räumlichen Verbund, oder wie man das nennt, im regionalen Bereich angesiedelt, aber das ist ja irgendwie doch was ziemlich sehr Verschiedenes. Also der Hinduismus und der Buddhismus. Ja, das ist sozusagen der Hinduismus von den Göttern gereinigt. Also, aber das ist natürlich jetzt auch eine Diskussion, jetzt den Hinduismus auch zu diskutieren. Aber also, ich wollte nur damit sagen, so bestimmt, wie es jetzt dieser Bildeindruck ist, ist es bei Hegel nicht, sondern eigentlich hat es gar kein echtes Kapitel der Buddhismus. Und es kommt in der Tat ein bisschen, auch meines Geschmacks nach, ein bisschen negativ weg, aber jetzt nicht, verwirft das nicht als Niederes oder so, sondern es geht natürlich aber auch um die Gottesvorstellung und Buddhismus hat eigentlich gar keine Gottesvorstellung. Insofern ist es jetzt auch mit der Kette der erhöhten Gottesvorstellungen relativ weit unten anzusiedeln. Keine Frage, Leute. Ich habe noch eine andere Sache. Weil Sie vorhin dieses Zitat gebracht haben, ja, also das ist mir immer sehr deutlich geworden. Also was Hegel ja wohl so gesagt hat, was häufig missverstanden wurde, wie Sie ausgeführt haben, also was vernünftig ist, das ist wirklich und was verwerflich ist, das ist vernünftig. Und an diesem Beispiel, was natürlich sofort für uns absurd klingt, haben Sie ja erläutert, dass er den Begriff der Verwirklichung nicht so meint, wie wir das auffassen. Ich finde es aber problematisch, wenn Philosophen Begriffe, oder wer auch immer, das gilt auch ganz allgemein in der Kommunikation, in einer Form benutzen, die nicht, sagen wir mal, die gängige umgangssprachliche Bedeutung hat. Das können Sie natürlich machen, dann müssten Sie aber sozusagen, so würde ich das jedenfalls machen, wenn ich Philosoph wäre, ich würde dann an den Anfang Definitionen setzen. Dann würde ich sagen, Verwirklichung, Doppelpunkt, so zu verstehen. Und dann wird so ein Satz auch nie Irritationen hervorrufen. Denn ich muss mich ja nicht wundern, wenn ich irgendwie sowas behaupte, dass dann die Leute denken, ja, das ist doch so ein Unsinn. Und jetzt einer, also hier wird dann weiter ausgeführt, zum Beispiel, es wird die Formel der Restauration, also das wäre sozusagen eine Formel der Restauration des politischen Konservativismus und Rechtfertigung des Gottes Gnadentum angesehen, solch eine Aussage. Da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn man solche Begriffe nicht in der Weise benutzt und verstanden haben will, wie es jener auffasst. Ich gebe Ihnen vollkommen recht in dem Anspruch, den Sie ausdrücken, aber genau das hat er gemacht. Ja. Er hat am Anfang die Logik geschrieben, hat genau unterschieden, was er mit Realität, mit Existenz, mit Wirklichkeit alles meint, hat es genau alles aufgedröselt und später hat er das dann angewendet. Also er kann nicht jedes Mal, wenn das Wort kommt, wieder den alles zurückhaben. Man kann nicht jedes Mal, wenn er Wirklichkeit schreiben, kann er nicht wieder sagen, und übrigens, in der Logik habe ich auf seine so und so genau gesagt, was er mit Wirklichkeit meint. Aber er hat es ja alles genau unterschieden und gesagt. Und er hat es vorher gesagt, er hat die ersten logischen Formen unterschieden und später erst in der Anwendung im Staat zum Beispiel jetzt aufgegriffen. Sozusagen Begriffsdefinition sozusagen vorangestellt. Na, Definition wäre wieder so ein Ding für sich. Ja, gut. Aber er hat, was er mit Wirklichkeit meint, in der Logik lange vorher abgehandelt. Und habe ich ja vorhin schon gesagt, also diese Kritik kam schon zu seinen Zeiten. Und da hat er nochmal einen kleinen Text, hat er nochmal einen kleinen Text geschrieben, dieses, mir wird jetzt immer das und das vorgeworfen, aber ich habe doch da und da genau geschrieben, was ich mit Wirklichkeit meine und wie ich das von Existenz unterscheide und so. Also, was soll er machen? Also, wenn die Leute eben nur eine Sache lesen, er hat ein Werk, wo alles zusammengehört. Er sagt, das gehört alles zusammen und nur durch den Zusammenhang erklärt sich das. So, jetzt können die Leute schlagen eine Seite auf, lesen einen Satz, sagen, oh, was, da steht was anderes drunter. Das kann wohl nicht angehen. Der Werner ist ja so einer. Also, was will man ihm da vorwerfen? Also, da muss man halt auch das zur Kenntnis nehmen, muss man halt alles lesen, bevor man ihn dann groß kritisiert. Also, man kann sagen, ich verstehe das nicht oder ich habe ein Problem damit, weil ich verstehe das erstmal so und so. Das ist alles legitim. Aber das als Kritik an ihm direkt umzudrehen, in Nichtkenntnis dessen, was er gesagt hat, das ist auch nicht korrekt. Also man kann sagen, ich verstehe es nicht und ich habe Probleme damit und ich möchte es näher erklärt kriegen. Aber zu sagen, Hegel war ein Preußenlakai, weil ich diesen Satz jetzt einfach mal rausgreife und anders verstehe, das ist sehr unredlich. Also darf ich nur was dazu sagen, das finde ich jetzt so nicht. Denn das bedeutet ja, ich kann das Hegel im Grunde nur dann lesen oder benutzen, also Erkenntnis schöpfen, wenn ich das vollständige Werk sozusagen gelesen habe und verstanden habe. Das ist natürlich unmöglich. Wer hat die Zeit, wenn es nicht jemand, der ganz speziell darauf auslegt, wenn ein Werk eine Wirkung haben soll, dann muss es auch so sein, dass Teilbereiche in sich verständlich sind und dass der Autor sozusagen in der Tat an den Anfang hin einen Hinweis macht, die und jene Begriffe werden nicht im umgangssprachlichen Sinne benutzt, und was ich eine Liste oder einen Verweis mache. Ich kann auch nicht wissen, wenn jemand einen Text schreibt, da hat er den Begriff Mord und unter Mord versteht er aber Diebstahl. Das weiß ich doch nicht zunächst, wenn ich mich irgendwo an irgendeiner Stelle, die mir gar nicht im Moment zur Verfügung steht, dass er das ganz anders definiert hat. Also das finde ich ist ich sagte ja nur, man darf nicht gleich kritisieren, man darf es nicht zur Kritik, also Fragen und Probleme äußern darf man natürlich. Und das, die Forderung auch, bitte erklär mir das näher, kann man auch zu Recht sagen. Bloß ohne Kenntnis sozusagen der Vollständigkeit es in eine scharfe Kritik umdrehen, finde ich unredlich. Und natürlich ist, wenn man auch gerade so viel zum Thema hatte, das ist auch eine Zeitfrage. Also so, natürlich wäre es schön, überall alles mögliche erläutern, dazuzusetzen und so, dann wäre es aber noch 10-mal länger. Und wann soll er das alles geschrieben haben? Das ist natürlich auch einfach, man hat einfach die Zeit auch nicht. Das wäre natürlich schöner. Und das ist auch eine Forderung an die Nachtzeit, an uns. Wenn wir jetzt Hegel aufbereiten wollen, müssen wir sowas dazusetzen. Aber von Hegel zu fordern, dass er jetzt alles, was hilfreich wäre, schon dazugesetzt hätte, kann man von Hegel auch nicht fordern. Also, wobei, man, das hat er ja aufgeklärt und trotzdem kassiert. Ja, selbst das hat er sogar. Da hat er ja auch zur Stellung genommen. Also. Du hast ja die Allegia recht vor dir. Das ist ja ein ganz anderer Zusammenhang. Und das kannst du nicht so vergleichen. Du bist ja lauter erzählt, ja, oder? Entschuldigung. Ich dachte, er hat nicht einen Bericht aus der Allegia oder aus der Science. Ja, ja, klar. Also, meinte ich zur Verteidigung. Nee, aber der Herr, der ist ja selbst, ich habe Sie auch so verstanden, die haben doch einmal gesagt, dass er verschiedenste Begriffe auch in dem gleichen Werk für das Gleiche aufgeführt hat. Und das ist doch dann Anlass zu Irritationen. Das haben die doch selbst erzählt. Ja, natürlich ist das alles schwierig und bloß eben zu fordern, dass ein Schriftsteller all diese Schwierigkeiten im Vorher schon beseitigen soll, so dass es möglich ist, irgendwo reinzuspringen und nicht zu Missverständnissen zu kommen, ist auch eine Forderung, der kann nicht gerecht getan werden. Es muss Missverständnisse geben. Wenn ich Dinge neu zu Gemüte führe, muss es so sein, dass ich Zeit brauche, das zu verstehen, dass ich erst mehreres darüber reden, denken, nachlesen muss. Also zu fordern, dass in einer Stelle sich alles klärt und keine Missverständnisse aufkommen, das ist eine Forderung, der kann nicht genügend getan werden. Wenn man einen klaren Gedanken entwickeln will, als Philosoph ist ja kein Schriftsteller in dem Sinne, dann gehört einfach dazu, dass man für die gleichen Inhalte gleiche Begriffe benutzt. Es geht ja nicht um stilistische, wie beim Deutschaufsatz, dass man immer das ein bisschen variiert, klingt dann besser, sondern ich muss mich auch darauf verlassen, gleicher Inhalt ist, hat den gleichen Begriff. Das finde ich einfach notwendig. Ich glaube, dass dieser Anspruch des wissenschaftlichen Arbeitens, das hat Marx verwirklicht. Deswegen hat er auch einen Erfolg gehabt, dass er alles klar in Begriffe, Definitionen, alles erklärt und definiert hat. Da haben Begriffe, Definitionen, Ideen, Ideologie und so weiter aufgebaut. Ich glaube nicht, dass man von Hegel das erwarten kann. Ja. Es ist so, dass jeder Begriff steht für Vielfalt. Und so gesehen kann man nicht festzementieren eine Definition in dem philosophischen Sinne, wie er das gemacht hat. Es lässt sich einfach nicht festzementieren und sagen, es ist so, also wie eine mathematische Formel. Das ist als Materie, die lebt und in jedem Kontext anders erscheint. Und ich glaube, das ist der Sinn der Sache. Ich glaube, dass das Ziel würde man niemals erreichen, wenn man alles so festlegen würde. Ich weiß es, dass das jetzt ist in den Köpfen bei jedem. Der Gedanke, dass alles wie eine Dissertation oder Habilitation muss festgelegt werden. Eine Arbeitsdefinition, aber ich bin auch mit Hegel einverstanden, dass er das nicht tut. Dass er es nicht tut, umschlägt. Ja. Das ist sogar letztlich ein Vorteil, dass er es nicht tut. Weil das ist praktisch unmöglich, sich auf eine Definition festzulegen. Das ist richtig. Was ist der Vorteil? Also Kant ist das große Beispiel. Ja, Kant, aber nicht Hegel. Sie sagen ja, das ist ein Vorteil. Ja, also viele dieser Probleme sozusagen hat dann ja auch die Sprachphilosophie schon näher formuliert und wenn was für sozusagen Probleme wir kommen, wenn wir Sprache dann auch fest verstehen wollen und wie das sozusagen funktioniert und dieses Worte ganz fest zu haben und sozusagen unveränderlich zu haben, ist eine Einschränkung, die vergleichbar ist, wie die mathematische Methode nicht philosophische Inhalte ausdrücken kann. Also, deswegen sagt der Kollege ja, Nature ist kein Nature-Artikel. Ja, also sozusagen, da würden wir auf eine ganz verständige, formalistische Methode kommen, die für die Höheren eben auch gerade die Bewegungen, wie es eben auch schon gesagt wurde, die Übergänge, wie sich, indem wir einen Gedanken fassen, ändert sich der Gedanke schon. Das ist auch so dieses, bei Hegel sehen wir ständig, in dem Moment, wo der eine Gedanke gefasst wird, hat er sich schon wieder verändert. Und das sozusagen festzuzurren mit Worten, die ihre Grenze nicht überschreiten, ist unmöglich und ist nicht darstellbar. Und das ist aber gerade das, was dargestellt werden soll, wie die Gedanken sich verändern, indem wir sie denken. Und insofern wollen wir gerade das Gegenteil auch zeigen. Wir wollen nicht feste Töpfe haben und jedes Mal den richtigen Stempel draufkleben, sondern wir wollen zeigen, wie im Gedankenprozess sich der Gedanke verändert. Obwohl das ja gerade so aussieht, wenn das sozusagen so bildlich. Aber die Veränderung können wir nur erkennen, wenn wir klare Begriffe haben. Nur dann können wir erkennen, dass sich etwas geändert hat. Sonst können wir es gar nicht erkennen. Ja, also überhaupt auch eine sehr schwierige Frage und auf die ich natürlich auch keine abschließende Antwort sowieso weiß. Nicht nur, dass mir die Zeit fehlt, hier zu haben, sondern ich habe sie auch nicht. Aber es ist aber, auch. Aber es ist ja auch, zu verteidigen. Wir haben ja auch beides gesagt. Ich habe ja gesagt, er hat zum Beispiel Wirklichkeit von Existenz klar unterschieden. Aber trotzdem benutzt er für Wirklichkeit auch andere Worte und benutzt auch sozusagen mal für Existenzwirklichkeit. Können Sie es noch erläutern? Ich habe es nicht gehört. Den Unterschied zwischen Existenz und Wirklichkeit. Habe ich auch nicht erläutert, ich habe nur gesagt, so, dass er es getan hat. Sie haben gesagt, das wäre der klar. Ich hatte gedacht, es kommt noch. Nein, das ging nur darum, es ging ja um dieses Zitat, was wirklich ist, vernünftig. Dass eben, das hieß bei Hegel nicht, dass alles, was ist, alles, was Realität hat, alles, was existiert, ist vernünftig, heißt das nicht. Weil Realität, Existenz, Wirklichkeit sind drei verschiedene Formen. Und insofern heißt es nicht, alles, was ist vernünftig. Also es gibt auch etwas, aber wir haben jetzt nicht näher die Beschreibung sozusagen davon näher angegangen. Aber trotzdem, also einerseits macht er es, dass er auch die Dinge klar unterscheidet, aber andererseits benutzt er es auch nicht durchgängig. Und manchmal wird es auch eine berechtigte Kritik. Manchmal ist auch zu sagen, hier wäre es aber besser, sinnvoller, verständlicher, das nicht so zu sagen, sondern anders zu sagen. Aber so ungefähr ist dann auch eher unsere Aufgabe, das zu verbessern, als Hegel das vorzuwerfen. Und also die Lebendigkeit und dieser Gedankenfluss ist schon auch sein Hauptanliegen. Und das ist auch sozusagen unser Denken aus diesem formalistischen, mathematischen Denken herauszukriegen, ist auch dadurch sozusagen von ihm bezweckt, indem er die Worte als fließend benutzt. Und das ist schon auch eine Sache, die er nicht ganz vermeiden kann, auch wenn er sie bestimmt nicht immer gut und perfekt benutzt hat und dass da vieles zu verbessern gäbe. Aber trotzdem das Konzept, einen Satz von Definition zu haben und die wir dann nur noch die Stempel immer passend aufkleben, das würde nicht funktionieren. Also das sehe ich nicht so. Zur Erweiterung. Man muss auch nicht nur der gute, aber auch der richtige Leser und Denker sein, um mit Hegel, so wie ich das verstanden habe, sich auseinanderzusetzen. Wenn man mit Erwartungen geht, dann lässt man außer Acht etwas. Man sieht immer, wenn man konfrontiert mit Erwartungen, man will Hegel dazu zwingen, dass er meine Erwartungen erfüllt. Da ist man sehr befangen, unfrei. Ich erinnere mich dann auch wieder. Voreingenommen. Ja, oder Verurteile bildet, also Urteil vor dem Urteil, meine ich so. Mhm. Also ich glaube, dass man an keiner Literatur oder Abhandlung mit Erwartung gehen kann, eigentlich hineingehen kann. Also zementierten und dass das Zementierte verlangt, dass andere auch die Begriffe müssen auch festgenagelt werden. Und wenn ich hier so sitzen, angenagelt fest sind, dann. Wenn das jetzt nicht umgangssprachlich ist, dann passt es nicht, oder? Man muss sich auf etwas einlassen, um etwas zu bekommen. Aber wenn ich als Philosoph etwas aussagen will, dann bin ich jedenfalls daran interessiert, dass die anderen es verstehen können. Das ist jedenfalls mein Anspruch an mich. Ich habe ja auch aller Literatur über solche Themen, sind schon der Meinung, dass ich es gut verstehen kann. Ich bin nicht der Meinung, dass man besser versteht, wenn man die Begriffe anfängt, schwammig zu machen. Ich glaube, man kann unterstellen, auch Hegel wollte verstanden werden. Häufig hat er es bestimmt auch ungeschickt angestellt und hätte es vielleicht besser machen können. Und ist der Ausdruck wirklich auch nicht gut von ihm, aber häufig liegt auch der Fehler bei uns, dass wir einfach die Sache besser verstehen müssen, um das zu verstehen. Also, weil man häufig im Lernprozess dann das Erlebnis hat, dass man es auch einmal doch verstehen kann. Also, und häufig ist dann hinterher auch so, ach, deswegen hat er es so ausgedrückt, dann war es genau richtig, es so auszudrücken. Also, häufig sind das ganz tolle Leistungen, die Hegel gemacht hat, wie er es ausgedrückt hat, auch wenn es zuerst schwierig und unverständlich ist, aber häufig ist es auch bestimmt schlecht ausgedrückt und wäre es besser möglich gewesen. Und häufig weiß man es gar nicht, weil es sich einfach nie geklärt hat, weil man es einfach nie versteht und man weiß nicht, war es jetzt gut ausgedrückt, ich verstehe es nie, oder war es einfach scheiße ausgedrückt, das weiß man einfach nicht. Also es gibt alles. Also viel kann man ja verstehen. Das sind nämlich immer die Dreigliederungen, wo er leider nicht dazu sagt, wo er sie her hat. Das ist immer wieder Aristoteles. Das ist in der Geschichte der große Dreigliederer. Und der das sagt er ganz abhäufig. Natürlich, Aristoteles ist sein größter Vogel. Der größte Dreigliederer ist Steiner, oder wer? Nein, Aristoteles. Aristoteles? Nein, eigentlich später noch, die Neuplatoniker noch mehr, Philon und so, aber trotzdem ist Aristoteles und auch andere, also die ganze Philosophiegeschichte geht er ja durch und lobt alle, die das schon gemacht haben, und Aristoteles ist sein größter Freund, den er ganz besonders lobt. Also, das merkt man dann bloß, er versucht es darzustellen, dass es ein Ergebnis sei. Nein, er sagt, ich hab alles zusammengefasst. Nein, das Schlechteste kommt von mir. Genau, berühmtes Zitat. Ganz berühmtes Zitat. Genau, das weiß ich sogar. Ja. Das hat er gesagt. Gut, wunderbar, also, dann bin ich ja damit zufrieden. Aber was er was man an Platon kritisieren muss, muss man auch ihm kritisieren, kann man ihm nicht zugute halten, dass er immer zu Hypostasierung macht. Was ist das denn? Eine Hypostasierung ist also, wenn ich aus einem Adjektiv ein Substantiv mache. Also wie kann man etwa Platon aus dem "Die Dinge sind schön" die Schönheit gemacht hat. Oder das ist Hypostasierung. Und wenn wir etwa das Wort "nicht" gebrauchen und wenn dann jemand behauptet, es gäbe das Nichts, dann ist das eine Hypostasierung. Und da weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Gar nicht. Das hat ja nun Heidegger nachgemacht und weiß Gott wer alles. Und ja, da muss ich sagen, das sind Fehler, richtig Grundfehler, die Aristoteles mich an Platon kritisiert hat. Und das hat er nicht begriffen, auf meine gute Hegel. Dass diese Hypostasierung, nämlich dass er Ideen macht aus etwas, was eigentlich nur einzelne Dinge sind, die man beschreiben kann, mit Prädikaten beschreiben kann. Und dass er dann aus den Prädikaten Substantive macht und dann so die ganze auch noch substantialisiert. Das gibt es auch noch, es gibt eine richtige Substanz der Ideen jeweils. Das sind ja nicht mehr Begriffe, er fällt ja richtig in der Suche des zurück. Der Platon, der hat nämlich keine Begriffe mehr, der hat nur noch Ideen und das sind Substanzen. Ja. Die sind von Ewigkeit zu Ewigkeit dieselben, ja, bei Platon. Und so macht er es auch. Und das ist richtiger, im aristotelischen Sinne richtig. Und da hat er dann den Aristoteles geirrt, verstanden. Oder da hat Aristoteles geirrt. Ja, bitte? Oder da hat Aristoteles geirrt. Gut, so könnt ihr es ja gerne sehen. Aber dann muss er doch was dazu sagen. Gegen den Nur weil es jetzt im Vortrag nicht vorkam, heißt es nicht, dass er nichts dazu gesagt hat. Hat er aber nicht. Also ich meine, also geht ja in der Logik los. Natürlich hat er viel. In der Logik nimmt er selbstverständlich an, dass wir verstehen, was das bedeutet, wenn er von dem nichts spricht. Also, können Sie noch mal was sagen über das gesamte Hegel-System? Das ist doch eine richtig große Gemeinschaft oder Verein, die ständig reflektieren und weiterarbeiten an den Erkenntnissen im Hegel. Das sind wir beide. Das sind nur wir beide. Ich dachte, es sind nur die beiden, die Hamburger Dependants. Nein. Also wir haben auch Gäste, also andere Leute haben auch Schriften, die wir bei uns aufgenommen haben, uns zur Verfügung gestellt und auch ein paar Leute, die man kennt, Hösle und also auch andere Hegel-Koryphäen haben bei uns auch mal Texte veröffentlicht, aber das ganze Programm und so ist nur von uns beiden. Also und an Münchner Freunden. Münchner. Also wir sind zu dritt. Aber sagen Sie, alle die Gegenbeispiele, die es gibt, haben die denn Sie wirklich auch aufgenommen? Etwa das Beispiel alles haben wir sowieso Familie nicht. Und Hierarchie, dass das alles nicht stimmt? Also alles sowieso nicht. Ne? Das, aber das kennen Sie doch aus der Geschichte, Philosophiegeschichte von Hegel. Das Parmenides. Parmenides, Heraklit, Leukipp und Demokrit. Ja, das haben wir gelesen, ja. Das haben Sie doch. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also die Philosophen sind enthalten in der Philosophiegeschichte bei Hegel, ja? Ja, also das Parmenides sagt, es gibt nur das eine Sein, das unveränderliche, ewige eine Sein. Und dass er dann sagt, das verändert sich in das Gegenteil bei Heraklit. Alles fließt, Pantarei. Das schreibt ihr doch, das kennt ihr ja, doch. Ja, das entspricht auch sozusagen dem Gedanken des Seins und dem Gedanken des Werdens. Ja, aber es stimmt nicht. Bei Heraklit haben wir genauso das Ewige, das ist nämlich der Logos, der sich nie verändert. Und bei Parmenides haben wir genau das Veränderliche, das ist nämlich im dritten Teil des Lehrgedichts, was ihm auch von der Göttin gesagt wird, von der Göttin Dike, dass es, ja, Entschuldigung, und da muss ich schon sagen, wenn so ein Mann wie der Hegel einfach anfängt zu schwindeln, die Geschichte so hinpasst, wie es ihm gerade passt, da bin ich stinksauer. Naja, zu meinen, das ist kein Unterschied zwischen Heraklit und Parmenides. Aber was will uns das alles sagen? Einer war für das Feuer, der andere war für die Erde, jeder hatte seine eigene Meinung und wir jetzt, wenn wir all die Philosophen lesen, einem liegt besser der Hegel, dem anderen liegt besser das und jeder von uns macht die seine eigene Welt. Richtig. Und ja, heute muss jeder sein eigener Philosoph sein. Richtig. Ja, es ist wichtig, es ist was nicht unwichtig, das nicht gelesen zu haben. Es ist gut, vieles gelesen zu haben und nicht alles muss mir entsprechen. Ich lese es, um mir meine Kenntnisse, um mir mein Wissen, um mir etwas einzueignen. Ob ich dafür bin oder nicht, da gehe ich voreingenommen, wie Sie das haben. Vieles lese ich einfach voreingenommen. Ich lese es, um mich zu informieren. Und jetzt, ob es mir liegt oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Weil ich diese oder jene Erfahrungen gemacht habe oder aus welchen Gründen immer ich so denke und nicht anders, habe ich sowieso eine Frage, warum denken wir so und nicht anders. Deswegen ist es so. Also, je mehr wir wissen, desto mehr können wir uns für uns aussuchen. Aber das ist völlig richtig. Und das hilft, in unserem Leben unsere Stufen zu gehen. Ja. Diesen Typ von Menschen Jedenfalls, ich würde sehr gerne noch viel mehr auch in bestimmten Gebieten und Kapiteln darüber hören und in die Tiefe gehen. Mit Ihrem System, das ist ja hervorragend, mit dem Dreieck und wie Sie dann die Möglichkeit haben, mit dem Rechner da immer reinzugehen. Das finde ich ganz großartig. Also das stimmt nicht, dass man nur zuhören kann. Also für Leute wie mich ist es sehr wichtig, dieses grafisch unterstützt zu haben. Das ist übrigens auch so, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, sehr gut. Neben dem Dreieck gibt es auch immer Originaltext. Also man kann direkt zu dem Thema, was gerade im Dreieck steht, auf Originaltext drücken und dann kommen passende Textstellen dazu. Also ich finde das ein ganz wunderbares System. Das finden wir schön. Und wir würden auch gerne doch mal wiederkommen müssen und uns halt einladen müssen, vor allem müssen die sich erstmal sozusagen unter sich einigen, welches Thema denn. Also wenn Sie Was für Themen hätten Sie denn noch? Was? Für Themen hätten Sie? Das ganze alles. Ach, immer noch mal. Nein, egal welches. Bestimmte Spezifika, bestimmte Schwerpunkte nehmen. Die können Sie ganz aussuchen. Schwerpunkt. Naja, also Sie haben alle Themen. Es wäre fantastisch, wenn Sie also etwa tatsächlich etwas beitragen können zu den Problemen der modernen Physik. Aber da habe ich den Eindruck, das geht leider gar nicht. Gut, die moderne Physik ist speziell nicht bei Hegel besprochen, sondern natürlich konnte Hegel nur die Physik bis zu seinen Lebzeiten besprechen. Wenn das natürlich stimmen soll, was er behauptet, dass auch die Natur danach funktioniert, dann wäre es ja fantastisch. Also ich kann jedenfalls sagen, dass ich auf dem Erkenntnisweg, den ich meine, von Kant entnehmen zu können, dass ich tatsächlich Deutungsprobleme der Kant-Theorie damit hat lösen können. Das kann ich auch mit Hegel, aber... Würde mich aber interessieren. Ja, können wir auch mal wegen zum Thema machen, aber das ist dann natürlich sozusagen schon ein bisschen außerhalb von Hegel, weil Hegel nicht explizit dazu gesprochen hat, sondern nur implizit. Und jetzt meine Deutung, wie das auch anzuwenden ist, auch modern ist, ist zwar vielleicht auch interessant, aber ist dann sozusagen nicht mehr so speziell Hegel-mäßig. Also müssen Sie sich halt entscheiden. Also wie gesagt, Sie müssen in intern sozusagen sich ausklügeln, was für ein Thema Sie gerne vertiefen möchten, und dann wären wir auch gerne, würden wir auch wiederkommen. Also naja, aber nur das vielleicht zur Erläuterung. Wir haben ja schon viel Philosophie hier gemacht, aber eigentlich immer unter dem Aspekt, dass wir kein Museum der Philosophiegeschichte vorgestellt haben, sondern immer auch unter dem Aspekt, wie können wir Probleme unserer Zeit mit Hilfe der Philosophen früher. Das war doch auch deutlich zu erkennen. Das wollte ich sagen, ganz ordentlich. Aber das wollte ich doch jetzt nicht. Ich habe doch gesagt, nee, das nicht. Wir wollen kein Hegel sagen. Das ist nicht, nein, habe ich nicht gesagt. Wir können auch darüber sprechen, habe ich gesagt. Bloß ist das denn kein Hegel-Thema direkt, habe ich gesagt. Ich wollte sagen, der Rechtspflege und Staat ist das Beispiel. Wie bitte? Rechtspflege und Staat. Ja, wie gesagt, diese Runde muss sich sozusagen einigen und dann können Sie uns einladen. Also, wir werden es so machen, dass wir es besprechen und unser Thema überlegen, dann geben wir Ihnen auch Bescheid. Denn jetzt ist sowieso eine Pause. Wir machen jetzt eine Pause. Es ist im September weiter. Wir müssen erst persönlich einen Raum zu kriegen, was hier nicht immer ganz einfach ist. Ja. Und so, aber ich finde das sehr nett, freundlich von Ihnen, dass Sie wiederkommen möchten. Ja, ist doch wunderbar. Und, also, vielen Dank. Sie ausgehalten haben. Aber ja, können Sie vielleicht auch Folgendes vorstellen? Ich habe gesehen, dass es eine Menge Beziehungen auch gibt zu wirtschaftsethischen Fragen. Ich mache im Moment gerade hier noch an der Uni eine Vorlesung über Wirtschafts- und Unternehmensethik. Ein Riesenaufwand. Können Sie sich vorstellen, Sie machen Thesen, hegelische Thesen, über Wirtschafts- und Unternehmensethik. Ich mache welche, wir sprechen das vor und dann machen wir hier Diskussionen. Gleiche Antwort wie eben. Wenn Sie sich einigen, ob Sie wollen das Thema Wirtschaft näher behandeln, kommen wir gerne wieder und sprechen über Wirtschaft. Ich meine jetzt eine Art Podiumsdiskussion, ja, wo wir versuchen, untereinander einen Weg zu finden, einen gemeinsamen, wo dann natürlich wie bei einer normalen Podiumsdiskussion dann auch aus dem Zuhörerkreis dann entsprechende Fragen kommen. Also dass es nicht ein frontaler Vortrag ist, sondern dass es sowas ist, wie man eine Podiumsdiskussion nennt. Also gibt es Thesen, die haben auch alle. Alle haben die Thesen. Ja? So, verstehen Sie recht, ja? Ja, aber verstehen Sie mich, Sie müssen sich doch einigen, was Sie gemeinsam als Gruppe wollen. Dann können Sie uns sagen, können wir uns rufen und sagen, wollt ihr das dazu machen? Dann werden wir höchstwahrscheinlich ja sagen. Es gibt aber ganz wenige Sachen, die wir sagen würden, nö, das will ich nicht. Aber im Prinzip können wir uns fast alles vorstellen, weil fast alle Themen in unserem genialen System enthalten sind. Sonst können wir auch fast alle Themen zum Thema bleiben. Er kann es sich vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Das wollte ich doch wissen. Ja, okay, das ja, auch das. Wir werden jetzt also Bedenken auf Sie zukommen, mit einem konkreter werden, auch mit Terminen und so weiter. Wir müssen mit unserem Absprecher, ob Sie da Zeit haben. Ich glaube, das ist jetzt das Beste. Und sonst fleißig hegelsystem.de klicken, lesen und Hörbücher und Poster bestellen. Also herzlichen